Transparenz für die Ohren. Dass ihr entsprechende Aufnahmen macht, wenn ihr uns hier dann irgendwie durch einen Link oder was auch immer zuschicken könnt. Ich sehe, der Bastian nimmt auch gerade auf, dass wir die dann anschließend ins Gränen löschen können, eine Aufnahme. So, ein paar Minuten sind noch bis 19 Uhr. Können wir also alle noch mal kurz zu trinken holen oder sonst oder unser Mikrofon noch mal schärfen unten im Schlosspark Papagei, auch für diejenigen, die vielleicht nachher direkt ans Mikrofon wollen und was sagen wollen. Ich hätte eine Bitte, ich weiß nicht, wer Tischnachbar ist. Könnte der sich vielleicht ein C machen, damit ich weiß, wer das ist? Tischnachbar, dich hört man nicht. Der hat, glaube ich, auch gar nichts gesagt. Nee, man hört ihn nicht. Nee, kommt nichts. Also wie gesagt, Empfehlung, weiter unten ist ja der Raum Schlosspark Papagei. Da kann man sich sozusagen mit sich selber unterhalten und kann in aller Ruhe seine Einstellungen mal checken. Jo, dann machen wir aber auch erst dann los, wenn alle quasi einsatzbereit sind, oder? Roni kommt eh eine Viertelstunde später. Ja, wobei das ja von unserer Planung ja jetzt nicht so wirklich tragisch ist. Nö, aber ich wollte es nur mal sagen. Guten Abend. Ach, ein Lothar. Da würde ich ja sagen, finanziell sind wir heute Abend schon mal gut aufgestellt. Ganz viele Schatzmeisterkandidaten. Fehlen nur noch die Schätze. Ja, wie das bei Piraten so ist, ne? Man vergräbt immer was und findet es dann nicht wieder. Da muss man doch normalerweise nur einen großen Kreuz nachgucken, oder? Schließe ich jetzt daraus, du nimmst an dem Grillen teil, Lothar. Ich wurde drum gebeten, ja. Super, wer hat dich denn gebeten? Ja, ich wurde auf mein Sommerfest darauf hingewiesen, dass heute das Grillen ist und dass es doch ganz nett wäre, wenn ich da bin. Ja, ich habe die Chance genutzt und Lothar sozusagen mal informiert. So, vielleicht von allen nochmal kurze Sprachprobe. Fangen wir oben an. Herr Bastian? Ja, der Herr, ja, bin ich oben? Weiß ich gar nicht. Oh mein Gott. Ja, schönen guten Abend. Frau Hermi? Test, Test, 1, 2, 3. Bestanden. Den Lothar haben wir schon gehört. Der Packi ist auch da. Jo, hi, Test. Moin, Bernd. Da ist er, gerade frisch aus Berlin zurückgekehrt, richtig? Jo, schöne Grüße. Hervorragend. Scarnet? Ja, anwesend. Super. Tariger, hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Ja, guten Abend. Und der Herr Tischnachbar. Moin, moin. Heute mal Mammelnachbar. Gut, das hätten wir schon mal. Ja, Bernd, hau rein, würde ich sagen. Es ist nach 19 Uhr. Alles klar, dann fangen wir heute mal ein bisschen pünktlicher an. Dann erkläre ich einfach mal ein paar Sachen grundsätzlicher Art. Einige wenige Sachen zum Ablauf und allgemeines Tralala. Und dann habe ich, glaube ich, auch genug geredet und dann gehört euch der Rest der Zeit. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum zweiten Bufo-Kandidaten-Mumble für den Bundesvorstand 2016-2017. Wir haben heute dabei den Bastian, bewirbt sich als stellvertretender Schatzmeister, die Hermi als Generalsekretärin, den Lothar als Schatzmeister, Paki für den ersten Vorsitzenden, Scarnet für den jetzt stellvertretende Schatzmeister, den Tariga für den zweiten stellvertretenden Gensek und den Tischnachbar für den politischen Geschäftsführer. Also einmal querbeet, einmal von jedem Dorf ein Köter, einmal alles vertreten. Das verspricht gute, interessante, aufregende Gespräche. Wer beim letzten Mal zugehört hat oder in die Aufzeichnung reingehört hat, der wird festgestellt haben, dass es ein wenig anders läuft als das, was man erwartet. Also wir fungieren hier als Dreierteam mit Raide Fali, mit dem Roni, der etwas später kommt, und mit meiner Wenigkeit, dem Superkonduktor, nicht nur als Proxy, als Vorleser der Fragen aus dem Pad. Das Pad übrigens ist im C vom Raum zu finden und verlinkt. Nicht nur als Proxy für das Pad, sondern wir haben uns auch eigene Gedanken gemacht, wir haben eigene Fragen rausgearbeitet, wir haben eigene Frageblöcke und wir bilden uns zumindest ein und hoffen, dass wir ein wenig abseits der ausgetretenen Pfade neue Facetten, neue interessante Seiten der Kandidaten, den geneigten Wählern, der geneigten Basis, den geneigten Mitgliedern plastisch machen können. Das wäre es erstmal soweit. Grundsätzlicher Art. Es wäre natürlich schön gewesen, man hätte den amtierenden ersten Vorsitzenden, den amtierenden politischen Geschäftsführer und weitere Bewerber um den ersten Vorsitzenden auch hier gehabt. Das ist leider bis dato nicht der Fall. Wir haben alle angefragt, die sich auf die Kandidatenseite eingetragen haben, haben aber bei weitem noch nicht mal von jedem eine Antwort erhalten. Meine Meinung dazu, und ich denke, die Kollegen gehen da mit, Politik hat oftmals auch ein bisschen was mit Mut zu tun. Und man muss gerade auch mal, wenn es um solche Sachen geht, die eigene Komfortzone verlassen. Wie der Einzelne das selber bewerten mag, das bleibt ihm überlassen. Vielleicht ist ja auf dem BPT selber noch genügend Zeit, den Leuten die nötig dringenden Fragen zu stellen. Nichtsdestotrotz, wir freuen uns über die Leute, die zumindest den Weg hierher gefunden haben, die sich hier bereit erklärt haben, sich hier auf das Podium zu setzen mit uns. Wir freuen uns über im Augenblick 38 Zuhörende, die hoffentlich schlauer weggehen, als sie gekommen sind. Die viel Spaß haben werden hoffentlich und die einiges mitnehmen werden. Fragen können gestellt werden jederzeit am Saalmikrofon. Fragen können auch reingeschrieben werden in das Pad. Wir werden sowohl Fragen am Saalmikrofon, von denen wir ausgehen, dass die jeweils zum Thema passen oder zum Themenblock passen, sobald wie möglich einfügen. In der Regel, wenn der gesprochene oder vorgetragene Gedanke beendet wurde. Fragen im Pad ebenfalls dann, wenn sie reinpassen. Wir können nicht versprechen, alle abzuarbeiten. Wir geben uns größte Mühe, dass das passiert. Das, was wir nicht schaffen, einfach mitnehmen auf den BPT und dort den Leuten um die Ohren hauen. Zum Ablauf selbst. Wir fangen wie beim letzten Mal, wie in der vergangenen Woche an, mit einer Vorstellung der einzelnen Kandidaten. Das, was wissenswert ist, ihrer Meinung nach, möglichst kurz halten. Dennoch das Wesentliche drin. Wir haben 3 Minuten pro Person vorgesehen. Wir haben festgestellt, dass wir die Zeit bei weitem nicht brauchen. Das ist auf der einen Seite schön. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es liegt an euch, was ihr für wissenswert haltet. Danach geht es in die Fragen, die sich ein wenig mehr um das bisher ausgeübte Amt, respektive um das beworbene Amt sich drehen. Hier geht es dann mehr um die Idee, was man machen will, was man geschafft hat, was man nicht geschafft hat. Das fließt ein wenig dann auch zusammen, ich sag mal, mit Fragen zur allgemeinen politischen Weltgeschichte oder zur Piratenweltgeschichte. Wir werden sehen, wo es hingeht. Das wäre es jetzt erstmal mit meinem Einführungssermon. Das war auch lange genug. So, vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit und für das Zuhören bis dato. Wir springen direkt in die Einzelvorstellung und fangen an von oben nach unten. Der Reiter Falli wollte noch was sagen. Ja, ich wollte noch mal kurz auf das Saalmikrofon hinweisen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch gehört, aber das steht halt sozusagen allen offen an der passenden Stelle. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann halt entsprechend bedienen. Ist gesagt worden, aber zweimal hält besser und warum auch nicht. Jetzt aber trotzdem, endlich, die Vorstellung der Kandidaten. Bastian, bitte. Ich habe es gewusst. Ich bin dann immer der Arme, der zuerst dran muss. Ich sage erstmal einen schönen guten Abend. Hoffe, bin gut zu hören und freue mich erstmal auf einen schönen Abend, weil der ist aus meiner Sicht schon von der Anlage her vielversprechend zu mir. Ich bin seit 2009 in der Piratenpartei, mache eine Reihe an Dingen. Wer das genauer wissen will, kann bei mir ins Wiki gucken oder in meinen Wiki-Like gucken. Da steht dann eigentlich alles drin. Ich führe ein sehr, sehr umfangreiches Logbuch. Das heißt, auch da ist alles drin, was ich so am Tag für die Piraten und mit den Piraten treibe. Fachspezifisch fühle ich mich qualifiziert für dieses Amt als stellvertretender Schatzmeister und habe mich um den Schatzmeister schon mal beworben in Bremens und dann in Halle. Da hatten wir noch eine andere Lage, muss man ganz klar sagen. In der Piratenpartei, da ging es erstmal um das doch vorhandene Chaos. Und das war mein Angebot, das zu beseitigen. Ich habe dann mit Freude zur Kenntnis genommen, dass A, meine Prognosen für unsere Finanzen doch sehr exakt waren, andererseits aber auch durch den Lothar sehr gut konsolidiert worden sind. Das heißt, wir haben einen sehr schönen, sehr exakten Überblick. Das freut mich sehr, wo ich jetzt eigentlich gesagt habe, ich probiere es nochmal, mich anzubieten, ist eigentlich die desaströse Einnahmelage. Das ist für mich der wichtigste springende Punkt bei der Piratenpartei. Und da bringe ich so ein paar Kompetenzen mit, um die Einnahmelage der Partei erheblich zu verbessern. Und das meine ich nicht, die Mitglieder nur noch weiter zu schröpfen, indem sie nur noch mehr ihre Tasche greifen. Die tun da schon genug. Das habe ich auch in Lambertheim gesagt. Da ging es ja um so eine Mitgliedsbeitragserhöhung. Ich halte davon wenig, weil diejenigen, die hier zahlen, zahlen genug. Spenden noch obendrauf, geben ihre Freizeit rein, viel, viele Ressourcen, Aufwandsverzicht spenden und so weiter. Wir müssen da neue Wege suchen. Und die bin ich gerne bereit anzubieten, prüfen zu lassen, denn wir verschenken hier im Jahr unglaublich viel Geld aus der staatlichen Teilfinanzierung. Abgesehen davon sind die Einnahmen, die wir erzielen, kommen uns ja auch erstmal grundsätzlich zugute. Bastian, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ich hätte mich gefreut, ein wenig mehr zur Person zu erfahren. Alles, was das Amt angeht, deine Motivation oder das, was innerhalb der Schatzmeisterei funktioniert oder nicht funktioniert, kommt im nächsten Block. Dankeschön für den Hinweis. Da musst du eine exakte Vorgabe machen. Aber jetzt beende ich trotzdem meinen Satz und möchte auch nicht unterbrochen werden. Das sind die Motivationen dafür, dass ich hier bin. Die anderen Sachen, ich kann auch zu meiner Person noch eine Menge sagen, aber da habe ich jetzt meine Zeit gleich ab. Das werde ich dann gerne auf Nachfrage tun. Es ist ja eigentlich alles bekannt. Dankeschön. Vielen Dank, Bastian. Hermi als nächstes, bitte sehr. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Abend und schon mal vorab vielen Dank für das Moderationsteam. Ihr habt das beim letzten Mal irgendwie schon ziemlich cool gemacht. Ja, ich bin die Stefanie, auch bekannt als Hermi. Ich werde mich jetzt zum vierten Mal um den Posten des Bundesgensecks bewerben. Ich komme aus Kerpen in dem wunderschönen Landesverband Nordrhein-Westfalen und ich glaube, wenn jemand noch tatsächlich Fragen zur Person hat oder irgendwie spezielles Interesse an bestimmten Dingen, der soll mich bitte einfach irgendwie antwittern oder mir eine Mail schreiben oder mich gleich später noch fragen. Ich wüsste jetzt nicht, was da noch so groß interessant wäre. Danke. Zum Beispiel irgendwelche Aktivitäten, die du vielleicht politischerseits machst, zum Beispiel Aktivitäten, die du vor deiner Zeit als Gensec getan hast. Ja, ich war vor meiner Zeit als Gensec in unserem Kreisverband aktiv, als Mitglied im Vorstand oder früher, bevor wir einen Kreisverband hatten, als Büropirat oder auch mal als Kassenprüfer. Im Moment bin ich auch für unsere Kreistagsfraktion tätig, die wir zusammen mit den Freien Wählern haben und mache da die Fraktionsgeschäftsführung. Ja, vielen Dank, Hermie. Schon erstaunlich, wie viel Prominenz wir hier heute haben. Lothar, bitte. Ja, die meisten werden mich wohl kennen. Ich bin der Lothar. 66 geboren, sprich ab Ende des Jahres darf man mich offiziell alten Sack nennen. Bei den Piraten bin ich seit Anfang 2009 und bin dann halt irgendwann so Schatzmeisterei reingerutscht bei der Gründung von Kreisverband Frankfurt. Dann über das Land in Bund, irgendwie scheint der Weg da ziemlich schnell zu gehen. Im Bund mache ich das jetzt im zweiten Jahr und als stellvertretender Bundesschatzmeister. Und biete ja jetzt an, nochmal als Schatzmeister ein Jahr zu machen. Ja, ansonsten, was gibt's für mich? Ich wohne in Frankfurt, bin Softwareentwickler und ich denke mal, das war's dann so im Wesentlichen. Wenn Fragen sind, könnt ihr natürlich klarstellen. Vielen Dank, Lothar. Paki, bitte. Ja, hallo, ich bin der Patrick Schiffer, Landesvorsitzender von NRW seit April 2013. Ich bin 43 Jahre alt, ich komme aus Belgien bzw. Aachen, habe dort eine Zeit lang gelebt, dann habe ich 5 Jahre in Ägypten gelebt, spreche 3 Sprachen fließend, bin Mediendesigner von Beruf, habe eine kleine Tochter, die bei meiner Ex-Freundin lebt und um die ich mich regelmäßig kümmere. Meine Hobbys sind hauptsächlich das Internet und Musik oder auch mal malen. In der Piratenpartei bin ich seit 2012, habe mich politisch vor allem in den Themen Integration, Asylpolitik, Demokratie und Netzpolitik engagiert, aber auch hier und da auf der europäischen Ebene, war also Kandidat für die Europawahl und ja, bin Teamplayer, bin offen, bin kosmopolitisch, lösungsorientiert, sehr kommunikativ, ja, investiere im Prinzip meine gesamte Freizeit in diese Partei und will die in irgendeiner Form retten. Vielen Dank, Paki. Der Erste, der mal was zu seinen Hobbys sagt. Das finde ich schon mal sehr gut. Der Skarnet als Nächstes. Bitte sehr. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Steffen Heuer. Ich bin 81 geboren, in Stralsund und auch im Norden aufgewachsen. Habe in Greifswald Diplom Biochemie studiert und bin dort 2009 in die Piratenpartei eingetreten. Habe dort den KV mitgegründet, war dort auch Beisitzer, erster Vorsitzender, bin dann als Wirtschaftsmigrant in Bayern gelandet, bin hier angestellt und im Bezirksverband Oberpfalz war ich erster Vorsitzender, danach Schatzmeister, amtierend. Ich arbeite bei einem großen Logistikunternehmen und bin im Prinzip 8 Stunden am Tag damit beschäftigt, Streit zu schlichten. Ich glaube, das kriege ich ganz gut hin. Bin auf jeden Fall ein Teamplayer, verstehe mich mehr so als Orga-Pirat. Also ich mache lieber Dinge im Hintergrund, muss ich sagen. Schatzmeisterposition ist die erste, die mir so richtig Spaß macht. 1V ist gar nicht so meins. Versuche immer, ja, Dinge anzubieten, damit Leute, die in die erste Reihe wollen, auch in die erste Reihe können und sich um andere Sachen nicht kümmern müssen. Das ist so ein bisschen meine Einstellung. Ja, das ist erstmal von meiner Seite. Ja, vielen Dank, Stefan. So, und jetzt zwischen Dibble Labis und Schwenkbrode, glaube ich, der Tariga. Ja, die saarländischen Vorurteile. Hallo, also mein Name ist Thorsten Rieger. Ich bin 42 Jahre alt, komme, wie schon angedeutet, aus dem Saarland. Wobei mir die Spezialitäten der saarländischen Küche eigentlich gar nicht so sehr am Herzen liegen. Obwohl ich meine ganzen 42 Lebensjahre hier im Saarland verbracht habe. Ja, zur Partei. Ich bin eigentlich erst relativ spät Mitglied geworden, 2012, kurz vor der Landtagswahl im Saarland. War zuerst aber ziemlich untätig aufgrund meiner damaligen beruflichen Tätigkeit, wenn man im Handel arbeitet und typischerweise bis 20 Uhr Ladenöffnungszeiten hat, dann ist natürlich mit Stammtischen und Mumble-Sitzungen in aller Regel nicht mehr allzu viel drin. Ja, nach einer zwangsweisen beruflichen Umorientierung habe ich jetzt halt mehr Zeit gefunden, mich um Parteidinge zu kümmern und bin seit 2014 Generalsekretär vom Landesverband Saarland. Und ja, aus dem Grund halt auch, dass ich mich halt jetzt zur Wahl stelle als zweiter stellvertretender Generalsekretär für den Bund. Ja, beruflich eben bin ich zwar immer noch im Handel, bin aber jetzt mittlerweile in einer Führungsposition. Ich bin Marktleiter von einem Großhandelsunternehmen, habe von daher dort viel sowohl mit Mitarbeiterführung als auch mit Kundenkontakten zu tun und von daher gehe ich auch davon aus, dass ich halt eben ganz gut kommunikativ bin, dass ich ja, Probleme lösen kann, dass ich auf Leute eingehen kann. Ja, das wäre es im Moment mal von mir. Noch Fragen in der Richtung? Ja, das darfst du mich nicht fragen, das musst du die Zuhörer fragen. Vielleicht, wenn Fragen kommen, dann wird sich der eine oder andere dann doch mal ans Saalmikro begeben. Ich glaube im Augenblick erstmal erschöpfend, eine erschöpfende Vorstellung. Vielen Dank, Thorsten. Und kommen wir zum Tischnachbar, dem Thomas. Bitte sehr. Ja, moin aus Hamburg. Mein Name ist Thomas Michel. Ich bin mittlerweile auch 47 Jahre alt, bin aktuell erster Landesvorsitzender im Landesverband Hamburg. Ich bin ebenfalls in Mecklenburg-Vorpommern geboren, in Schwerin aufgewachsen und vor knapp 13 Jahren nach Hamburg gekommen. Bei mir war es eher so als Liebesemigrant, das heißt, ich habe hier meine Frau kennengelernt. die hier im öffentlichen Dienst fest verwurzelt war. Ich bin Pirat seit 2009, seit Sommer 2009 und seit 2010 gehöre ich dem Hamburger Landesvorstand an, war dort die ersten 2 Jahre zweiter Landesvorsitzender, dann erster Landesvorsitzender, dann wieder zweiter Landesvorsitzender und bin aktuell der 1V. Seit 2010 mache ich in Hamburg auch die Mitgliederverwaltung, bin de facto also GenSec, das ist in Hamburg ja ein bisschen anders organisiert. Wir haben PolGEF und GenSec nicht als, lassen wir halt nicht direkt wählen, sondern verteilen die Ämter über den Geschäftsverteilungsplan und habe insofern seit 2010 also auch einen recht guten Einblick in den Bereich Verwaltung und auch in den Bereich Finanzen. Da muss ich mal nachfragen. Das heißt, du bist quasi, du hast quasi eine Doppelfunktion oder eine Trippelfunktion. Du bist 1V nominell und machst zusätzlich noch den Job des Schatzmeisters und des GenSecs mit. Nee, Schatzmeister bin ich nicht. Wir haben einen Schatzmeister, aber ich nehme die Funktion des GenSecs wahr. Ah, okay, gut. Das heißt also, ihr habt keinen zusätzlichen GenSec. Exakt. Alles klar, wunderbar. Das, was mir aufgefallen ist bei dir speziell, ist, du bist 2010 auch schnell Karriere gemacht, ähnlich wie der Paki, 2010 bereits in den LV Hamburg gekommen, bist dann zweiter Vorsitzender, glaube ich, gewesen, dann erster Vorsitzender gewesen, dann zweiter Vorsitzender, dann erster Vorsitzender gewesen. Konntest du dich nicht entscheiden oder was war da der Punkt? Ein Schritt vor, ein zurück? Na, so sehe ich das ehrlich gesagt gar nicht. Ist ja auch immer eine Frage, wer halt für den 1V kandidiert, ne? Also prinzipiell lag mir die Position des 2Vs eigentlich immer lieber. Man war nicht ganz so im Fokus der Öffentlichkeit und konnte halt doch aktiv Dinge koordinieren. Das war schon ganz in Ordnung so. Okay, und du bist jetzt 1V, du machst per Geschäftsverteilungsplan die Aufgaben des GenSecs mit, bewirbst dich jetzt aber auf dem BUF, auf dem BPT für das Amt des politischen Geschäftsführers. Wie kommt das denn zustande? Ja, ich glaube, dass die Kandidaten für GenSec und 1V ganz gut sind in der aktuellen Kandidatenrunde und die finden auch beide meine Unterstützung. Wenn die weniger gut gewesen wären, dann hättest du selber für den 1V kandidiert. Oh, das würde ich so jetzt nicht sagen wollen. Gut, aber wenn wir schon beim Punkt sind. Wahrscheinlich hätte ich das nicht gemacht. Bernd, ich habe vielleicht den Eindruck, entweder deine Technik oder meine Technik geht nicht. Deine Technik geht. Und meine Gott sei Dank auch. Puh. Timeout. Bitte werfen wir einen Pause. Pause. Ja, das mit dem Internet. Meine Frage für die Raucher, sind Pausen vorgesehen oder zieht ihr durch bis 10? Also im letzten Mal haben wir bis 10 plus X durchgezogen, aber es ist alles Verhandlungssache. Gut, dann beantrage ich für 8 Uhr eine kurze Pause von 5 Minuten. Und für 9 Uhr gleich mit. Finde ich aber nett, dass du es jetzt nicht zugewalmen willst. Um Himmels Willen, hör mal, das ist ja schließlich unser Mumble, das kann ich doch nicht so hinterlassen. Welche Uhrzeit hat es jetzt? Ich gehe regelmäßig durch und mache die Kippen weg. Einmal um 8 und einmal um 9, ich denke, das ist okay. Da kann jeder auch noch so starke Raucher mit leben. Ich weiß nicht, ob wir diesen Drogenkonsum in der Form unterstützen können. Ich wüsste nicht, dass wir den Nichtraucherschutz in die Satzung geschrieben hätten. Das heißt, du darfst im Haus nicht rauchen. Du wirst unterdrückt von Frauen. Ich rauche grundsätzlich nicht in der Wohnung. Das ist echt fies, auch in den Klamotten der ganze Gestank. Okay. Aber solange der Bernd nicht da ist, das Mikrofon wäre jetzt offen. Falls einer von den Zuhörenden eine dringende Frage hat, wäre jetzt eine günstige Gelegenheit. Mario, willst du nicht einfach weitermachen? Denn die Fragen stehen doch eh im Pad. Ich gehe ja davon aus, dass Bernd gleich wiederkommt und ich möchte ihn da jetzt nicht in seine Regie fummeln. Ich habe jetzt eine Frage an den Paki, den ich sehr mag und den ich vermutlich wählen würde. Dass er ein Chaot ist und dass das allgemein bekannt ist, also mir ist es nicht bekannt. Ist das so? Also empfindest du dich so? Ist das so? Hast du Probleme, Sachen koordiniert zu regeln? Du weißt schon, was ich meine. Also es geht wirklich nicht gegen dich, sondern das war mir neu, dass das allgemein bekannt ist und es würde mich interessieren, wie du das siehst. Also ich höre diese, ja, ich sag mal, Vorwürfe oder dieses Gerücht erst seit ein paar Wochen. Man hat immer mal wieder das Problem im Vorstand, dass Leute wegbrechen und Aufgaben nicht gelöst oder nicht ja, erledigt werden. Ich habe mittlerweile es geschafft, Dinge zu delegieren. Am Anfang hatte ich wirklich Probleme, das einigermaßen zu koordinieren. Also in meinem ersten Jahr im LAFO, gebe ich offen zu, war ich unkoordiniert, weil ich mir vieles an den Hals gehängt habe, was ich nicht bewältigen konnte. Das hat meine Kollegen damals zur Verzweiflung gebracht, bis ich aber irgendwann gemerkt habe, dass das mir selber auch schadet. Und ich glaube, mittlerweile habe ich das ganz gut im Griff. Ich manage regelrecht, also ich lege auch meinen Terminkalender 2-3 Wochen im Voraus fest, habe eine relativ gut strukturierte To-Do-Liste, die ich auch mit einzelnen Leuten verknüpfe und auch mit denen abstimme. Und ich sag mal so, seit 1-2 Jahren sind mir eigentlich keine größeren Fails mehr passiert. Insofern sollte sich das Gerücht jetzt mal so langsam davontrollen. Aber ich meine, du weißt, wie das ist. Gerüchte halten sich und man kann es halt einfach die ganze Zeit immer nur wieder versuchen, besser zu machen. Moni, Pieper hat mal ganz nett gesagt, irgendwie, wenn der Paki packt 20 Sachen an, davon werden 10 Sachen fertig und das ist immer noch mehr, als so manch anderer macht. Ja, kann ich hier einfach losplaudern, oder? Im Moment ist es deine Chance, hau rein. Ich habe auch eine Frage an Paki. Paki, du bist erster Vorsitzender seit April diesen Jahres in NRW und... Nee, sorry, dass ich dich unterbreche. Seit April 2013. Ja, ja, aber du wurdest heute wiedergewählt. Nein. Was sonst? Rede erstmal weiter. Worauf willst du hinaus? Ich möchte darauf hinaus, dass NRW einen Wahlkampf bevorsteht und du als erster Vorsitzender des Landesverbandes faktisch in den Bund gehst. Beide Positionen werden ja wohl nicht gehen. Wir haben ja über Twitter schon geklärt, dass du dann deinen ersten Vorsitz in NRW aufgibst. Wie hinterlässt du denn deinen Landesvorstand dann? Ich bin nämlich der Meinung, dass wir in der Wahl dich als ersten Vorsitzenden da brauchen, wo du momentan bist. Gut. Ich habe immer gesagt, dass ich mich auf Bundesebene und europäischer Ebene sehr viel wohler fühle als auf kommunaler oder Landesebene. Das heißt, ich werde auch nicht zur Landtagswahl als Kandidat antreten. Ich sehe im Moment, dass die Stimmung in der Partei relativ verschlafen ist. Ich habe das Gefühl, dass nach 2 Jahren des jetzigen Vorstands, der sehr viel Stabilität in die Partei gebracht hat, ein Weckruf nötig ist, auch in Form eines neuen Vorstandes. Und erhoffe mir von meiner Wahl in den Vorstand, dass ich das nötige Team zusammenbekomme, was mich darin unterstützt, auf Bundesebene Dinge anzupacken, die jetzt recht lange liegen geblieben sind, beziehungsweise noch gar keiner angepackt hat. Ich habe dazu meine Ideen in 3 verschiedenen Artikeln auf meinem Blog ausformuliert. Ich habe eine Gruppe von Leuten, die mich darin unterstützen würde. Ich habe das in langem Vorfeld schon, ich glaube Anfang des Jahres, mit meinen Kollegen im Landesvorstand besprochen und auch abgeklärt. Im Falle meines Rücktritts würde der Sebastian Groß nachrücken als erster Vorsitzender und könnte den Job von mir übernehmen. Natürlich würde ich die Kollegen aus dem Landesvorstand nicht alleine lassen. Ich würde ihn natürlich weiterhin mit Rat und Tat unterstützen und beraten und denen auch die Kontakte, die ich aufgebaut habe, zur Verfügung stellen, beziehungsweise den ersten Vorsitzenden, den Waste, den Journalisten, mit denen ich so häufig zu tun habe, auch vorstellen, dass der das dann einfach übernehmen kann. Hinzu kommt, dass NRW, was ja, ich sag mal, was den Vorsitz oder den Vorstand oder auch aktive Leute angeht, sehr, sehr gut aufgestellt ist. Wir haben viele kommunale und auch also kommunale Mandatsträger und aktive, als auch auf Landesebene eine aktive und mittlerweile auch stabil arbeitende Fraktion. Meiner Meinung nach brauchen wir jetzt Impulse auf der Bundesebene, dass wir wieder mehr in den öffentlichen Medien wahrgenommen werden. Und ich traue mir zu, dass ich da mehr erreichen kann als zum Beispiel auf Landesebene und als der aktuelle Bundesvorstand. Auch wenn ich jetzt etwas zu spät reingekommen bin und nicht weiß, ob das schon geklärt worden ist. Hallo Paki, wie stehst du zu Liquid Feedback? Was möchtest du damit machen und wie siehst du den Schutz der Privatsphäre? Himmelgott, das passt ja alles. Wie sehe ich Liquid Feedback? Also Liquid Feedback war in der Funktion oder als Tool in der Partei 2000 bis 2012, 2013 ja recht aktiv genutzt worden, allerdings eben nicht verbindlich und mit einer ganz vielen Macken, also sehr vielen Macken auch funktionsweise und was die Oberfläche angeht und auch was die die verschiedenen Konfigurationen betraf. Mittlerweile ist das aber weiterentwickelt worden und kann zum Beispiel auch recht angenehm auf dem Handy benutzt werden. Es gibt das sogenannte Liquid Feedback 3.0. Ich habe mir das angeguckt, ich habe es bedient und bin der Überzeugung, dass das als Tool durchaus nutzbar ist. Man kann es auch weiterentwickeln, also es ist Open Source. Und ich halte das momentan unter den Tools, die es in dem Bereich gibt, als das weitentwickelste Tool. Ich denke, und das habe ich in Nordrhein-Westfalen auch diskutiert mit dem Landesparteitag, dass sich durch eine ständige Mitgliederversammlung in Zusammenhang mit einer vernünftig ausgearbeiteten Geschäftsordnung, Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen ein Liquid 3.0 durchaus eignet, um verbindliche Positionen in der Partei abzustimmen. So, das ist meine persönliche Meinung. Jetzt würde natürlich alle ganz groß und breit interessieren, wie ich das in der Partei vorhabe, irgendwie umzusetzen. Dazu habe ich auch schon mit ein paar Leuten in der Partei gesprochen. Das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich. Wir haben uns überlegt, also insbesondere Thomas und Hermi und ich haben uns überlegt, dass wir nach dem Bundesparteitag, sollten wir alle drei im Vorstand landen, erstmal überhaupt eine Plattform aufsetzen, die ihr alle kennt. Das ist das sogenannte Wiki-Arguments, was in den unterschiedlichen Konfigurationen existiert und möglich wäre, dass wir erstmal eine politische Plattform haben, auf der wir Dinge diskutieren können, die erstmal nicht verbindlich sind. Der zweite Punkt im Nachgang wäre eine permanente Antragskommission, die vom BUFO beauftragt wird oder eben irgendwie in die Satzung der Satzung verankert wird. Und der dritte Teil wäre letztlich auf längere Sicht zu entwickelnde SMV oder BO oder whatever über die Landesverbände, dass wir mit den Landesverbänden zusammen, die jetzt bereits Dinge in der Satzung stehen haben, erstmal gucken, dass wir die Tools dort installiert bekommen, dass das alles funktioniert, dass sie getestet werden in Zusammenarbeit mit den Datenschutzbeauftragten und den Leuten, die das auf Bundesebene koordinieren würden. Mit regelmäßiger Evaluation, mit einer Zielsetzung, mit kleinen Kurzberichten darüber, was verbessert wurde, was geändert werden musste, und dann letztendlich nach einer entsprechenden Testphase eine Umsetzung in anderen Landesverbänden. Was man dann auf Bundesebene durchsetzt, wäre natürlich dann nochmal zu diskutieren. Aber es kann so, dieser Stillstand, der im Moment stattfindet, was die Online-Partizipation angeht, der kann so nicht weitergehen. Die Frage, die sich mir ganz konkret stellt, kann ich als einfaches Basismitglied bei einer parteiinternen Abstimmung mitmachen, ohne mich damit öffentlich zu machen, das heißt nachvollziehbar zu bleiben, dass ich bei der und der Frage so und so abgestimmt hat, oder geht das für mich sozusagen als anonyme geheime Wahl? Also wir haben in NRW zum Beispiel in dem Anhang der Satzung eine Geschäftsordnung. Warte mal kurz. Hört man mich? Hallo Dennis. Okay, das ist ja jetzt irgendwie eine technische Frage. Ich sehe jetzt gerade nicht, dass das irgendwie zum Amt bzw. zum Bundesvorstandsamt gehört. Wenn Paki das Liquid Feedback auf Bundesebene haben möchte, dann muss das eben auch eben erörtert werden. Also sehe ich jetzt nicht eine technische Frage, dass das hier irgendwie richtig ist, die zu klären. Ja, muss da jetzt auch nicht drauf antworten. Guck dir einfach von NRW die Satzung an, da ist eine Geschäftsordnung für das Liquid bzw. die SFV drin, da steht das auch drin, wie wir das gelöst haben. Dann steige ich da mal kurz ein. Also Die zeitliche Vorstellung ist ja heute 22 Uhr plus irgendwas. Danach kann natürlich jeder gern noch bleiben und Rede und Antwort stehen. Und wer dann noch in Detail gehen möchte und wer dann Rede dazu was sagen möchte, kann das dann gern noch tun. Bernd, bist du wieder fit soweit? Ja, ich schon. Ich hoffe, mein Netz oder mein Router und alles, was ich hier so habe, ist auch weiterhin fit. Derartig rausgeflogen bin ich schon lange nicht mehr. Tut mir echt fürchterlich leid. Ich bitte um Nachsicht und ich ärgere mich selber am meisten drüber. Sorry. Ja, wir waren ja jetzt irgendwie, also wenn der Dietmar jetzt nicht eine spezielle Frage hat, wie gesagt, waren wir ja in diesem Block Amt angekommen, Bernd, da könntest du jetzt eigentlich dann weiter anknüpfen. Ja, dann lass doch den Dietmar, wenn er da gerade steht. In der Tat war das Block Amt dran. Sprich also, warum bewerbe ich mich für ein bestimmtes Amt? Was ist die Idee? Was ist die Motivation etc.? Aber Dietmar zuerst bitte. Gut, ich knüpfe dann einfach mal mit einer konkreten Frage an. Die geht an Bastian. Du hast gesagt, du willst die Einnahmensituation verbessern. Und hast da auch ganz tolle Pläne. Die würde ich gerne wissen, weil ich habe schon viele gehört, die das machen wollen. Das war immer nur Bullshit. Ich will was Konkretes. Ich antworte darauf gerne, wenn ich soll, weil das irgendwie noch nicht so ganz strukturiert ist. Was sagt der Bernd? Ja, also in der Tat ist das eine Frage, die natürlich auftaucht, wenn es um das Amt des stellvertretenden Schatzmeisters und um deine Motivation geht. In der Tat hat die, glaube ich, auch jeder auf dem Zettel. Ich würde es gerne zurückstellen, diese Frage, wenn der Dietmar einverstanden ist und tatsächlich dann mit der Grundmotivation anfangen. Und wenn wir, eigentlich war ich beim Tischnachbar hängen geblieben, aber jetzt sind wir bei dir, Bastian, dann würde ich sagen, wir machen dann auch oben weiter. Du bist im Augenblick Datenschutzbeauftragter und hast dich zweimal bereits, so hast du selber erzählt, für das Amt des Schatzmeisters Bund beworben. Das hat nicht funktioniert. Jetzt soll es der stellvertretende Schatzmeister sein. Also eher in kleinen Schritten, bevor dann nachher der große Karriereschritt kommt. Oder was ist die Idee? Erstens mal nicht das, was falsch verstanden ist. Ich will gar nicht der Frage eben von dem Kollegen ausweichen, sondern ich finde das besser, wenn wir es dann entsprechend im Blog machen. Zu der Motivation, nee, Karriere gibt es hier in der Piratenpartei nicht. Ich glaube also, diese Karrierefantasien sind eigentlich eher persönlichkeitsschädlich. Ich finde Lothar einfach einen guten Mann als Schatzmeister. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich kandidiere in keinem Fall gegen ihn. Und wenn er sich tatsächlich durchringt zum Schatzmeister, das war ja erst vor kurzem der Fall, zu kandidieren, ist das in Ordnung, sonst würde ich auch meine Kandidatur zurücknehmen. Nicht in kleinen Schritten, sondern weil ich sehe, dass mit den Möglichkeiten, die mir zurzeit gegeben sind, es im Bereich der Diskussion um Einnahmen nicht ein Millimeter nach vorne geht. Es ist in der Tat notwendig, ein geändertes Einnahmekonzept zu entwickeln. Da habe ich eine Idee für. Und das ist eigentlich der Punkt, weswegen ich das machen will. Natürlich würde ich auch den Lothar unterstützen. Ich habe ja so ein paar Möglichkeiten. Ich bin relativ unabhängig und kann mir so ein paar Sachen zeitlich leisten, wo die anderen eben doch viel größere Probleme haben. Ich bin der Meinung, und das ist die wirklich einzige Motivation, wenn wir tatsächlich als Bund für die nächste Bundestagswahl antreten wollen und tatsächlich da einen Blumentopf gewinnen wollen und nicht irgendwie untergehen, bedarf es erheblicher Mittel. Einerseits finanzieller, andererseits andere Ressourcen, Personal oder Personelles allgemein. Und das muss organisiert werden, finde ich. Und da ist nun mal der wichtig, der die Finger auf der Kasse hat und da Ideen entwickelt. Wenn das nicht passiert, wenn wir auf dem Stand bleiben, den wir jetzt haben, haben wir aus meiner Sicht operativ keine Chance. Und deswegen mache ich das. Ansonsten habe ich genug zu tun. Und zum Datenschutzbeauftragten, ja, bin ich schon. Ich gehe jetzt bin jetzt im fünften Jahr. Es ist am 10.9. das fünfte Jahr. Bevor die Frage kommt, ich beantworte sie gleich vorneweg. Ja, natürlich geht das nicht zusammen. Und wenn ich gewählt werden würde, dann würde ich das übergeben an einen Nachfolger, der dann entsprechend zu bestellen und einzuarbeiten ist. Aber das nur so nebenbei. Ja, du sagst selber und du hast selber gesagt in dem Interview, eine Partei wie die Piratenpartei lebt von der Freiwilligkeit und der Begeisterung für das Ganze. Dann kommt das Geld, das wir benötigen, schon rein. Das klingt jetzt nicht gerade wie ein Plan. Also, Ja, wir leben tatsächlich von der Begeisterung. Die ist eingeschlafen. Wurde auch vorhin gesagt, dass wir zwar Ruhe in die Partei reingebracht haben, aber es ist mehr so eine Totenruhe. Und wir müssen Dinge gemeinsam tun, also oder gleichzeitig tun. Einerseits wieder zeigen, dass wir sind. In Berlin funktioniert das, glaube ich, ganz gut zurzeit mit der Motivation. Aber wir schaffen es nicht oder wir haben es bisher sträflich vernachlässigt. Es gibt halt viele, die uns helfen wollen, aber dummerweise das nicht mit ihren paar 50 Euro privat machen können, sondern das geht eben auch tatsächlich nur über Firmen, Gewerbetreiber und dergleichen. Und die sind schlichtweg durchs Gesetz dran gehindert, so einfach mal Geld hier für die Partei auszugeben. Da müssen wir ein Konzept für finden. Das schwebt mir vor und ich glaube, dass wir sehr viele haben, die uns unterstützen wollen, weil die eigentlich unsere Politik, unsere politischen Ideen toll finden. Und denen das näher zu bringen, dass sie gern gesehen sind bei uns und nicht irgendwie, kann's gehen, Image haben. Dass die Unterstützer, die uns mit einfachen Entscheidungen sehr, sehr große Zuwendungen letztendlich in der Summe zukommen lassen könnten, die müssen wir begeistern für uns. Die sind eigentlich von unseren Ideen schon begeistert genug, nur sie haben keine Möglichkeit, weil keiner dran gedacht hat. Das ist für mich ein wesentlicher Punkt, das auch revisionssicher zu machen. Deswegen bewerbe ich mich auch für den Job. Alles andere muss man sehen. Außerdem gehen mir viele Dinge im Bundesvorstand unglaublich viel zu langsam. Ich finde da gar kein Superlativ dafür. Das ist alles sehr, sehr zäh und da darf es auch ein bisschen Dynamik. Der Herr Bergmann NRW, zu dem Thema? Man hört dich nicht. Ich dachte schon, ich wäre schon wieder rausgeflogen. Ja, der Beckmann hört man nicht. Du kannst jetzt in den Channel dann, Papagei gehen, dann überprüfst du das bitte. Dann würde ich den Michael Ebner vorziehen. Nachfrage konkret an Bastian. Du sagtest gerade, dir gehen im Bundesvorstand Dinge viel zu langsam. Inwiefern hast du eigene Vorstandserfahrungen, mindestens Landesebene oder darüber und kannst beurteilen, wie effektiv Vorstandsarbeit gehen kann? Also zunächst einmal bin ich in einem Vorstand, wenn es auch ein kleiner Kreisverband ist, nur da geht das sehr effizient voran. Wir lesen unsere Mails, Tickets und so weiter. Außerdem bin ich ja auch unternehmerisch tätig. Wir haben da eine ganze Schar an Mitarbeitern. Da geht das ruckzuck. Und es kann nicht sein, dass Vorgänge Monate liegen bleiben, unbeantwortet. Da gibt es noch nicht mal ein Lebenszeichen. Und dann schickst du die dritte Nachfrage, kommt immer noch nichts. Das kann nicht funktionieren. Also, und ich denke, da gibt es sehr, sehr viel Verbesserungsbedarf in einem Vorstand, auch in einem Bundesvorstand. Landesvorstand war ich noch nicht. Aber es wäre auch kein Problem gewesen, einen Landesvorstand zu machen. Ich habe sehr, sehr viel Erfahrung und Führungserfahrung und Organisationserfahrung. Und bei uns klammen die Prozesse und wäre längst pleite. So, da ist der Kollege Beckmann wieder. Reinhold Beckmann, bitte. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ja, ich bin der Reinhold aus Duisburg, weil der Schalter war nicht umgelegt. So, jetzt Frage an die Kandidatin, an den Kandidaten. Wie habt ihr wie gewichtet ihr die sozialen Themen im Bundesvorstand? Hartz IV, SGB III, Rente und natürlich das leidige Thema Veröffentlichung der Telefonlisten auf unseren Webseiten? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich würde dich bitten, die bitte ins Pad zu schreiben. In der Tat sind das Themen, die hier noch auf dem Zettel stehen. Im Zusammenhang mit Bastians Bewerbung um den stellvertretenden Schatzmeister würde ich das gerne zurückstellen wollen und nachher abhandeln wollen, wenn du einverstanden bist. Du fixst mal bitte den Link. Im C oben. Die Kira wird dir das auch gleich schicken. Bastian, trotzdem, nochmal zurück. Also, du hast die Lösung für das Einnahmeproblem in der Schublade, willst sie jetzt nur nicht sagen und holst die raus, sobald du gewählt wurdest. Na, Ben. Wer ist denn Nasch 2001? Aha, das haben wir geklärt. Nicht ganz. Ich werde es heute andeuten. Wir haben ja auch schon öfter zusammengesessen in vielen Runden. Ich habe natürlich einen Plan und ich werde ihn auch andeuten heute, aber zur Umsetzung des Planes bedarf es leider, das muss man mal sagen, eines Vorstandsamtes. Es gelingt nicht als Basisgurke da überhaupt Gehör zu finden, weil man hört dir einfach nicht zu. Und das ist eins der Probleme, was uns letztendlich sehr viel Geld kostet. Und es ist eigentlich Deine Kandidatur ist notwendig, wenn du das so möchtest. Ich habe eine Idee und ich glaube, das geht nur durch die Kompetenz eines Vorstandsamtes überhaupt zur Diskussion zu bringen. Bisher wurde das immer abgelehnt und das fand ich bisher sehr schade. Okay, das ist eine klare Antwort. Gibt nicht wenige Leute, die meinen, also wenn man bei so einer Veranstaltung wie der heutigen hier ein Phrasenschwein aufstellen würde und jeder bei jeder Phrase würde 2 oder 3 Euro reingeschmissen werden, dann hätte die Partei kein Finanzproblem. Selbst wenn das so wäre, mit wie viel Kohle könnten wir denn heute von dir rechnen, Bastian? Von mir jetzt persönlich, ich habe schon genug organisiert fürs letzte Jahr. Das wird sich auch nach der bisherigen Kalkulation deutlich nochmal erhöhen. Das geht aber um meinen Kreisverband, beziehungsweise was da so dranhängt. Ich meinte ins Phrasenschwein. Ins Phrasenschwein, ja, ich gebe mal 5 Euro rein als Vorkasse. Als Vorkasse, okay. Ich weiß, was du meinst, aber gerne als Vorkasse oder du kriegst einfach einen Lastschriftauftrag. So könnten wir das machen. Paki, du hast von dir gesagt, selber gesagt, du seist sehr kommunikativ. Schon Geld beiseite gepackt für das Phrasenschwein heute Abend? Boah, du weißt doch meinen Umgang mit Geld. Da sind wir bei einem leidigen Thema. Gleichwohl hast du aber in deinem ausführlichen Blogpost zur Begründung deiner Kandidatur dich auch über das Thema, unter anderem auch über das Thema Geld ausgelassen. Aber du sagst es gerade schon bei deiner Vorstellung, du willst die Partei retten. Moment, ich sehe gerade die Kira. Kira, zu Bastian noch? Ja, zu Bastian noch. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du hast eine tolle Idee, willst sie aber nicht sagen, bevor du gewählt wurdest. Das finde ich ein wenig merkwürdig. Nee, da hast du mich falsch verstanden. Ich werde nachher, wenn es zu dem Thema kommt, ein Konzept vorstellen, aber nicht in kleinsten Details. Also dann ist das Konzept schon kaputt. Das weiß ich jetzt schon, weil ja nicht jedermann möchte, dass solche Konzepte umgesetzt werden. Also wir müssen ja auch bitte berücksichtigen, dass wir uns hier in einem politischen Wettbewerb befinden und unsere Ideen, um zum Beispiel Finanzen zu generieren, bei anderen vielleicht nicht so gut ankommen. Und da bin ich ein bisschen zurückhaltend, aber wir werden es nachher klären, ganz besonders gerne. Also nachher heißt heute? Ja, sicher doch. Okay. Roni hatte noch eine Nachfrage. Nee, hat sich damit erledigt. Okay, Doc, dann kommen wir jetzt zu Paki. Wir machen das nicht unbedingt der Reihe nach runter, aber jeder kommt zu Wort, keine Angst. Ihr werdet nicht zu kurz kommen. Ja, Paki, du willst die Partei retten, dann fang mal an. Was meinst du jetzt mit der Frage? Also wo ist da die Frage? Du hast gerade gesagt, in deiner Vorstellung, ja, du möchtest die Partei gerne retten. Lass mich ganz kurz gucken. Genau, du hast investierst deine gesamte Freizeit in die Partei. Das heißt, und du willst sie retten. Das heißt, im Augenblick ist es kein gutes Investment gewesen. Naja, sagen wir mal so. Mir werden hier teilweise halt sehr viele Fragen gestellt, warum wir in den Wahlumfragen auf Landesebene nicht höher als 5% sind. In anderen Landesverbänden sieht es auch nicht gut aus. Wenn man sich anguckt, was wir für Presseerwähnungen bekommen, dann sind die meistens auf kommunaler Ebene oder wenn in den Landesverbänden, wo wir Fraktionen haben. Wir sind in der bundesweiten Wahrnehmung im Prinzip weg vom Fenster. Ich habe eine sehr hohe Meinung von Sekor und auch von Christos und ich finde, die haben auch sehr viel geleistet. Aber ich glaube, dass wir erstens frischen Wind brauchen, dass wieder mehr Aktivität zu spüren ist. Ich habe das ein bisschen das Gefühl, es ist, sind alle so eingeschlafen. Und ich bin dafür bekannt, dass ich Sachen anstoße, dass ich Impulse gebe, dass ich auch mit neuen Ideen um die Ecke komme, dass ich Pressearbeit ganz gut beherrsche und mich für Sachen wie Campaigning, Marketing und auch andere Medien Einsätze, so. Das erstmal nur so im Allgemeinen. Ob ich die Partei retten kann, oder dass ich die Partei retten kann, ist Quatsch. Das habe ich halt eben so ein bisschen flapsig dahingesagt. Ich schaffe das nur, wenn alle mitziehen, wenn alle meine Ideen unterstützen, wenn wir in eine große Debatte auch gehen, wie wir das machen. Ich glaube, dass wir aktuell mit der strategischen Ausrichtung, die Sekor da eingeschlagen hat, im Bereich Datenschutz, Überwachung, Privatsphäre alleine keinen Blumentopf gewinnen. Ich glaube, dass wir die diese digitale Revolution sehr viel breiter in alle Politikfelder interpretieren müssen, runterbrechen müssen, zuspitzen müssen. Und ich glaube auch, dass wir mittlerweile die Kompetenz in den einzelnen Politikfeldern haben. Das heißt, wir müssen die Menschen, die auf Landes- und kommunaler Ebene da in diesen Feldern aktiv sind, auf die Bundesebene ziehen und aufbauen und publik und bekannter machen. Das heißt, wir müssen die Arbeitsgruppen, die momentan so ein bisschen eingeschlafen sind, reaktivieren. Dazu hat Thomas auch schon ein paar kluge Dinge in seinem Blog gesagt. Die müssen besser vernetzt werden mit dem Bundesvorstand allgemein, also sowohl dem politischen Geschäftsführer und seinen Stellvertretern als auch dem Team der Öffentlichkeitsarbeit. Diese Polgef-Runden, die regelmäßigen, müssten im Prinzip aufgebrochen werden und mit der Pressearbeit vernetzt werden, damit die Arbeit in den Arbeitsgruppen irgendwo auch einen Benefit hat. Und zwar einen Benefit nach außen. Wir machen im Moment zwar viel Arbeit nach innen und ich weiß auch, dass einzelne Beauftragte, also Themenkoordinatoren, da sehr gut mit NGOs und Verbänden vernetzt sind. Aber das muss irgendwo diese Ideen, diese Arbeit, die da geleistet wird, die muss in die Öffentlichkeitsarbeit. Und da muss dann auch, ich sag mal, so eine Art Belohnung stattfinden. Also dass dann eben auch einzelne Leute mal in der Pressemitteilung stehen, dass wir auch mal was zu anderen Themen machen und da nicht nur ein Blogpost auf piratenpartei.de steht. Das sind alles Packi. So Punkte. Ich reiß es nur kurz an, weil die Zeit reicht einfach nicht. Nein, die Zeit wird nicht reichen für alle Themen, die Zeit wird auch nicht für alle Ideen reichen, das wissen wir aber schon im Vornherein. Gib mir bitte und gib vor allen Dingen auch den Zuhörern eine Möglichkeit, hinterherzukommen, gedanklich dir zu folgen. Du hast jetzt jede Menge Ideen genannt. Das kommt mir so ein bisschen, wer deinen Blogpost liest, der könnte auch auf die Idee kommen zu sagen, naja, also wer halt mal alle Zahlen ankreuzt, der kann in jedem Fall mal sicher sein, dass auch die 6 Richtigen dabei sind. Da ist fast kein Bereich dabei, der nicht angesprochen wird, fast kein Bereich dabei, der davon nicht gestreift wird. Die Forderung, dass alle mitziehen müssen und dass es im Prinzip an den Mitgliedern liegt, die hätte auch Sekor so nennen können. Die hat auch in der vergangenen Woche habe ich die auch schon mal gehört. Das ist insoweit jetzt kein großes Grundstück zu sagen, naja, ich bin der Vorsitzende, aber die anderen müssen halt mitziehen wollen. Nö, das sage ich ja nicht. Wer mitziehen muss, sind vor allem die Beauftragten und die Leute im Presseteam und eben die noch neu zu schaffenden Beauftragungen. Ich will da ein starkes Team für die Öffentlichkeitsarbeit aufbauen. Ich hoffe, dass das Team aus dem jetzigen Bundespresseteam da mitzieht. Ich hoffe, dass auch die Themenbeauftragten mitziehen. Das ist im Prinzip Teamarbeit. Und ich sehe mich da letztendlich nur als eine Art Manager, der koordinierend und beratend und letztendlich dann auch in der Entscheidung die Entscheidung trifft, den Kopf für hinhält, die Verantwortung übernimmt. Aber flache Hierarchien und eben alle an einem Strang ziehen. Ja, würdest du dich selber als Alphatier beschreiben? Nee, auf keinen Fall. Also ich höre mir lieber erstmal an, was alle zu sagen haben, trete einen Schritt zurück, mach mir einen Überblick und dann analysiere ich das. Ich hole mir regelmäßig Beratung auch von außen ein. Ich bin sehr stark connected zur Fraktion in NRW. Ich rede sehr viel mit meinen Landesvorstandskollegen und da hat für mich niemand irgendwie, so ein Chef, eine Chefattitüde verdient. Das muss ich keinem zumuten. Das lasse ich wirklich nur dann raushängen, wenn ich merke, hier ist eine Wand oder hier geht's irgendwie nicht weiter. Alle Leute bremsen oder es legen mir Leute Steine in den Weg. Dann kann ich auch mal auf den Tisch schauen. Also kein Alphatier, aber dann bei Bedarf dann doch. Ja. Ja, okay. Michael Ebner war, glaube ich, der Erste im Sprechenraum. Richtig bemerkt. Packi, konkrete Nachfrage zum Thema Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und jetzt bitte nicht im Generellen bleiben, sondern geht natürlich dann jetzt aus Zeitgründen nur beispielhaft. Konkrete Geschichten, wo hätte deiner Meinung etwas anders, besser, wie auch immer laufen müssen? Okay, mir ist im Vorfeld zugetragen worden, dass ich das Presseteam mit meinem Blogpost etwas angegriffen habe. Ich möchte dazu sagen, dass dieser Blogpost, den ich zuletzt geschrieben habe, nee, das war, glaube ich, der zweite Blogpost, dass der natürlich nicht auf die Leute, die im Presseteam arbeiten, gemünzt ist, sondern eben auf denjenigen, der dafür verantwortlich ist. Und das ist nun mal Secor. Meiner Meinung nach hat er aus der damaligen Besprechung auf der Marina das Presseteam zwar umgebaut, hat aber danach vergessen, das weiter zu betreuen. Das ist jetzt ein harter Vorwurf. Ich meine den gar nicht so böse, wie ich ihn sage, aber ich habe halt festgestellt, dass man als 1V durchaus die Leute bei der Stange halten muss, dass man Impulse reinbringen muss, dass man eben auch mal Kontakt aufnimmt mit einzelnen MDLs, mit einzelnen Themensprechern aus den AGs, mit Vorsitzenden oder Sprechern von Verbänden oder anderen Parteien, um eben sich zu tagesaktuellen politischen Ereignissen zu äußern. Und das eben auch, ich sag mal, in einem etwas weicheren politischen Bereich. Und ich habe gesehen, wie sich das Bundespresseteam sehr, sehr angestrengt hat, da aus eigener Initiative Dinge zu tun. Aber ich habe das Gefühl, das wäre mit einem wesentlich aktiveren Vorsitzenden um einiges besser gelaufen. Die trifft keine Schuld. Ich habe da sehr stark die koordinierende und auch ein bisschen die Impulsführung von Secor gefehlt. Ja, und Eklatius, bitte. Bringt's mal her? Ja. Hallo Paki, hier ist der Nerd aus Brandenburg. Ich habe mal eine Frage. Du hast vorangestellt die Vernetzung, unter anderem auch bezogen auf die Polgevs der einzelnen Verbände. Was mir aufgefallen ist, was mir sehr wehtut eigentlich, ist ist die Müdigkeit in unserem großen Netzwerk Mumble, was ja eigentlich zur Kommunikation zwischen den einzelnen Landesverbänden und Kreisverbänden tralala beitragen sollte. Hast du da einen Plan, wie man das wieder beleben könnte? Also ich bin wirklich enttäuscht, am Wochenende ist da gar nichts mehr los und auch nach den Sprechstunden, nach den öffentlichen, zeigt sich da wenig Diskussionen. Früher hatten wir mal außerhalb von den AGs auch rege Diskussionen da drin. Siehst du da eine Möglichkeit, vielleicht auch über die AGs, um die wieder zu beleben, diese Plattform wieder in den Vordergrund zu bringen? Also ich sag mal so, dass das Mumble nicht so stark besucht ist, ist mit Sicherheit ein Ausdruck dessen, was insgesamt in der Partei passiert ist, nämlich dass es sehr ruhig geworden ist. Das sieht man ja nicht nur Mumble, das sieht man ja auf den Mailinglisten und auch insgesamt in der Außenwahrnehmung. Von daher, klar, eine Belebung des Mumbles steht mit Sicherheit auch dann an, wenn wir sagen, so, wir wollen jetzt die Programmarbeit wieder vorantreiben, dann müssen wir eben auch mal einfach Leute aus dem jeweiligen Politikfeld einladen, Experten oder eben Sprecher von irgendwelchen Verbänden, von mir aus auch Wissenschaftler, von mir aus auch Leute, die in Berufsfeldern stecken, die von aktuellen politischen Umständen betroffen sind und das nutzen. Das hatten wir vor ein, zwei Jahren sogar noch mit sehr vielen tollen Leuten hier, wie zum Beispiel lass mich überlegen, wie sie hieß, fällt der Name nicht mehr ein, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr bekannte Politikerin. Ströbele und Kipping hier, meine ich. Kipping, Ströbele, der Altmaier war mal hier. Dann hatten wir auch unterschiedliche Leute aus Verbänden hier. Nur das muss halt gemacht werden. Das kann auch nicht der Bundesvorstand alleine machen. Das muss man den AGs ausgeben, aber dann muss eben dann auch mal ein Impuls reingegeben werden, zu sagen, so Leute, wir haben nächstes Jahr Bundestagswahl, wir haben dazwischen eigentlich nur noch einen programmatischen Bundesparteitag, wir müssten jetzt damit anfangen, aktiv an unserem Bundesprogramm zu arbeiten, und dafür brauchen wir eben auch diese Debatten im Vorfeld, und dazu eignet sich das Mumble am besten. Insofern bin ich da bei dir und würde das halt versuchen mit anzustoßen. Nur, ich sag mal so, der 1V ist halt eben auch eher für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Da würde ich die Frage vielleicht ganz gerne an den Thomas weiterreichen, ob er da grundsätzlich dazu bereit wäre, vielleicht mit einem stellvertretenden Polgef oder einem zweiten stellvertretenden Polgef sowas anzuschubsen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er das gerne macht. Ja, vielen Dank dafür, dass du auch jetzt bei allem, was du so an Aktivitäten in der Partei machst, gleich auch noch unseren Job hier wahrnimmst. Das heißt also, Piratenpartei ist gleich Paki offensichtlich. Eklatius, Nachfrage oder war das ausreichend? Ich bedanke mich, das war mir erst ausreichend. Gute Idee mit neuen Gesichtern im Mumble. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Mal grundsätzlich zu den Spielregeln am Saalmikrofon. Bitte, wir haben heute eh zu wenig Zeit. Bitte die Frage kurz und knapp halten. Wir brauchen auch uns nicht, obwohl das war sehr nett, vielen Dank, uns im Nachgang nochmal zu kommentieren, zu bedanken oder sonst irgend sowas. Je mehr, je kürzer und knapper wir das machen, desto mehr kriegen wir durchgemacht an Fragen. Paki, letzte Frage zu deiner Kandidatur. Mit meiner Wahl am 27. August 2016 würde ich bereits am nächsten Tag eine sich in Planung befindliche Bundeskampagne für die Berlin-Wahlen starten. Das heißt, du hast hinter den Kulissen schon ordentlich gewerkelt. Da gibt es schon Leute, da gibt es schon Teams, da gibt es schon Zusammenstellungen, da gibt es schon Ideen. Ja, darf ich da was zu erklären? Oder, In aller Kürze, bitte. Okay, also ich bin mit den Berlinern bzw. Bruno schon seit circa 3-4 Wochen im Gespräch darüber. Ich habe gestern Bruno getroffen in der P9 und es gibt 2-3 Sachen, die wir vorhaben, die ich jetzt aber nicht inhaltlich so genau vorstellen will. Es geht auf jeden Fall um das Thema GEMA. Das würde ich gerne spielen in der Woche nach dem BPT. Dann gab es die Überlegung, den ersten 5 Kandidaten der Berliner Liste entweder Artikel in bundesweiten Nachrichten beziehungsweise Zeitungen zu platzieren oder eben, wenn das nicht geht, aber da sind wir im Moment noch mit Journalisten im Gespräch, auf dem Blog, also auf der piratenpartei.de Seite zu platzieren und als drittes eben Berlin-typisches Thema per Bundespresse oder Bundesblock noch zu spielen. Das aber auch erst, wenn du gewählt wirst. Ja, genau. Ich entwickle das ja nicht für mich persönlich. Also ich würde die Ideen dann auch weiter an Seekorf geben, falls er gewählt wird oder wer auch immer gewählt wird. Also da bin ich echt jetzt nicht der alleinige Showmaker oder so. Ich mache das nicht... Also ich halte es nicht zurück, falls ich nicht gewählt werden sollte, sondern dann gebe ich die Infos weiter an den 1V, der gewählt wird. Vielen Dank, Paki. Thomas, muss man als PolGF ein Alpha-Tier sein? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Gelegentlich wird mir das zumindest nachgesagt, aber mittlerweile bin ich so erfahren, dass es halt alleine nicht mehr geht und dass man sich recht schnell ein Netzwerk aufbauen muss, um Dinge zu bewegen. Und ich glaube, dass es im Fall des Bundes-PolGFs als erster Ansprechpartner sicherlich die PolGFs der Länder sein müssen und dass allgemein der neue Bundesvorstand viel enger mit den Landesvorständen zusammenwirken sollte. Ja, das ist auch Bestandteil deiner Vorstellung oder deines Maßnahmenplanes. Da gibt's auch, was mir aufgefallen ist, so die übliche Piratenfolklore. Das Thema Presseöffentlichkeitsarbeit ist der Fetisch der Piratenpartei offensichtlich. Und offensichtlich ist das auch durchaus angezeigt, bei jeder Gelegenheit sich über dieses Thema zu echauffieren. Oh, ich würde das schon ein bisschen konkreter machen. Ja, hau rein. Natürlich ist die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ein ganz wesentliches Element unserer Tätigkeit, weil schließlich sind wir in der Pflicht, unsere Programmpunkte, unsere Vorstellungen, unsere politischen Forderungen nach außen zu tragen. Und wir werden ja praktisch täglich damit konfrontiert, dass es immer noch Menschen gibt, die mit den Piraten nicht viel anfangen können, die schlichtweg nichts von unserer Ausrichtung wissen und die unsere Programmatik nicht kennen und die sich auch heute, 2016, noch über unseren Namen wundern. Insofern ist das ein ganz wesentlicher Bereich. Und gerade aktuell, ich kandidiere ja auch, weil ich mit der aktuellen Situation unzufrieden bin, nicht nur in der Pressearbeit, sondern allgemein. Gerade aktuell ist es halt so, dass wir in der öffentlichen Wahrnehmung tot sind. Du kannst hingehen, wo du willst, an Infostand, Wahlkampf, selbst beim Plakatieren in Berlin. Also selbst in dem Moment, wo man ja Dinge tut, die zum Ausdruck machen, dass es uns noch gibt. Wir hängen nämlich unsere Plakate dort auf, kommen Leute und fragen, ob es uns noch gibt. Und das passiert nicht einmal, das sind also keine Ausnahmen, sondern das ist die Regel. Und dann muss man natürlich schon die Frage stellen, warum ist das so und warum ist die öffentliche Wahrnehmung so derart verzerrt? Denn aus meiner Sicht hat das mit unserem reellen Bild nur bedingt zu tun. Und wenn man sich anschaut, wie wir Presse im Moment ansprechen und wen wir dort erreichen, dann gibt es dort schon aus meiner Sicht Defizite, die es zu analysieren gilt und wo man einfach Dinge vielleicht in Zukunft anders oder besser machen kann. Wir aktuell ist es so, dass wir sehr, sehr viele, also aus meiner Sicht sehr, sehr viele Pressemitteilungen verschicken. Die sind ja zum Glück nummeriert bei uns und ich glaube, wir sind im Moment bei 157 oder vielleicht schon 160, ich weiß es nicht. Also es ist tatsächlich so, dass wir fast jeden Tag etwas nach außen kommunizieren über die Bundespresse. Wenn wir uns aber anschauen, wen wir damit erreichen, das heißt, im Versandsystem lassen sich ja dort recht gut die Öffnungszahlen ablesen, dann muss man eingestehen, dass wir über die Bundespresse nur noch sehr wenige Redaktionen, also offensichtlich nur noch sehr wenige Redaktionen erreichen. Die Öffnungsquoten liegen dort im Durchschnitt bei unter 1%. Und wenn man sich anguckt, wie andere Landesverbände oder also in Systemen ist eben noch abzulesen, Berlin, NRW oder auch Hamburg, die erreichen halt Öffnungsquoten von 15-25%. Und also da muss man sich halt die Frage stellen, warum ist das so? Und das ist aus meiner Sicht ein ganz klares Versäumnis auch des aktuellen Bundesvorstands. Verantwortlich dafür ist halt Sekor, der, ich weiß nicht, ob er nicht die nötige Übersicht hat oder ob er sich dort nicht einmischen will, aber der eigentlich dort in der Vergangenheit aus meiner Sicht nicht die richtigen Fragen gestellt hat. Und wir haben ein funktionierendes Team in der Bundespresse. Vielleicht fehlt dort einfach nur Kommunikation seitens der Vorstände. Vielleicht fehlt dort einfach nur konkrete Zieleformulierung. Auf jeden Fall bin ich der festen Überzeugung, dass wir dort mehr erreichen können. Nochmal, damit ich es richtig verstanden habe. Also das Team ist in Ordnung, die Bundespresse ist völlig in Ordnung, aber warum wir nicht auftauchen oder warum es dort Defizite gibt, hat Sekor zu verantworten oder ist auf Sekors, wie soll ich sagen, steht auf Sekors Zettel? Nein, die Bundespresse ist nicht vollkommen in Ordnung. Das Team ist sehr klein und es bedarf sicherlich personeller Ergänzung und Erweiterung. Ich sehe aber die Koordinierungsaufgabe in der Bundespresse ganz klar beim Bundesvorstand. Ich sehe die Bundespresse als Stabsstelle des Vorstandes und dort müssen halt die Vorstände, ich glaube aktuell ist das bei Sekor und bei Christos verortet, halt dranbleiben. Sie müssen sich die aktuellen Sachstände halt anschauen, die müssen die Erreichbarkeit anschauen, sie müssen halt gucken und müssen das auch für sich analysieren. Das ist nichts, was man sich selbst überlassen kann, sonst haben wir dort einfach keinen Erfolg. Und wir brauchen diese öffentliche Wahrnehmung, wir brauchen diese Presse. Und aus vielen Gründen, weil aktuell wird sie mir noch viel zu sehr bestimmt, auch durch Ex-Piraten oder Fraktionäre, ehemalige Piraten in Berlin oder so. Die haben teilweise gefühlt einen höheren Einfluss auf die Presse als wir selber. Ja, Masch bitte. Das kam jetzt überraschend, ne? Masch. Er hat sich entstummt, ich würde nur sagen. Ja, ich habe da noch so einen Schalter, den ich vergessen habe zu aktivieren. Danke, Bernd. Ich habe eine Frage an Paki. Paki, was würdest du der NRW-Presse jetzt hier nur auf NRW bezogen antworten, wenn sie dir unterstellte, du kandidierst zum 1V oder bist gewählt worden zum 1V des Bundes, weil du in NRW keine Chancen mehr siehst? Wie schützt du da den Landesverband NRW und vor allen Dingen die kommenden Wahlen? Also ich habe die Frage schon gestellt bekommen von der Rheinischen Post letzte Woche von Detlef Hübel. Da gab es ja ein kleines, so ein kleines persönliches. Bitte in aller Kürze, Paki. Okay, ich habe Folgendes geantwortet. Ich habe gesagt, unsere Themen finden hauptsächlich auf Bundesebene Anklang. Im Landesverband können wir im Prinzip hauptsächlich mit dem Thema Innenpolitik und Bildung punkten. Was aber in der öffentlichen Presse meistens von den großen Parteien sehr stark bespielt wird und wo wir eben als kleine Partei kaum Erwähnung finden. Das heißt, wir haben mehr Potenzial auf Bundesebene und ich denke, dass man das einfach auch besser ausspielen kann. Ja, vielen Dank, Paki, vielen Dank, Masch. Wir waren jetzt beim Amt des Polgefs. Bitte bei Nachfragen zu anderen Personen bitte so lange zurückhalten, bis wir dann wieder die Runde öffnen. Ansonsten Fragen, wenn es geht, was den Polgef angeht. Ja, vielen Dank, Thomas, erstmal für die Ausführungen bezüglich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Auch du hast geschrieben, es ist seit 2 Jahren Stillstand im Bundesvorstand. Das hast du eben auch nochmal unterstrichen. Du selber oder in Hamburg gab es die letzte Wahl, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, im Februar 2015. Du warst 1V zu der Zeit in Hamburg. Das Ergebnis lautete 1,6%. Ist es das, wohin die Reise geht? Ist es das, was wir auch im Bund mit dir als Polgef erwarten dürfen? Nee, ich hoffe nicht. Also zur Wahl in Hamburg, natürlich war das Ergebnis für uns alle ziemlich enttäuschend. Wobei ich glaube, dass es jetzt nicht so sehr der Wahlkampf war von uns. Wir waren präsenter wie nie zuvor, insbesondere was die Plakate angeht. Ich glaube, dass es eher andere Hintergründe hatte, warum wir dort nicht die Ergebnisse der vorherigen Wahlen einholen konnten, weil das hat eher was mit der Struktur in der Bürgerschaft zu tun und dass die Hamburger halt insbesondere ihren SPD-Bürgermeister behalten wollten. Aber trotzdem müssen wir uns natürlich die Frage stellen, welche Themen wir in die Öffentlichkeit bringen und ob es jetzt wirklich Themen wie Datenschutz oder ähnliches sind, aus deren Grund man uns wählt. Das bezweifle ich nämlich ein bisschen. Wir haben nach der Wahl in Hamburg, insofern bin ich für das Stichwort dankbar, eigentlich das Richtige versucht. Wir haben die Erfahrung aus Hamburg versucht, sofort in den Bund zu tragen. Es gab dazu ein ziemlich schnell anberaumtes Treffen, wo die Polgefs eingeladen wurden. Das hat in Kassel stattgefunden, unmittelbar nach der Hamburg-Wahl. Und die Fragen, die dort gestellt worden sind, eben auch ausgehend von den Ergebnissen in Hamburg, welche Zielsetzungen wir zukünftig haben wollen, was die Themen angeht und auch welche Zielgruppen wir spielen wollen. Und dort war zum Beispiel das Ergebnis eines ausführlichen Brainstormings, dass wir zum Beispiel kleine und mittelständische Unternehmen durchaus als Zielgruppe angehen sollten, weil die von den Auswirkungen der Digitalisierung halt sehr massiv betroffen sind, auch von Auswirkungen, die jetzt mit der Bildungspolitik zu tun haben. Also ich denke jetzt daran, dass natürlich kleine mittelständische Unternehmen als Technologietreiber und durchaus auch als sehr ideenreichen Unternehmen besonders davon betroffen sind oder besonderes Interesse an sicherer Kommunikation haben und ein besonderes Interesse daran haben, dass ihnen nicht aus den Geheimdienste die Ideen wegstehlen für die eigene Wirtschaft. Aber auch Aspekte wie den Breitbandausbau, dort hatten wir zum Beispiel die Idee in den Raum gestellt, nicht bei dem, was jetzt gefordert wird, stehen zu bleiben, sondern einfach einen Gigabit-Ausbau zu fordern. Und natürlich sind die kleinen und mittelständischen Unternehmen, um das jetzt nicht zu weit auszuführen, ganz besonders betroffen von den Freihandelsabkommen mit den USA, also TTIP oder auch CETA. Da hätte man sich aus meiner Sicht, und das war eigentlich Tenor des Treffens, eine interessante Zielgruppe aufbauen können. Mittlerweile haben sich diese kleinen mittelständischen Unternehmen einen eigenen Interessenverband gegen TTIP aufgebaut. Da sind wir also raus. Und das ist eben der Kern meiner Kritik. Die Inhalte des Treffens sind halt im Bundesvorstand abgeblockt worden. Man hat sich dort gar nicht groß die Mühe gemacht, das zu diskutieren oder zu schauen, hat das Sinn? Guckt man einfach mal, was dort an Potenzial drin ist, sondern man hat es mehr oder weniger lachend abgeblockt. Und das ist halt im vergangenen Jahr nicht das einzige Treffen, was ähnlich verlief. Dann gab es noch ein Treffen der 1V, also der ersten Vorsitzenden Bund und Landesvorsitzenden in Göttingen, was eigentlich auch das Potenzial gehabt hätte, strukturell und strategisch einfach mal Dinge zusammenzutragen, die man dann breiter diskutieren könnte. Auch dieses Ergebnis ist praktisch ohne Ergebnis gelaufen. Und dann hatten wir das Bundespressetreffen in Weimar. Die Treffen hätten also alle super aufeinander aufbauen können und thematisch. Man trägt also die Dinge in die einzelnen Ebenen, die bei uns dann Themenarbeit realisieren müssen oder nach außen tragen müssen. Und das Ergebnis in Weimar war halt ähnlich ernüchternd. Da gab es dann halt nach Weimar eine neue Pressegruppe und eine Pressesprecherin, die uns verlassen hat. Ansonsten war da einfach nicht viel. Das ist halt problematisch. Und ich würde sehen, dass wir solche Treffen, die ja auch mit einem gewissen Aufwand verbunden sind, finanziell halt mit mehr Ergebnissen stattfinden. Mit, also für mich ist Verlässlichkeit ist es halt der Schlüssel für das kommende Jahr. Verlässlichkeit im Ergebnis produzieren. Okay, vielen Dank. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich in einem Interview gelesen mit Maurice Brenningmeier, seines Zeichens Vorstandsvorsitzender eines Bekleidungskonzerns. Der sagte einen lustigen Satz, eine Kampfkandidatur ist ja auch nicht so die Weisheit. Jetzt haben wir lustigerweise für den nächsten BPT gerade im Bereich 1V und PolGF, die beiden Ämter, die mit Abstand die meiste Strahlkraft nach außen haben, die meiste Außenwirkung auch produzieren, Kampfkandidaturen. Gute Lösung oder eben nicht gerade die Weisheit? Thomas. Ich weiß nicht recht, was ich darauf antworten soll. Also ich offensichtlich schätzen ja Sekor und Christos die Situation ein bisschen anders aus und sehen dort keinen Stillstand. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass wir einfach nach außen kommunizieren müssen, dass wir handlungsfähig sind und dass wir auch noch beweglich sind. Und ein Aspekt ist aus meiner Sicht sicherlich einmal ein personeller Wechsel, der einfach so ein auch nach außen hin zeigt, hier hat sich etwas verändert, hier sind jetzt neue Leute, hier bewegt sich etwas. Aber das zeigt gleich oder im selben Moment sicherlich auch eine Überarbeitung unserer anderen Auftritte. Das heißt, unsere ganze Außendarstellung müssen wir einfach mal ein bisschen aktualisieren, um den Menschen deutlich zu machen, hier ist nicht Stillstand, hier bewegt sich etwas. Das ist übrigens auch etwas, was wir schon auf dem 1V-Treffen in Göttingen besprochen haben und was ohne Ergebnis blieb. Insofern, ja, ich bin der Überzeugung, dass es so jetzt nicht weitergeht, also konkret auch mit handelnden Personen, also konkret mit Sekor und mit Christos. Ich glaube, dass bei einer Wiederwahl wir ein weiteres Jahr Stillstand zu erwarten haben und ein weiteres Jahr, wo wir vor allen Dingen Geld ausgeben für Reisekosten zum Beispiel, wo wir weniger Ergebnisse erzielen. Und ich weiß nicht, ob wir das verkraften. Ich persönlich glaube es nicht, weil die aktuelle Situation ist doch für viele sehr demotivierend. Ja, das ist, glaube ich, soweit angekommen. Ich würde gerne die andere Frage noch zumindest ein ganz klein wenig vertiefen wollen. Nämlich die Frage ist natürlich auch, dass man auf der einen Seite natürlich ein klares demokratisches Votum dann aufruft mit einer Kampfkandidatur oder mit mehreren Kandidaten für ein Amt. Auf der anderen Seite natürlich auch, dass letztendlich außen auch ein Auswuchs möglicherweise des einfachen parteipolitischen Darwinismus ist. Das heißt also, der Stärkere obsiegt, der Stärkere überlebt und besteht dann nicht die Gefahr, dass wir ähnlich wie in Halle möglicherweise die Situation haben, naja, wenn es zu einem Lagerkampf käme, kommen würde, dass du nachher, ich sag mal, die aktive Basis doch nur wieder zweiteilst? Also will ich nicht hoffen, ich sehe diese Lage aktuell auch nicht und selbst wenn es sie gibt, sind sie politisch gerade sehr inaktiv, erzeugen also keine Ergebnisse, insofern weiß ich nicht, was dort zu erwarten ist. Ich persönlich finde auch, dass wir die öffentliche Wahrnehmung, dass wir zerstritten sind oder dass wir halt nicht miteinander können, dass wir das eigentlich möglichst wenig nach außen tragen, aber das nun an zwei Kandidaten festzumachen, die sich zur Wahl stellen, das würde ich jetzt nicht als Problem sehen. Naja, zumindest mal hat es Reaktionen hervorgerufen, wie du wirst die Tweets kennen. Der Tischnachbar ist derjenige, den ich sogar mehrere Flaschen anbiete. Flasche bleibt Flasche. Oder aber auch solche Typen wie Tischnachbar sind nett, haben aber in der Politik nichts zu suchen. Ja, die habe ich gelesen und er hat mich auch geblockt auf Twitter. Ich verstehe es nicht und möchte mich darin aber jetzt wirklich auch nicht abarbeiten. Thomas, vielen Dank. Hermi, du hast 2014 gesagt, dein Wunschvorstand, dein Wunschbufo besteht aus Sekor, Carsten und Christos. Wie sieht es im Jahr 2016 aus? Ja. sagen wir es mal so. Der Vorstand, so wie er bisher war, hat als Team funktioniert, in Teilen. Ich möchte behaupten, dass ein bisschen frischer Wind wahrscheinlich einem eingefahrenen und eingesessenen Team nicht schadet. An welcher Stelle muss denn der frische Wind wehen? Ich bin da eigentlich eher leidenschaftslos. Mit anderen Worten, du nimmst, wie es kommt. Richtig. Diesen Luxus, glaube ich, kann man sich auch nur als Generalsekretärin leisten, wenn man vor allen Dingen auch noch alleine kandidiert. Das heißt, es kann ja eigentlich nicht schiefgehen, oder? Ja, ich bin da ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich stolz drauf, dass ich als einziger Kandidat da antrete. Es soll ja eigentlich eine Wahl sein. Und zu einer Wahl gehören mindestens 2 Kandidaten, damit die Basis TM auch eine Auswahl hat. Andererseits, wenn alle der Meinung sind, dass ich meinen Job die letzten 3 Amtszeiten gut gemacht habe, nehme ich das vielleicht auch als Kompliment einfach so mit. Zumindest mal ermöglicht es dann, dass auf der Agenda für die kommende, wenn du denn gewählt würdest, kommende Periode dann einfach mal Muhahaha stehen kann. Kannst du bitte die Frage wiederholen? Mein WLAN hat hier gerade einen Schluck auf. Wie würde es mit allen auskommen, die ansonsten in Frage kommen? Ja, bitte, wen genannt? Jetzt habe ich den Roni auch nicht verstanden. Dann bleiben wir bei Kira. Du würdest also mit allen auskommen. Kira hat nochmal die Frage vertieft. Dir ist jeder recht. Sagen wir es mal so, mir ist jeder recht, der nicht irgendwelche komischen persönlichen Agendas verfolgt, sondern einfach nur in einem Team mitarbeiten will, damit die Partei ein bisschen nach vorne rückt und damit Dinge funktionieren. Also auch da ist die Antwort eher voll von Anspielungen. Da du offensichtlich aber wenig Interesse verfolgst, diese Anspielungen, den Anspielungen weiter nachzugeben, bleiben wir alle, sag mal, im Wagen und können uns unseren Teil denken. Oder gibt es jemanden, der eine eigene Agenda möglicherweise verfolgen könnte? Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also ich möchte da auf den Punkt ehrlich gesagt einfach nicht weiter eingehen. Das ist ein gutes Recht. Ja, das ist ein gutes Recht, aber sagen wir mal, könntest du mit dem Sekor und mit dem Paki als ersten Vorsitzender, kannst du dir gleich gut vorstellen, zusammenzuarbeiten. Weil das müssen wir uns hier fragen, weil wir müssen dich wählen, weil du bist die einzige Kandidatin und wir müssen einen ersten Vorsitzenden wählen, da gibt's auch nicht so viel Auswahl. Deswegen die Frage, kämst du mit beiden gleichermaßen gut aus? Das ist echt nett, dass du da so viel Rücksicht auf mich nimmst, aber grundsätzlich kann ich mit beiden Kandidaten leben, ja. Gut, dann dürfte das erstmal abschließend geklärt sein. Reit auf Pali wollte was sagen. Ich wollte nur sagen, schade, ansonsten hätten wir jetzt aufhören können, an der Stelle über die 1-2 nachzudenken, aber machen wir weiter, Bernd. Alles klar, vielen Dank. Du bist, jetzt muss ich nachblättern, im wievielten, ich glaube im 3. Jahr Generalsekretärin war das, ne? Ja. Okay, nehmen wir mal an, es käme doch nicht dazu, dass du wiedergewählt werden würdest. Was sollte denn, ich sag mal, auf dem Grabstein der Generalsekretärin Hermi der letzten 3 Jahre als wichtigstes Ergebnis stehen? Oh, das ist schwierig. Grabsteinaufschriften geben ja meistens die Hinterbliebenen in Auftrag und nicht selbst. Also insofern soll bitte die Nachwelt sich richten. Was würdest du dir denn wünschen, wie die Hinterbliebenen über die Amtszeit der Generalsekretärin denken sollen? Sie hat sich stets bemüht. Ja, das ist doch schon mal was. Was hat sie denn nicht geschafft? Was ist denn übrig geblieben, was im nächsten Jahr unbedingt gemacht werden muss? Okay, also was tatsächlich jetzt passiert hat und ist die Erneuerung des CRM-Plans. Wir hatten da ja Probleme mit unserem Dienstleister. Eine neue Lösung ist auch schon da, aber das ganze Ding muss jetzt irgendwie demnächst ausgerollt werden. Der Test läuft in einem erweiterten Personenkreis. Am Sonntag wird sich das der Bast noch mal angucken, was denn jetzt ansteht. Ja, ich glaube, du hast im Augenblick ein bisschen Probleme mit dem Internet. Kann das sein? Das kann sein. Okay, dann gucken wir mal, ob es geht. Ich habe nämlich ehrlich gesagt wenig verstanden von dem, was du gesagt hast. Oh, geht es jetzt besser? Soll ich nochmal? Das Hauptwort war, glaube ich, CRM. Genau. Okay, ich versuche es nochmal. Wir haben Probleme mit unserem Dienstleister, was die Verwaltungssoftware betrifft, speziell für unseren CRM-Client. Das war ja so eine Speziallösung, die extra für uns angefertigt wurde. Die möchten uns aus lizenztechnischen Gründen das ganze Ding nicht verlängern und haben uns da den Support gekündigt. Deswegen haben wir da jetzt eine neue Lösung entwickelt, die auf jeden Fall dieses Jahr noch so schnell wie möglich ausgerollt werden muss. Das ist also so quasi das erste To-Do in der neuen Amtszeit. Okay. Sind da noch so ein paar andere Sachen, die ich gerne hätte, umsetzen möchte, die uns insgesamt die Arbeit erleichtern. Ja, es ist eine immerwährende Baustelle. Ja, sonst würde es das Amt auch nicht geben. Aber im Bereich des Generalsekretariats ist ja auch die Idee entstanden, dieses Willkommen-Package für Neumitglieder, wenn ich mich recht entsinnen kann. Das ist korrekt. Und ich hatte am Freitag das Vergnügen und die Ehre, eine Charge der Willkommenspakete selber händisch einzutüten. Das hat mich sehr gefreut. Ja, jetzt könnte man auch auf die Idee kommen zu sagen, naja, das kostet die Partei nicht ganz so viel Geld, weil so viele neue Mitglieder gibt's ja auch gar nicht. Naja, es mag vielleicht noch nie allzu viele neue Mitglieder geben. Ich glaube, es sind 106 seit Januar verteilt auf diverse Landesverbände. Aber ich finde, egal bei welchem Verein, Verband oder was auch immer man sich irgendwie anmeldet und seinen Mitgliedsbeitrag bezahlt, bekommt man irgendwas zurück, was man in der Hand hat, irgendwas Wertiges. Und ich finde, wir als Partei stehen schlecht da, wenn wir sowas nicht haben. Ich möchte, dass unsere Mitglieder, die neu ankommen, sich in irgendeiner Form willkommen geheißen fühlen durch mehr als nur eine E-Mail. Wir haben da jetzt ein Grundsatzprogramm drin. Wir haben so ein kleines Mitgliederhandbuch in diesem Paket, in dem zum Beispiel die Kontaktdaten der ganzen Landesverbände stehen, in dem unsere Tools rudimentär erklärt sind, in dem es erklärt wird, wie und auf welche Arten ein Mitgliedsbeitrag zu bezahlen ist und einfach so grundsätzlich einfache Dinge, wie unsere Partei funktioniert. Darüber hinaus haben wir ein kleines Mitgliederportal aufgebaut, das irgendwie einfach nochmal Erklärungen liefert, wie zum Beispiel E-Mail-Verschlüsselung funktioniert oder wie man ein Mumble benutzt oder was Mailinglisten sind. Ein Online-Formular für einen Mitgliedsantrag haben wir dazu gebaut oder ein Online-Formular für eine Beitragsminderung oder einfach ein Kontaktformular, wie man zum Beispiel seine Adresse ändern kann. Also so eigentlich ganz einfache, selbstverständliche Dinge, die bisher nicht da waren, und was einfach einen niederschwelligen Zugang zur Partei und zu den ersten Einstieg einfach vereinfachen soll. Neumitglieder, Sache des Generalsekretärs. Nicht zwingend. Also ich sehe grundsätzlich diese ganze Mitglieder-Service-Geschichte zwar beim Tagesgeschäft und beim organisatorischen Ablauf, natürlich beim Generalsekretär und beim Generalsekretariatsteam. Die Konzepte aber, wie man neue Mitglieder am besten in die Parteiarbeit integriert oder wie man neue Mitglieder gewinnt, sehe ich grundsätzlich als Gesamtverantwortung beim GenSek, beim Schatzmeister, beim PolGF und auch beim Vorsitzenden. Ich finde, das ist eine Sache, über die sollten sich alle Gedanken machen, genauso wie sich alle Vorstandsmitglieder auch über das Budget Gedanken machen sollte und das nicht nur einer einzigen Person überlassen sollte. In deinen Geschäftsbereich fällt auch der P-Shop. Korrekt. Alles prima oder besteht da Bedarf, was zu tun? Also machen wir uns nichts vor, die Kritik bezüglich des P-Shops hört man an allen Ecken und Enden. Die hat auch unterschiedlich, da werden auch unterschiedliche Gründe für genannt, auf die möchte ich jetzt gar nicht hier im Einzelnen eingehen. Zumindest könnte man den Eindruck bekommen, der P-Shop ist kurz vor knapp. Ja, das sind halt einfach diese Gerüchte und Mythen, die sich irgendwie im Umlauf befinden. Ich habe auch letztens gehört, dass unser Geschäftsführer angeblich seine Freundin auf Parteikosten beschäftigen soll, was irgendwie schlichtweg Humbug ist. Da wird leider zu selten tatsächlich nachgefragt und sich die Mühe gemacht, tatsächlich Informationen mal einzuholen und sich einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Natürlich gibt's Kritik am P-Shop. teilweise auch berechtigt, aber man muss sich mal angucken, was die Partei als Ganzes im Moment von diesem Job verlangt, nämlich eine eierlegende Wollmilchsau, die 24/7 erreichbar sein muss, Druckaufträge innerhalb von 24 Stunden ausliefern soll. Da muss man halt selber mal gucken, was für einen Anspruch man an diese Art von Struktur hat. Das Ziel, das ich so für mich und für den P-Shop dieses Jahr und in dieser Amtszeit so gesetzt habe, nämlich, dass wir eine Grundversorgung haben mit einzelnen Wahlkampfartikeln, dass wir unser Sortiment und unseren Lagerbestand erweitert haben, dass wir die Subventionen durch den Bundesverband schrittweise abbauen. Diese Ziele haben wir alle erreicht. Ich höre auch von Leuten, die sagen, hey, P-Shop ist toll, das finde ich super. Da kriege ich das, was ich brauche, ohne dass ich mir selber einen Kopf machen muss. Es gibt tatsächlich auch Leute, die sehr zufrieden sind mit dem Lieferservice. Und sobald das keine Sonderwünsche sind, funktioniert das auch einwandfrei. Aber selbstverständlich kann man jetzt nicht Rücksicht auf jeden einzelnen Wunsch, jeder Gliederung von bedruckten Teebeuteln zu, ja, aber ich hätte gerne lieber einen Spaghetti-Träger-Top mit V-Ausschnitt nehmen. Das ist halt schwierig, vor allem weil der P-Shop ja auch selber die Investitionen für die Ware in irgendeiner Form selber erwirtschaften muss. Ja, vielen Dank erstmal soweit. Wenn jetzt keine Fragen im Saalmikro sind, dann würde ich den Lothar gerne fragen wollen. Lothar, wenn der P-Shop richtig betrieben werden würde, dann hätten wir kein finanzielles Problem. Ja, wir müssen halt so ein bisschen mal sehen, wie die Hermia schon gesagt hat, wird momentan sehr viel von ihm verlangt, beim P-Shop. Meiner Ansicht nach müssen wir uns tatsächlich mal überlegen, was brauchen wir wirklich, was brauchen die Landesverbände wirklich und wie viel darf diese Struktur dann auch kosten. Ich meine, wir brauchen tatsächlich in der Partei eine Möglichkeit, Werbemittel einfach zu beschaffen. So diese Zeiten, die Sachen, die wir in der Anfangszeit hatten, dass jeder kleine Stammtisch selbst was zusieht, wie er was beschafft, wollen wir dann wirklich nicht mehr haben. Dann gab es mal eine Zeit, wo der Hendrik aus Thüringen das ehrenamtlich so nebenbei gemacht hat, hat er auch viel Zeit reingehängt. Aber in der Struktur, die wir brauchen, geht das so einfach nicht. Das heißt, wir brauchen eine Struktur, die Aufgabe übernimmt. Es kann aber kein Selbstzweck sein. Das heißt, wir müssen auch sehen, was wollen die Landesverbände wirklich, was wollen die Untergliederungen und was wollen die Untergliederungen nicht. Und da müssen wir irgendwann hinkommen, dass man dann da eine entsprechende Einigkeit hat. So, jetzt ist der Bernd wieder rausgeflogen. Gut. Jetzt bin ich hier etwas überrascht, dass wir dann vielleicht gleich weitermachen. Also du hattest zum P-Shop einige Punkte genannt. Lothar, wir kommen auch gleich weiter zu dir. Tischnachbar, wie ist denn eigentlich deine Meinung zum P-Shop? Ich hörte irgendwie laut Gerüchten, Hermi hat es gerade angesprochen, laut Gerüchten wärst du irgendwie kontra P-Shop. Was sagst du denn dazu? Ja, es ist ein sehr schönes Beispiel, wie das bei uns ist mit den Gerüchten. Ganz im Gegenteil, ich bin absolut pro P-Shop. Wir haben jetzt zwei Wahlkämpfe mit dem P-Shop gemacht, bis hin zur Lieferung der Plakate. Er ist ja ein ziemlich wichtiger Punkt und wir hatten gerade in der letzten Wahl so viele Plakate wie nie zuvor. Und es hat auf den Punkt geklappt. Bestellung, Lieferung und Anlieferung, das war alles ganz hervorragend. Auch sonst bestellen wir regelmäßig im P-Shop. Ich bin damit sehr zufrieden. Das klappt soweit alles, wie ich mir das vorstelle. Was tatsächlich ein Kritikpunkt auch von unserer Seite ist, das habe ich aber auch Hermi schon weitergetragen, ist die Erreichbarkeit bei Nachfragen oder telefonisch. Das ist sicherlich etwas, was der neue Vorstand aber in Angriff nehmen könnte. Ticketsysteme haben wir ja zuhauf. Und dort jemanden zu finden, der diesen Kommunikationspart unterstützend für Gordon übernimmt, halte ich jetzt nicht für das Problem. Ich persönlich schätze die Idee des P-Shops sehr als Zentraleinkauf. Ich bin selber Kaufmann. Ich weiß also, was das auch finanziell für eine Herausforderung ist, einen großen Warenbestand für diverse Gliederungen und Ähnliches bereitzustellen und bereitzuhalten. Und von solchen Kleinigkeiten wie, dass unsere CIs eingehalten werden und sowas will ich jetzt gar nicht mal reden. Aber ich bin also sehr zufrieden mit dem P-Shop und ich möchte das System eigentlich auch ausbauen. Okay. So, Lothar, dann gehen wir mal wieder hoch zu dir und jetzt kommen wir, machen wir mal ein Fass auf. Spendenkampagne, also Bastian hat es vorhin angesprochen, wir hatten diese Frage auch schon zum letzten Mal. Ließe sich so etwas wie Spendenkampagne, Spendenakquise, was ist so deine Vorstellung? Muss das sein? Sollte das sein? Hast du vielleicht sogar einen Plan? Wir brauchen tatsächlich wieder mehr Einnahmen, das steht außer Frage. Das ist so ein bisschen Wechselspiel. Wir haben, sind momentan in der öffentlichen Wahrnehmung nicht wirklich gut aufgestellt. Das wiederum bewirkt weniger Einnahmen. Das wiederum heißt, dass wir weniger pushen können, um wieder in die öffentliche Wahrnehmung zu kommen. Von daher, wir brauchen da was. Wir hatten ja, es ist schon eine Weile her, dass wir eine letzte Spendenkampagne hatten. Das war Jahreswechsel 2014, 2015. Sie lief nicht wirklich gut. Wir haben viel Arbeit reingehängt auch. Wir haben sie auf vielen Kanälen gepusht, aber es kam nicht wirklich viel rein. Daran sieht man schon, dass das sehr problematisch ist. Wo wir tatsächlich was machen müssen, ist, wenn uns was so ein bisschen von anderen in den Schoß fällt oder von bestimmten Leuten wirklich sehr gut gemacht wird, dass wir das auch in Spendenkampagnen ummünzen. Ich möchte da zum Beispiel das WLAN, die WLAN-Klage mal als großes Beispiel nennen. Das hat der Tobias wirklich hervorragend gepusht. Jetzt müssen wir versuchen, ob wir das auch in Spendenkampagne umsetzen, die wir nach draußen tragen. Das geht aber wiederum nur in Verbindung mit der Öffentlichkeitsarbeit. Ich hoffe, dass da das Zusammenspiel klappen wird. Aber man darf sich da auch nicht zu viel von versprechen, weil so gut, wie gesagt, die öffentliche Wahrnehmung ist nicht optimal und das führt natürlich auch dazu, dass die Spenden zurückgehen. Ansonsten haben wir natürlich die Mitglieder, da bin ich den Generalsekretären und dem Team dort sehr dankbar, dass es das Mahnwesen eingeführt hat. Ich arbeite jetzt mit dem Beitragskonto-Team in der Schatzmeisterei sehr gut zusammen. Es klappt reibungslos. Das heißt, da kommen auch entsprechend Beiträge rein. Ansonsten, tja. Also das sind ja jetzt Beiträge, wie du schon gerade sagtest. Also da gibt es ja diesen einen schönen Spruch. Wir sind eine junge, aufstrebende, selbstausbeuterische Partei. Wir hatten das ja mal mit den 1000 Händen und auch also so als Kampagne auf unseren eigenen Homepages stehen, beziehungsweise eben auch, hey, spendet hier für unseren Pet-Server, spendet hier für unser Wiki oder sonstiges. Siehst du das als eine Lösung an, also dass wir wieder die eigenen Mitglieder zur Kasse bitten? In gewissen Maßen müssen wir die eigenen Mitglieder zur Kasse bitten. Das darf natürlich nicht überhand nehmen, aber erstmal, dass tatsächlich diejenigen, die Mitglied sind, auch entsprechend Beiträge zahlen, halte ich zum Beispiel für sehr wichtig. Diejenigen, die dort finanzielle Probleme haben, wurde bisher immer eine Lösung gefunden, dass die auch mit extrem geringen Beiträgen weiter Mitglied sein können. Aber sollte jeder, der Mitglied ist, auch tatsächlich für sich die Verpflichtung fühlen, einen Beitrag zu zahlen. Was wir auch sehr viel haben, ist, dass Mitglieder was für die Partei machen, ihr privates Geld dafür ausgeben und keine Abrechnung reingeben. Im Bund haben wir das inzwischen einigermaßen gut im Griff. In Untergliederungen muss das teilweise noch reingetragen werden. Wenn jemand wirklich privates Geld für die Partei ausgibt und das nicht wiederhaben möchte, soll er doch bitte trotzdem eine entsprechende Abrechnung eingeben. Das gibt uns Parteienfinanzierung. Das war früher mal eigentlich so gang und gäbe, inzwischen ist es ein bisschen eingeschlafen. Dann muss man mal sehen, ob man das nicht nochmal ein bisschen forcieren kann. Aber schön wäre es natürlich, wenn wir auch Geld von Externen bekommen könnten. Gegebenenfalls wäre es dann eine Möglichkeit, du hast es gerade schon erwähnt, für Pet-Server. Pet-Server werden nicht nur von Mitgliedern genutzt. Der Pet-Dienst der Piratenpartei ist, wenn ich mich richtig erinnere, der größte in Deutschland, der größte öffentlich zugängliche. Es wird von Externen genutzt. Gegebenenfalls können wir da auch mal so ein bisschen Spendenkampagne fahren. Wir haben jetzt schon mal so ein bisschen die Struktur dafür. Wir haben die Spendenseite im Bund, die das Sven gemacht hat. Das funktioniert erstklassig. Wir haben jetzt inzwischen die Möglichkeit, mit Bitcoin zu arbeiten. was gerade so für Kleinspenden im IT-Bereich, denke ich mal, nützlich sein kann. Ich hoffe, dass man das ein bisschen forcieren kann. Okay, ja, zu der Untergliederung kommen wir gleich nochmal. Stichwort Finanzbericht, da darfst du dich gedanklich schon mal darauf vorbereiten. Da kommen wir jetzt aber mal, den habe ich noch gar nicht hier gehört, auch noch gar nicht wahrgenommen. Scanet, bist du überhaupt da? Ja, klar bin ich da. Ja, wundervoll. Und du kandidierst ja für den stellvertretenden Schatzmeister und jetzt hat Sebastian hier schon ein bisschen den Teppich gelegt. Aber auch dich frage ich jetzt einfach mal zur Spendenkampagne, was fällt dir denn da so ein? Ja, danke für die Frage. Das ist natürlich eine Sache, wo die Schatzmeisterei im Bund direkte Impulse geben kann, weil da viel Know-how vorhanden ist. Also was Spendenkampagne nach außen angeht, da sind wir gerade jetzt nicht so jemand, an den viel gespendet wird. Das sehe ich unter anderem im Bezirk. Da kann man diesen und jenen fragen, kommt einfach nichts bei rum. Da würde ich zuerst einmal einen anderen Ansatz fahren. Wir haben ja bei den Untergliederungen immer so schön Flow. Schatzmeister wird der, der am langsamsten wegläuft. Und diese Leute müssen Wissen an die Hand bekommen. Sie müssen auf ihren Job eingestimmt werden und sie müssen es gerne machen wollen. Und eine Aufgabe der Schatzmeisterei ist ja nicht nur, ich hefte die Belege ab, sondern auch, ich kümmere mich darum, dass Geld reinkommt und vor allem Geld, das schon da ist, ausgegeben wird und nicht abgerechnet wird. Das kann ich sehr gut in meiner Gliederung sehen, wie es ist, wenn du den Leuten hinterherläufst. Da kommt richtig viel Kohle rum. Wir haben viele Untergliederungen. Es geht sehr viel Geld flöten, weil Reisen, die für die Partei nicht abgerechnet werden, die kann man aufschreiben. Gibt schön Geld für, was zurückgespendet werden kann. Da haben wir ein Formular für, ich weiß nicht. Es scheint viel an Wissen zu fehlen, um dieses Geld reinzuholen. Da sehe ich für mich als einen der ersten Sachen, die ich in diesem Amte machen würde, dieses Wissen aufbereiten, weitergeben, damit aus den Untergliederungen das Geld, was eh schon da ist, was eh ausgegeben wird, nur nicht abgerechnet wird. Das kostet nur den Schatzmeister ein bisschen Zeit, das abzurechnen, dass dieses wieder reingeholt wird durch Rückspenden. Da kann man Leute motivieren, da kann man den Leuten sagen, hier, ihr seid ein Vorstand, ihr habt Geld, macht mal ein Budget für Reisekosten. Da gibt's Mittel und Wege. Das habe ich selbst bei mir, es funktioniert. Ich kann den Leuten sagen, wenn im Nachbarbezirk eine Demo ist, gegen was auch immer, die im Interesse der Partei ist, Anfrage an uns, machen wir einen Beschluss, können wir Geld reinholen, könnt ihr aufschreiben, können wir abrechnen. Du bist Vorstand, du fährst irgendwo hin, schreib's auf, sind 100 Kilometer und das läppert sich übers Jahr. Also da haben wir eine Quelle, die rumliegt, die müssen wir anzapfen. Das ist, der Plan, von dem ich mir derzeit am meisten verspreche. Also auch eher nach intern gerichtet. Also nicht wie Lothar es sagte, hey, wir müssen Firmen quatschen oder Interessensgruppen, nennen wir es mal so ein bisschen neutraler, sondern auch die eigenen Mitglieder erstmal auf Spur bringen. Ja, das ist primär. Also da ist einfach schon genug da, was wir abgreifen können, was niemandem wehtut. Beitragserhöhung, das ist so eine Sache, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber da ist tatsächlich Geld, was wir reinholen können, was wirklich niemandem was kostet. Das ist ganz einfach so. Das ist natürlich nur eine Seite. Wenn wir von außen kommen, müssen wir überlegen, wie wir das machen. Schön und gut, aber innen drin geht uns einfach zu viel verloren. Ja, okay. So, jetzt wird sich hier schon beschwert, dass du ein bisschen wenig Redezeit bekommen hast. Dann kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Bastian, wir kommen gleich zu dir, aber ich frage erstmal noch hier den Scarnet und Lothar macht sich immer noch Gedanken darum. Finanzbericht. Also, wenn du jetzt stellvertretender Schatzmeister werden würdest, wie würdest du die Untergliederung, ich sag mal jetzt mal ein bisschen, auf Linie bringen, dass sie doch ihre ganzen Berichte rechtzeitig einreichen? Was kennst du da aus eigener Erfahrung? Ja, da gibt's zwei Wege. Man wendet sich von Bund an Land und bittet das Land, sich an die Untergliederung zu wenden. Kann funktionieren. Erfahrungsgemäß ist das nicht so toll. Wenn ich eine E-Mail schreibe, sage ich über 100, dann habe ich eine Response Rate, die liegt bei niedrig zweistellig. Das geht gar nicht. Also hier wäre ich tatsächlich dafür, den direkten Kontakt immer zu suchen und direkt zu motivieren. Das entlastet wohl das Land auch und es bleibt nichts sacken. Also da brauchen wir direkten Kontakt, müssen wir direkt nachfragen. Wissenstransfer wie auch Anfragen, unter anderem zur Buchung, Okay, jetzt hast du gerade das schöne Stichwort gesagt, Beitragserhöhung. Ich glaube, da können sich die Generalsekretäre auch gerade noch ein bisschen Gedanken zu machen, aber wie stehst du zur Beitragserhöhung? Da gibt es ja auch gerade ganz aktuell einen Antrag auf den Bundesparteitag. Was sagst du dazu? Ja, ich finde den erstmal einen gelungenen Kompromiss, nachdem der letzte Antrag ja doch sehr knapp gescheitert ist. Ich denke, diese Option vorzugeben, dass grundsätzlich mehr gezahlt wird, ist okay. Wer weniger zahlt, zahlt halt weniger. Wer es nicht zahlen kann, der oder nicht zahlen will, der sagt einfach, dass er weniger zahlt. Das handhaben wir im Land so, da wird kein Gewese gemacht, wir brauchen keinen Nachweis und dann zahlt man halt 12 Euro. Da habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen mit. Wir sind da ja auch im Vergleich bei den anderen Parteien noch relativ weit unten, sehen, dass auch die meisten, wenn man den Median nimmt, schon mehr zahlen. Also so kriegen wir kurzfristig wieder ein bisschen mehr Geld rein. Das ist gut durchgerechnet worden. Ich würde diesen Vorschlag auf jeden Fall auch so annehmen, unterstützen, ja. Okay, Sebastian, schaust hier wahrscheinlich auch schon mit den Hufen. Du hast schon ein bisschen angefixt hier und sagst, es ist eine Spendenkampagne, wolltest du was erzählen. Ich bitte dich aber darum, ganz, ganz groben Abriss zu geben. Also bitte nicht ins Detail gehen. Erzähl mal was. Bei meinem Worteinteil bittest du mich das jetzt hier. Danke. Aber trotzdem mal ohne Scherz. Erstens, viele stieren auf die Staatsknete. Also, dass uns Staatsknete zusteht, das wissen wir, weil wir zu wenig Eigeneinnahmen haben. Aber das hat ja auch einen verfassungsrechtlichen Grund. Natürlich müssen wir Eigeneinnahmen generieren. Und da nützt mir auch überhaupt nichts die nochmal so gerade beschriebene Aufwandsverzichtsspende, denn die bringt uns keinen Cent direkte Einnahme, sondern nur indirekt über die Abrechnung mit der staatlichen Teilfinanzierung. Wir brauchen tatsächlich Zuwendungen. Und ich bin strikt gegen jede Beitragserhöhung, solange man dem Piraten nicht erklärt, warum er jetzt mehr zahlen soll, weil irgendwie die Lage nicht so ist, dass er dazu motiviert ist. Ich glaube, wir treffen mit einer Beitragserhöhung nur diejenigen, die sowieso schon mehr zahlen. Und jeder, der die Piratenpartei mag, kann ja freiwillig spenden oder freiwillig einen erhöhten Beitrag bezahlen. Da muss ich jetzt ihn nicht dazu verpflichten. Wo unser Augenmerk drauf liegen müsste, ist ganz klar, dass wir uns andere Finanzquellen erschaffen und da bleiben nicht mehr so viele übrig. Und das sind die Finanzquellen, die insbesondere aus dem gewerblichen Bereich kommen. Und da haben wir unglaublich viele Piraten, die gewerblich tätig sind, Kleinstunternehmer, Freiberufler, you name it. Und denen müssen wir halt eine Möglichkeit geben. Und das ist bisher immer strikt blockiert worden. Man hat immer gesagt, nö, das ist jetzt hier irgendwie ehrenrührig. Ich denke ja nicht an Kraus Maffei, sondern ich denke an den Mr. Mustermann, der Grafiker ist und sagt, ja gut, ich mache hier noch Umsatz, da tut mir das nicht weh. Aber ich muss es dann auch entsprechend steuerlich verbuchen können und da müssen wir eine Lösung für finden. Das ist tatsächlich eins meiner Beweggründe, hier Dinge zu tun. Ja. Willst du noch was anfügen? Nee, du wolltest eine Zwischenfrage stellen? Ja, klar. Du hattest vorhin gesagt, dass du da jetzt so eine Idee hast und so weiter. Würdest du bei der Ausarbeitung einer Spendenkampagne, Spendenakquise, dabei unterstützen, solltest du nicht gewählt werden? Natürlich. Aber das ist keine Spendenkampagne. Das geht weit darüber hinaus, sondern es ist einfach ein Paradigmenwechsel. Und den Paradigmenwechsel habe ich gesehen in meinem kleinen Kreisverband. Da haben wir das nämlich gemacht, indem wir gesagt haben, Sponsoring und dergleichen lassen wir zu. Das haben wir in der Hauptversammlung gemacht und haben tatsächlich da ernsthaft diskutiert und auch einen entsprechend positiven Beschluss gefasst. Den Shitstorm, den kann man sich denken, den wir eingefangen haben. Aber irgendeiner muss ja mal vorausgehen und das dann erstmal diese ganzen Steine abfangen. Wir müssen zum Umdenken kommen. Nur weil das Geld aus, sag ich mal, aus einer Firma stammt, ist das nicht per se böse. Das kann man an hohe moralische Ansprüche stellen, gar kein Problem, aber wir müssen darüber reden. Und bevor wir nicht darüber geredet haben, können wir auch mit Sicherheit nicht über eine wie auch immer geartete Beitragserhöhung reden. Wir haben uns aus welchen Gründen auch immer diesen Weg verschlossen, den müssen wir öffnen. Und wenn ich das hochrechne auf die Möglichkeiten, die wir hätten, dann haben wir auch relativ großes Potenzial. Dafür stehe ich und deswegen habe ich es angesprochen. Und natürlich, wenn du sagst, ja, gibt es eine Spendenkampagne, ja, ich helfe überall mit. Ich helfe an so vielen Stellen mit Infrastruktur und dergleichen mehr. Also da kann man mir jetzt nicht unterstellen, ich würde das jetzt nicht machen, weil ich da nicht gewählt werde. Okay, zur Beitragserhöhung hat es jetzt ein paar Worte verloren. Jetzt frage ich dich dann auch mal noch zum Finanzbericht. Wie würdest du dafür sorgen wollen, dass das alles ein bisschen zügiger geht? Ach naja, wir sind da schon viel besser geworden. Und es gibt dann immer noch so ein paar gallische Dörfer, die dann Aufstand proben. So, woran liegt das? Es gibt, glaube ich, zwei Kategorien von Untergliederungen, die uns im Gesamtrechenschaftsbericht Sorgen machen. Die erste ist die Gliederung, ich bin ganz bockig. Die zweite ist, ich weiß gar nicht, was ich machen soll oder ich bin nicht erreichbar. Die Nicht-Erreichbarkeit ist ausschließlich, aus meiner Sicht ausschließlich darauf zurückzuführen, dass die Landesschatzmeister nicht mit ihren Gliederungsschatzmeister reden, im Kontakt stehen und zwar häufig, also nicht nur einmal im Jahr. Wenn die den Kontakt halten, dann haben die auch kein Problem, die zu erreichen. Die Gliederungen, ich gehe jetzt nicht von den Riesenverbänden in Bayern oder auch teilweise in Nordrhein-Westfalen aus, aber sagen wir mal in den kleineren Ländern, da haben wir ja die meisten Probleme. Die Gliederungen wissen schlichtweg was sie tun sollen. Und da gibt es für mich einen heißen Tipp, nennt sich Bundesschatzmeisterei. Die haben da sogar Leute, die können denen da buchhalterisch helfen. Wie sieht denn so eine Abrechnung von so einer Gliederung aus? Das ist eine Excel-Seite, naja, wenn wir Glück haben, zwei. Und das sind für mich, oder für mich sind das, weiß ich, wie eine Stunde Buchhaltung reinhacken irgendwo und gut ist, andere können das noch schneller. Also die haben einfach nur ein Problem, wie how to, so, und denen kann man helfen. Die Bockigen, und da haben wir nur ganz wenige, die sich da irgendwie einen Spaß draus machen, die kriege ich sehr schnell über eine Ordnungsmaßnahme, nur ich muss es dann auch durchziehen. Da gibt es kurze Fristen, das setzt man durch und dann holt man sich den Titel und kassiert die Unterlagen ein. Da wäre ich für mehr Stringenz und auch für mehr Härte. Und dann haben wir diese zeitlichen Probleme gelöst aus meiner Sicht. Den Rest muss die Bundesschatzmeisterei sowieso irgendwie hinbekommen. Und das sind ja nicht ein, zwei Leute, das ist ja ein ganzes Team. Und ich bin sehr dankbar, dass dieses Team immer noch so gut arbeitet. Also ernsthaft, liebe Leute, ihr merkt das nicht, weil die ganz, ganz hinten, also sozusagen im Hintergrund arbeiten. Aber sie machen wirklich gute Arbeit und grottenschlecht bezahlt. Aber ich sage jetzt mal, Hut ab vor den Leuten, die das immer noch machen und vor allen Dingen seit so vielen Jahren. Vielen Dank dafür. Jetzt sehe ich hier einige Fragestellende. Ich glaube, Michael, du warst der Erste, oder? Ja, Nachfrage konkret an Bastian, weil ich es gerade nicht so ganz, du hast einmal von Spenden, einmal von Sponsoring gesprochen. Was meinst du jetzt konkret damit, insbesondere vor dem Hintergrund, dass ja juristische Personen Parteispenden nicht absetzen können? Genau, das sprichst du richtig an. Ich habe es auch schon häufig genug erwähnt. Das Problem ist, dass wir keine Spenden von Firmen bekommen, dass es für sie extrem steuerschädlich ist. Also nicht abzugsfähige Betriebskosten, das ist schon schlimm genug. Sie dürfen sie dann auch noch Umsatz versteuern, das geht gar nicht. Das geht nur über Sponsoring, das heißt, es geht über Gegenleistung. Das muss man auch ganz klar sagen. Frage ist, was ist denn eine Gegenleistung? Müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das definieren genau? Ich sage jetzt mal ganz konkret ein Beispiel. Ihr könnt euch vielleicht, also die meisten, die ich hier so sehe vom Namen, kenne ich ja, sagen wir mal 70%. Viele von denen waren in Neumarkt. Schöne Location und da hat uns eine Internetfirma ein ganz klein wenig geholfen beim Internet. Da gab es ein Banner, das war ein ganz einfaches Banner und das hat da an der Brüstung, ihr wisst es wie vielleicht noch, gehangen. Das wurde abgerissen. So, das geht gar nicht. Und wir müssen einfach solche Dinge diskutieren, wie wir Firmen dieses Sponsoring ermöglichen, in der Art und Weise, wie uns das recht ist. Okay, vielen Dank, Michael, gerade die Frage damit beantwortet. Ich höre dich nicht. So, ich weiß nicht, ich lose jetzt einfach mal aus den zwei beiden, weil ich die Reihenfolge nicht kenne. Klaus. Schönen guten Abend. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Frage zum Thema Finanzierung Bundeskampagnen. Wir haben momentan die Situation, dass viele lokale Piraten für regionale, überregionale, bundesweite Kampagnen einen Hut kreisen lassen, um die zu finanzieren. Wenn ich jetzt nach Oberbayern gucke, nach Bayern, dann stelle ich fest, dass die Pirate Security Konferenz und die WLAN-Klage momentan ausschließlich von Oberbayern finanziert worden ist. Wie könnt ihr euch vorstellen, dass der Bund zukünftig Finanzmittel bereitstellt, um überregionale Kampagnen eine Finanzierung sicherzustellen, ohne dieses Hutkreisen mit dem vielen Zeitaufwand? Vielen Dank. Die Frage jetzt an Bastian. letztendlich an alle, die sich für einen neuen Bundesvorstand bewerben. Okay, ja, das ist jetzt, wir hatten jetzt noch nicht alle, aber ich würde die jetzt erstmal grundsätzlich an Bastian weiterleiten. Mach jetzt hier mal was. Ja, also Pirate Secon ist relativ einfach, weil ich ja da auch ein bisschen mittlerweile beteiligt bin dran. Und dann haben wir auch gesagt, Hutkreisen ist eine Geschichte, Sponsoring eine andere Geschichte. Wir sind uns da auch relativ einig, wie wir es machen wollen. Kinders, wir müssen mal Realisten sein. Und da gebe ich auch den Lothar recht, der immer sagt, ja, greifen nackten Mann in die Tasche. Wir haben da nichts zu verteilen. Wir haben auch schon im Finanzrat, das ist ja schon ein paar Jahre her, auch gesagt, ja, Bund, so richtig auskömmlich bist du vielleicht gar nicht finanziert. Sag einfach, wofür du Geld brauchst und mach Projekte draus. Ich bin Fan davon, dass wir Projekte aus solchen Dingen machen und dann dafür einwerben. Das ist ein bisschen komplizierter. Aber wenn alle willig sind, doch einfach zu lösen. Und wenn wir viele Sachen durch 17 teilen, also 16 Landesverbände und Bund, kommen wir jetzt auf erstaunliche Möglichkeiten, die wir hätten, was Finanzierung anbelangt. Es gibt, so sagen wir mal, übergreifende Geschichten wie Secon und andere Dinge, die eigentlich uns sehr wichtig sind. Und da finden wir auch das Geld. Aber wie gesagt, zu dem vorher schon erwähnten, wir müssen rechtlich die Lösung dafür schaffen. Und wenn wir sie geschaffen haben, ist es, fällt uns das viel leichter, solche Sachen dann tatsächlich auch zu finanzieren. Und es sollte uns die wirklich die Arbeit wert sein. Okay, Beckmann. Ja, an Bastian, ich habe da mal eine Frage. Wie hoch siehst du... Moment. Jetzt, also jetzt relativ konkret an Bastian. Ja, genau, das wollte ja dann über Mitgliedsbeiträge sprechen. Ich kretsche noch mal kurz dazwischen. Paki, du hattest scheinbar irgendwie noch eine Idee dazu, dann würde ich das gleich mal vorziehen, noch mal, bevor dann die neue Frage kommt. Ja, zu der Geschichte mit dem Geld eintreiben. Ich habe mich gestern Abend mit Katha getroffen, die kennt ihr ja alle. Die hat in dem Bereich Campaigning vor allem gearbeitet, aber eben auch mit vielen Crowdfunding und auch Fundraisern zu tun gehabt. Und die sagte mir, es gibt halt auf dem Markt Leute, die nichts anderes machen, als den ganzen Tag Geld für NGOs einzutreiben. Die gibt es auch frei auf dem Markt. Und die gibt es auch einmal auf Honorarbasis und die gibt es einmal... Kannst du dich bitte muten? Und die gibt es einmal eben auch die Leute, die auf Provisionsbasis arbeiten. Und ich bin durchaus der Meinung, dass wir sowas mal wagen könnten, wenn wir da eine klare Abschätzung haben von dem, was es uns kostet, dann müssen wir einfach auch mal ein gewisses Risiko eingehen. Paggi, täuscht es mich, vielleicht auch in den restlichen Bundesvorstand, dieses Wagnis haben wir doch schon eingegangen, schon einmal. Nicht, dass mir das bekannt ist. Herr Ami? Das konkrete Wagnis, welches Wagnis jetzt genau? Also ich habe auf Honorarbasis oder Provision damit zu beschäftigen, eben Geld einzutreiben. Naja, wir hatten dazu mal eine Ausschreibung, allerdings weiß ich jetzt nicht genau, wie breit die Personalabteilung das jetzt kommuniziert hat oder ob es da mal tatsächlich irgendwie eine Anzeige gab oder ob das halt einfach auf dem Vorstandsportal stand. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wie hoch die Reichweite dieser Ausschreibung war. Da hatten wir jedenfalls keinen Erfolg mit. Ich denke aber, dass es bei solchen Sachen tatsächlich auch wichtig ist, da gezielt vielleicht Kontakte zu knüpfen, um über Beziehungen vielleicht Leute anzusprechen, die sich sonst da eigentlich jetzt nicht auf unserem Vorstandsportal rumtreiben. Genau, wir müssen ganz aktiv auf Leute zugehen, die damit überhaupt nicht rechnen, dass sie jetzt von den Piraten gesucht werden. Da gibt es mit Sicherheit genug. Gut, Herr Becken, bitte. Ja, Bastian, ich habe mal eine Frage. Wie hoch siehst du den Mitgliedsbeitrag für Menschen, die Sozialleistungen beziehen, Hartz IV, Arbeitslosengeld 1, schlecht kleine Rente und so weiter? Ganz konkret, weil wir gerade über Beitragserhöhungen gesprochen haben, weil 1 Euro sind 12 Euro im Monat für uns, ist nicht gerade, kann man sich noch so eben leisten. Einige können sich das gar nicht leisten. Wie siehst du das? Ich sehe das relativ einfach. Bei Leuten, also die, ich will es gar nicht auf ALG II beschränken. Leute, die halt wenig Geld zur Verfügung haben, gegebenenfalls arbeitssuchend sind, von denen würde ich gar nichts verlangen. Dann würde ich sagen, okay, Beitragsbefreiung von mir. Was die Leute mir zur Verfügung stellen könnten, ist ihre Zeit. Die Zeit, mitzuarbeiten, Dinge zu tun, zu helfen, von mir aus im Backoffice, was auch immer, ist mir viel mehr wert. Und ich sage das auch ganz klar, Ich übernehme auch gerne Patenschaften für Leute, die, weiß ich nicht, unter die 12 Euro im Jahr nicht kommen, weil aus irgendwelchen Gründen, übernehme ich auch gerne Patenschaften. Mir geht es darum, dass Sie Ihre Zeit zur Verfügung stellen. Zeit ist für unsere Piratenpartei viel, viel wichtiger als ein Beitrag. Okay, danke. So, und ich glaube, der Tariger, kannst du auch sprechen? Ja. Wundervoll. So, ich glaube, du hattest hier auch relativ wenig Redezeit und das ist natürlich auch sehr verwerflich. Jetzt komm, du kandidierst für den stellvertretenden oder zweiten stellvertretenden Generalsekretär. Das ist richtig. Das gibt es ja, wenn ich mir andere Parteien angucke, Peter Tauber zum Beispiel aus der CDU, der kümmert sich ja irgendwie auch um den Wahlkampf, beziehungsweise ist es bei vielen Parteien so. Siehst du den Wahlkampf, die Wahlkampfkoordination in den Händen eines Generalsekretariats? An sich, ich bin ja von meiner Sache, wie ich es im Saarland mache, als sage ich schon immer scherzhaft General und Sekretär. Also alles, was irgendwie Verwaltung ist, landet bei mir und das allumfassend. Das heißt also, da wir im nächsten Jahr auch einen Landtagswahlkampf anstehen haben, ist das halt eben auch auf Landesebene sowieso bei mir angesiedelt letztendlich. Also von daher auch durchaus auf Bundesebene. Okay. Hermi hat ja damals schon die Mitgliederbetreuung ein bisschen angestoßen, nennen wir es jetzt einfach mal. Also das ist ein guter Kickoff gewesen. Was würdest du zum Beispiel noch verbessern? Also so eine grundsätzliche Vision da drin. Ja gut, grundsätzlich sehe ich halt die Baustelle drin, was aber von Hermi schon angegangen wurde, ja, dass wir halt viel mehr Sachen vereinheitlichen müssen. Wir haben zu oft, wurde immer wieder das Rad neu erfunden und da muss man halt einfach dafür sorgen, dass es halt einheitliche Lösungen gibt, auf die alle zurückgreifen können, auf die aber auch dann alle so eingebunden werden müssen bei der Erstellung, dass sie auch gerne drauf zurückgreifen. Okay. Jetzt gibt es ja auch noch eine ganz andere Sache, ist die Mitgliederwerbung. Also wie können wir, also das ist ja eigentlich auch so ein bisschen in Händen des Generalsekretariats, wie kann man neue Mitglieder werben, wie kann man Leute dazu überreden, vielleicht Mitglied dieser Partei zu sein? Ja, also ich sehe eigentlich in überreden etwas das falsche Wort. Man muss die Leute nicht überreden, weil das hat so ein bisschen den Beigeschmack dessen, dass sie das eigentlich gar nicht so freiwillig machen. Sondern man muss halt zeigen, warum es einem was bringt, in der Partei sich einzubringen. Das war halt eben bei uns nicht so das fünfte Rad am Wagen ist, sondern sich bei uns auch wirklich einbringen kann und was selbst gestalten kann. Und das rüberzubringen, das ist eigentlich das Wichtige. Und dann ist es weniger ein Überreden, sondern dann, denke ich, man merken auch mehr Leute, dass sie bei uns richtiger sind als sonst wo. Okay. Jetzt können wir nochmal, jetzt ist ja auch seitens der Mitgliederverwaltung, glaube ich, wenn ich mich das jetzt nicht alles täuscht, ist ja auch ein bisschen dieser erhöhte Beitragssatz. Was hast du zum Beispiel jetzt als Generalsekretär? Ja, für mich ist es ein bisschen zwiespältig, wenn ich mir jetzt halt gerade anschaue, wenn ich so die Sachen bearbeite. Wir nehmen im Saarland halt ja auch an dem zentralen Mahnverfahren teil. Und wenn ich mal da halt so die Diskussionen mit manchen Leuten dann anschaue, dann sehe ich schon ein bisschen zwiespältig, weil halt viele schon nicht gerne die 48 Euro im Jahr investieren. Aber ich sag mal, die jetzt vorgestellte Variante entschärft das Ganze ja dahingehend, dass man halt eben anstatt zwei Beitragshöhen letztendlich dann in Zukunft drei hat, auf die man sich dann halt festlegen kann. Und ich denke mal, das ist eher aus meiner Sicht ein Anstoß für sich Gedanken zu machen, ob man nicht ein bisschen mehr finanziell beitragen kann, als jetzt halt so dieses Pistole auf die Brust setzen und du hast jetzt halt so viel zu zahlen. Okay, Pistole auf die Brust und nur so viel zu zahlen. Das ist ja eine schöne Redewendung vielleicht. Jetzt kommen wir mal zu einer ganz, ganz anderen Sache und mich würde mal tatsächlich auch deine Meinung dazu interessieren. Es wird diskutiert, zum Beispiel, dass zu Wahlkämpfen Bei inaktiven Kreisverbänden, also wo wir gerade beim Wahlkampf waren, bei inaktiven Kreisverbänden eine Plakataufhängungspauschale, ich nenne es jetzt einfach mal so, gezahlt wird. Zum Beispiel pro gehängtem Plakat irgendwie 1,50 €, 2,50 €. Was hältst du davon? Ja gut, ich sag mal, wenn es jetzt zum Beispiel über einen Dienstleister gemacht werden muss, weil wir halt gar keine Leute dann zur Verfügung haben, dann denke ich mal, kann das durchaus in Ordnung sein. Wobei das andere ist natürlich, dass man halt was gegen die Inaktivität von Kreisen tun muss. Wir haben jetzt halt im Saarland das auf diese Art und Weise gelöst, dass wir halt virtuelle Kreisverbände eingeführt haben. Das war A, halt eben weniger mehr Verwaltung auf Kreisebene brauchen und dass halt die Leute, die interessiert sind, halt sich dann wirklich mehr um politische Arbeit und dann halt auch eben um Wahlkampf und so kümmern können. Dass also nicht so viel Zeit von denjenigen, die sich einbringen wollen, mit irgendwelchen Verwaltungssachen drauf geht. Dafür gibt es dann halt eben Generalsekretariat, aber dann halt eben bei uns dann halt auf Landesebene. Gut, da kommen wir gleich nochmal zu, aber vorher hat der Protter eine Frage. Ja, guten Abend. Zu den Aufgabenfeld der GenSex bzw. Mitgliederbetreuung gehört ja auch mehr oder weniger die Umsetzung des Datenschutzes. Nun wird sich da die nächsten 2 Jahre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, doch einiges an den gesetzlichen Vorschriften ändern, die auch auf Einfluss auf die Mitgliederverwaltung haben werden. Was werdet ihr tun, um diese neuen Anforderungen umzusetzen? Ja, da machen wir es jetzt mal total hierarchisch und gehen mal von Hermi nach zu dir, Tariga. Okay? Okay. Hermi, sag mal was dazu. Kann ich dazu sagen. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass das Thema EU-Datenschutzverordnung bereits schon eine ganze Weile unsere Rechtsabteilung beschäftigt. Wir haben da einen Justiziar, der auch in Sachen Datenschutz bewandert ist. Außerdem hat sich unser Datenschutzbeauftragter da ja auch schon eingearbeitet in das Thema und ich bin ziemlich sicher, dass die beiden demnächst auch Kontakt haben werden, wenn sie nicht schon Kontakt haben. Also ich weiß zumindest, dass der Falk da was dann kontaktieren möchte. Also quasi warte ich diesbezüglich dann auf konkrete Handlungsempfehlungen und dann gucken wir mal, wie das umgesetzt wird. Also ich meine, das ist ja grundsätzlich so, dass ich da jetzt nicht alleine vorpresche und einfach irgendwas tue, sondern ich nehme da eine gewisse Beratungsleistung durch den Datenschutzbeauftragten gerne in Anspruch. Deswegen haben wir ihn ja da. Also ich habe da keine Zeit, mich selber in jedes Einzelthema einzuarbeiten, auch wenn das manchmal notwendig ist. Thorsten, möchtest du was ergänzen? Gibt es eigentlich nicht viel zu ergänzen. Also was halt eben an Vorschriftenwerk da ist, das muss halt entsprechend umgesetzt werden. Und wir haben ja die Fachleute dafür. Und dann macht man das halt eben entsprechend im Team. Wundervoll. Du hattest vorhin gesagt, politisches Amt, Verwaltungsamt, ich nenne es jetzt einfach mal so, also deswegen gibt es Generalsekretäre, sagtest du. Jetzt bist du aber natürlich auch in einem Vorstand und natürlich einer politischen Partei. Und wie würdest du zum Beispiel Menschen davon überzeugen, also Mitgliederwerbung, ne? Wie würdest du Menschen davon überzeugen, in diese Partei aktiv zu werden oder zumindest diese zu wählen? Gut, also ich sag mal, es ist eine Sache, an der ich mich persönlich in aller Regel relativ erfolglos abmühe. Was aber auch damit zusammenhängt, dass ich, manche nennen es so, wenn jetzt Piraten viel untereinander sind, so diese Filterbubble, auch bei Twitter und Facebook und so. Und ich bin halt privat halt absolut nicht in so einer Filterbubble unterwegs. Das heißt, ich habe sehr viel Kontakt mit Leuten, die halt wirklich ziemlich quer durchs Parteienspektrum gehen. Und von daher ist es natürlich dann auch, eben wenn schon einer irgendwo verortet ist, nicht unbedingt ganz so einfach, jemanden von einer Sache zu überzeugen, die eigentlich in vielen Dingen nicht seinem grundsätzlichen Vorstellungen entspricht. Was ich halt aber immer gerne mache, das ist halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Sache halt eben, dass man sich bei uns einbringen kann, dass wir nicht, wir haben gewisse Grundsätze, die einen Rahmen bringen, aber dass wir halt nicht, sag ich mal, zu festgefahren in irgendwelchen Ideologien drin stecken. Okay. Dann fahren wir doch mal weiter, weil diese Frage steht ja im Pad auch in Zeile 49. Ich möchte jetzt einfach mal weitergehen an den 1V, beziehungsweise nicht an den 1V, an den Kandidaten für den 1V, wäre der Paki. Paki, wie würdest du denn also in Kürze erklären, warum die Piraten es eigentlich wert sind, gewählt zu werden? Oder wie sie man sich, warum man sich beteiligen sollte? Ja, ich habe da mir zwei Sachen zu überlegt. Also das eine ist natürlich, man wird auch in Interviews gefragt und da ist natürlich die Ansprache eine andere, als wenn das der Wähler am Infostand ist. Einem Journalisten würde ich sagen, dass wir Piraten seit unserer Gründung bis heute innovative Ideen für die Politik und auch die Gesellschaft entwickeln. Dass wir ein international sehr gut vernetztes Politiklabor sind, was in flachen Hierarchien und den unterschiedlichsten Politikfeldern nachhaltige Lösungen sucht. Der Punkt, den ich an einem Wähler vor Ort, sag ich mal so im Wahlkampf sagen würde, einen jungen Kerl oder ein junges Mädchen, die fragt so, warum soll ich euch wählen, wäre mehr so ein bisschen lockerer. Da würde ich sagen, dass dein Leben sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten durch die digitale Revolution verändern wird. Da kannst du machen, was du willst, das kommt so oder so. Und aber was du machen kannst, ist die Partei zu wählen, die alles, was damit zu tun hat, am besten verstanden hat und dafür auch Lösungen anbietet. Da wir uns nämlich fragen, wie wollen wir 2030 leben? Okay. Ja, die Frage ist jetzt hier auch nochmal im Pad gesagt. Das ist ja, Polge auch nochmal beantworten soll. Tischnachbar, was sind deine 2 bis 3 Sätze? Ja, ich würde mich da Paki einfach anschließen und würde aber noch auf ein paar soziale Aspekte verweisen, die ich für sehr wichtig halte und auch im Zusammenhang mit einer möglichen Zielgruppe. Wir haben halt die Situation, dass sehr viele, ich sag jetzt mal Internetunternehmer, also kleine Einzelunternehmer, nicht in der Lage sind, ihre Krankenversicherung zu finanzieren. Das heißt, die Summe ihrer Einnahmen reicht dafür nicht aus. Wir haben da ja gerade auch einen prominenten Fall gehabt vor kurzem eines Hamburger Ex-Mitgliedes. Und dass wir halt dafür schon Lösungen in unserem Programm haben, sei es jetzt, oder dasselbe betrifft ja auch auf die Rentenversicherung zu, also auf die Altersversorgung. Kaum einer von denen ist in der Lage, eine nötige Kapitaldichte zu aufzuwenden, um dann irgendwie seine Altersvorsorge sicherzustellen. Und da haben wir zum Beispiel jetzt schon Forderungen im Programm, die das lösen könnten, indem wir halt alle Einkommensformen zum Beispiel mit sozialen Abgaben für Rente und Krankenkasse belegen. Okay, vielen Dank. Jetzt kommen wir mal zu einer vielleicht bisschen merkwürdigen Frage, die steht jetzt hier noch nicht so drin. Wie siehst du dich, zum Beispiel dem politischen Geschäftsführer, so, ich bedruck's hier gerade ein bisschen rum, wie siehst du dich als im Amt des politischen Geschäftsführers, ich nenne es jetzt einfach mal beim Namen, manche sehen sich als Marinas Erbe, also vorne in der Kamera stehen, also sollte der politische Geschäftsführer ein Medienmensch sein oder ist es tatsächlich nur das Augenmerk, die politischen Geschäfte innerhalb der Partei, wie sagt man so schön, zu kanalisieren, wie siehst du das? Ich denke, dass im Wesentlichen beide Bereiche zur Tätigkeit des politischen Geschäftsführers passen und auch gehören. Aktuell sehe ich den Schwerpunkt für mich ganz klar in der Wirkung nach innen. Ich glaube, dass wir die Arbeit in den Arbeitsgruppen neu beleben müssen und vor allen Dingen sichtbar machen müssen. Das heißt, wir müssen auch die Arbeitsgruppen, die noch funktionieren, sichtbar machen. Da fehlt im Moment zum Beispiel schlichtweg eine Seite auf unserer Webseite, wo die alle mal mit Kontaktdaten und einer wesentlichen oder einer kurzen Beschreibung dessen, was sie tun und an welchen konkreten Projekten sie aktuell arbeiten und wirken, die fehlt dort einfach auch, um Außenstehenden, um NGOs, aber eben auch Mitgliedern, die sich informieren wollen, einfach Ansprechpartner und Möglichkeiten zu benennen. Es gibt aktuell zwar den Verweis in ein Wiki, aber die Seite der Arbeitsgruppen im Wiki ist ziemlich trostlos, weil gefühlt mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar 2/3 dieser AGs als inaktiv dargestellt werden. Ich möchte also die Arbeit der Arbeitsgruppen neu beleben. Dazu gehört, dass wir alle Koordinatoren ansprechen, nach den letzten Sachständen fragen, ihnen die Rahmenbedingungen schaffen als Bundesvorstand, damit sie wirken können und ihnen auch das Gefühl geben, dass ihre Arbeit wichtig ist für uns, also auch Ergebnisse bringt. Ich denke da zum einen daran, dass wir ihnen die Möglichkeit schaffen, Über eine neue Plattform, Paki hat es vorhin schon erwähnt, Wiki-Arguments ist für mich jetzt nicht nur gedacht, um Anträge an Bundesparteitage zu stellen, sondern ich möchte wirklich auch eine innerparteiliche Debatte zu politischen Themen und Inhalten haben, die initiiert wird durch Arbeitsgruppen, wo sie halt ihre Position innerhalb der Partei abchecken können und wo auch Außenstehende, das ist ja manchmal auch ganz interessant, wenn Außenstehende, die mit dem Thema vielleicht nur bedingt bewandert sind, einfach mal Gedanken dazu äußern können oder einfach auch darlegen können, wie sie die Argumente der Arbeitsgruppen halt wahrnehmen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Also ich sehe mich dort erstmal als jemanden, der nach innen wirkt. Und natürlich haben wir schon angesprochen den Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt aktuell einen Bundespressesprecher, der als erster Kontakt der Presse fungiert. Und ansonsten sehe ich dort neben dem politischen Geschäftsführer auch den 1V in der Pflicht mit der Darstellung unserer Position nach außen. Wundervoll. Also nutzen wir jetzt in Zukunft dann mehr Pirateninfo. Die Webseite kennen ja wahrscheinlich alle. Kommen wir zu einer anderen Frage, steht glaube ich auch so nicht im Pad, wurde mir gerade bei Twitter ein bisschen, kam ich auf die Idee. Auch mal an den Pollgriff, da kommt glaube ich noch jemand anderes dran, könnt euch überlegen. Die Bundeswehr auf der Gamescom war jetzt da und nach wie vor ist es ja immer eine sehr, sehr hohe umstrittene Sache. Warum ist das umstritten? Und die Diskussion auf Twitter zu unserem schönen Feed dazu war, dass wir kritisieren, dass die Bundeswehr alle Mörder sind. Stimmt das? Wie seht ihr das? Ja, Tischnachbar zuerst. Ja, diese These von alle Soldaten sind Mörder, die sich dann noch ein bisschen differenzierter, aber richtig ist, dass wir auch in Hamburg schon seit vielen Jahren die Position haben, dass die Bundeswehr bitte nicht an Schulen für ihre Tätigkeiten oder für eine Karriere in der Bundeswehr wirbt. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht kontraproduktiv und ich finde, die Bundeswehr hat nichts an Schulen zu suchen. Allgemein, ich persönlich bin aber auch ein Freund der Wehrpflicht. Ich hielt den Charakter der Bürgerarmee, den die Bundeswehr mal hatte, mal ganz gut und ja, insofern. Okay, vielen Dank. Paki, an dich mal die Frage dann. Auch Bundeswehr Gamescom, kannst du auch sagen, warum das zu kritisieren ist, aber auch Cyberterrorismusabwehr, auch das war ja deren großes Thema auf der Gamescom. Wenn also ein Krankenhaus in Gelsenkirchen verteidigt wird, ist dann die Bundeswehr im Inneren da und ist das gut? Also die Gamescom an sich ist keine Berufsbildungsmesse, ist keine Jobbörse und auch keine Messe für die Präsentation von Kriegsgeräten. Ich habe mit Artgerecht darüber geredet, weil er auch sehr viele Reaktionen auf den Blog bekommen hat. Wir haben uns dann Folgendes überlegt, beziehungsweise Artgerecht ist auf uns zugekommen und hat gesagt, ich möchte das gerne kommentieren, ich möchte dazu einen Blogpost schreiben, weil mir dazu einfach ein paar Sachen durch den Kopf gehen und da bin ich grundsätzlich bei ihm und kann ihm nur beipflichten. Dann kam noch die Debatte zu den Killerspielen hinzu. Ihr kennt die Thematik. Ich lege euch wärmstens ans Herz, lest einfach mal den Artikel auf piratenpartei.nrw.de. Das ist jetzt der letzte zu der Gamescom. Mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen. Die Cyberabwehr und Bundeswehr muss ich, glaube ich, nicht kommentieren. Also, doch, will ich jetzt ja sagen. Gut, bricht die Bundeswehr damit irgendwie zum Beispiel auch internationales Kriegsrecht oder wie sieht das jetzt aus? Also wenn es vom Parlament bestätigt wird zum Beispiel. Naja, ich sag mal so, wenn Cyberattacken auf eine Infrastruktur des Staates geschehen, durch, weiß ich nicht, Terroristen oder andere Staaten oder was auch immer, dann ist da in erster Linie die Rechtsprechung gefragt, beziehungsweise auch die klassische Polizeiarbeit und beziehungsweise die Leute, die sich in dem Bereich auskennen und da eingreifen können. Ich bin nicht der Meinung, dass das ein Aufgabenbereich der Bundeswehr ist. Das ist auch nicht ihr Auftrag. Da geht's um IT, da geht's um eine Sicherheit der Systeme. Die Bundeswehr hat ganz andere Aufgaben, die auch verfassungsgemäß festgeschrieben sind. Da irgendwie über einen Umweg den Einsatz im Inneren zu rechtfertigen, halte ich für einen riesengroßen Fehler. Ich sehe die Bundeswehr im Inneren nur dann für einsatzfähig, wenn es um Katastrophenschutz geht oder um Evakuierungen oder beim Transportieren von Dingen für großen Katastrophen oder Bränden oder was auch immer, wo Feuerwehr und Polizei und Rettungsdienste überlastet sind. Okay. Hermir, jetzt bist du ja auch schon zwei Jahre sogar im Bundesvorstand, beziehungsweise sogar noch länger. Du bist ja das erste Mal in Bremen gewählt worden. Auch von dir würde ich tatsächlich gerne wissen, wie du die ganze Gamescom-Bundeswehr-Geschichte so siehst. Also ich sehe das vielleicht noch irgendwie aus einem anderen Blickwinkel, glaube ich, nachdem wir diese Killerspiel-Debatte hatten, ja, und von gewissen Politikern, Gamer oder Nutzer ganz gewisser Spiele an den Pranger gestellt werden als potenzielle Gewalttäter, Amokläufer, Terroristen etc. Da ist es ja schon quasi fast sarkastisch, die Bundeswehr da auf so eine Messe zu stellen und gerade diese Personen zu akquirieren und anzuwerben, die doch angeblich so ein krasses Gefährderpotenzial haben. Also ich finde das höchstgradig albern von der Argumentationsweise und auch von der Logik her. Dazu kommen die Argumente, die schon genannt wurden. Okay, die Games-Branche hat uns auf der Gamescom gesagt, dass sie gerne mehr Unterstützung von der Politik erfahren würde, dass sie auch mehr Unterstützung von den Piraten erwartet. Tatsächlich haben uns auch einige gedankt, da haben wir auch die Grüße weiter nach Berlin geschickt. Wie würdet ihr zum Beispiel, was würde euch einfallen, die Games-Branche in Deutschland besser zu unterstützen? Und es kommt ganz interessant, Lothar, was hast du dazu? Ja, das halte ich wiederum für relativ einfach. Wir sind eine Mitmachpartei. Die Leute sollen zu uns kommen und gerade Gamer passen größtenteils zu uns. Wir haben viele Gamer bei uns. Die sollen zu uns kommen, entsprechend Aktionen bei uns entwickeln. Warte, weiter fragen, Mario. Du bist bevorzugter Sprecher und atmest ins Mikro. Lothar kann kaum hörbar sein. Ja, wie gesagt, die sollen zu uns kommen, die sollen bei uns entsprechende Aktionen entwickeln und kriegen dann die Unterstützung unserer Öffentlichkeitsarbeit dafür. In Parlamenten, da ist natürlich dort, wo wir in Parlamenten sind, die Fraktionen brauchen eine entsprechende Zuarbeit. Da können dann auch entsprechend Gesetzentwürfe bei Landtags- oder vielleicht auch mal später bei Bundestagsfraktionen eingebracht werden oder entsprechende Anträge Richtung kommunale Fraktionen. Wir sind da gerne, also ich kenne da eigentlich bei uns keinen Mandatsträger, der nicht gerne bereit wäre, entsprechenden Input entgegenzunehmen. Okay, dann mache ich mal weiter. Tischnachbar, politischer Geschäftsführer und du sagtest, Kamera ist auch dabei. Wie würdest du, wenn du zu der Games-Branche befragt werden würdest, gewisse Unterstützungs- oder Konzepte da auf den Tisch legen wollen? Ah, das ist wirklich nicht meine Welt, Computerspiele allgemein. Wir haben dort ja einige Forderungen auch im Programm und wir engagieren uns ja auch, was das Image angeht. Also verwehren uns auch gegen Angriffe auf Spieler durch die Politik und die Verteufelung derselben. Ich sehe uns dort im Wesentlichen auch nur da im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit wirken können. Okay. Jetzt sehe ich jemanden im Sprechenraum. Bambam, hast du eine Frage konkret jetzt hierzu? Ich meine, diese Spieleindustrie hat ja auch irgendwo einen Branchenverband. Ja? Ich frage mich jetzt nicht, wie der ganze Laden heißt. Also die haben ja irgendwie so einen Dachverband. Ne? So, und das ist doch eine NGO. Warum ist da bis jetzt nichts passiert? An wen stellst du die Frage? Na, vor allem an Leute, die bisher schon was zu melden hatten. Da ist doch, glaube ich, jemand, ne? Sagen wir mal Hermi. Hermi? Warum da bisher nichts passiert ist, das kann ich dir nicht sagen, weil es nicht mein Aufgabengebiet ist. Weil es nicht passiert ist? Bitte? Weil es nicht passiert ist? Nee, sorry. Kannst du die Gespräche bitte? Nein, ernst, also, okay, dann sage ich nichts. Okay, jetzt, sehen wir ja, dass in Deutschland bzw. in ganz Europa irgendwie der Populismus überhand nimmt. Wir sehen, dass die AfD Zugewinne macht. Wir sehen das sowohl auch in Frankreich, dass die Front National, als auch in vielen anderen Ländern eben rechte Populisten immer mehr Einfluss gewinnen. Beziehungsweise, dass sich die Bürger davon verleiten lassen. Jetzt, wie seht ihr denn irgendwie so, sind die Piraten da irgendwie am Ziel? Wir sind ja nun mal Teil des Systems, wir sind ja jetzt Teil des politischen Spiels. Haben wir da vielleicht versagt? Da jetzt einfach mal an den Thorsten die Frage zuerst. Ja gut, versagt vielleicht insofern, wir haben ja hier im Saarland auch seit 2012 eine Landtagsfraktion und ich sag mal, wahrscheinlich halt aber auch versagt insofern, wenn man jetzt gerade immer den viel genannten Protestwähler sich rausgreift, dass wir halt vielleicht nicht das geboten haben, was der Protestwähler, weshalb der Protestwähler uns gewählt hatte. Wobei natürlich auch immer die Sache ist, was will man jetzt als in so einem Landtag letztendlich als fünftes Rad am Wagen. Man kann halt seine Ideen vorstellen, aber wird in aller Regel halt mit denen nicht besonders weit kommen, wenn die, gerade wenn man wie hier bei uns dann mit einer großen Koalition konfrontiert ist. Aber ja, die Frage ist halt immer auch, wie eben bei dem, was der Wähler von uns erwartet. Erwartet er halt nicht dann halt auch teilweise Sachen von uns, die wir halt nicht bieten können ihm, weil sie halt eben vom politischen Spektrum her nicht passen. Okay. Bastian, ich stelle dir mal dieselbe Frage. Hast du sie noch im Kopf? Naja, also ich schicke mal was voraus. Ich habe so das Gefühl, dass wenn du sagst, was haltet ihr davon, dass du nur einen Teil der anwesenden Kandidaten adressierst, als wären zum Beispiel Finanzer politische Vollidioten. Also ich glaube, eigentlich haben alle was dazu zu sagen. Da müssten wir mal überlegen, wie wir das jetzt filtern. Aber darf ich kurz dazu was sagen? Ja, kannst du natürlich. Okay, also ich frage natürlich auch die verwaltenden Ämter gerade auch sehr politische Fragen oder möchte ich es, weil das häufig irgendwie immer zu kurz kommt, aber wir sind eine politische Partei. Ich glaube, dass sowohl die Polgefs bzw. hier auch der 1V schon einigen Raum hatten, ihre politische Meinung bzw. politischen Ansichten zu äußern und dass es bei den verwaltenden Ämtern relativ kurz kommt. Ich kann nicht alle befragen, weil dazu haben wir leider zu wenig Zeit. Gut, dass wir darüber geredet haben. Aber jetzt konkret zu dem Thema Games und dergleichen. Wir können den Leuten nicht erklären, dass wir sozusagen ihr politischer Arm sind. Wir können den Leuten erklären, kommt mit euren Problemen, mit euren Sorgen zu uns. Wir stehen auf eurer Seite und manche Dinge wissen wir auch selber nicht genau. Und dann ist es ja gut, wenn sich das gegenseitig befruchtet. Aber wenn es jemanden gibt, ja zumindest das, was im Games-Bereich, im Spielebereich abläuft, eigentlich von per se verstehend. Ach ja, kurz, warte. Danke. Warte, ich hatte gerade überlegt, ob du Games gesagt hattest. Also ich war jetzt bei dem Populismus zum Beispiel in Deutschland, wie man dem als Piratenpartei etwas entgegensetzen könnte. Dem Rechtspopulismus zum Beispiel. Dem Rechtspopulismus kannst du aus meiner Sicht sehr wenig entgegensetzen. Du kannst deine Position als Partei klar wiedergeben. Du hast aber das Problem, wie wirst du wahrgenommen? Was wir tun können und was eigentlich immer sehr gut läuft bei uns, ist diese Unerschöpflichkeit des Tuns, bei rechten Demos aufzutreten, bei Gegendemos. Hatten wir gerade in Potsdam. Dieses nicht locker lassen. Wir können einfach durch Stringenz zeigen, dass wir das ablehnen. Wir haben gar nicht die Marktpower, letztendlich diesen Rechtspopulismus was entgegenzusetzen. Müssen wir mal einsehen. Wir können uns stark abgrenzen. Wir können auch sagen, wir wollen mit gewissen Gruppen nicht reden. Ein hoch umstrittenes Thema bei uns. Ich bin für eine strikte Trennung. Ich bin für ein striktes, nein, kein Fußbreit. Ich bin für ein striktes, ich will die Leute gar nicht ins Rampenlicht bringen. Ich rede nicht über ein, wie heißt diese Alternative, egal. Ich vermeide den Ausdruck in jeder Äußerung von mir. Allein, dass wir über diese Bewegungen offiziell nicht reden, nicht populieren, machen wir sie nicht stärker, als sie schon sind. Wir machen vieles nur durch Konfrontation interessanter. Wenn ich überlege, was auf Twitter los ist, wenn irgendein, weiß ich wie, rechtes Gesops da sich an der Laterne zusammenfindet. Das wusste vorher keiner, aber dank unserer Twitter-Arbeit weiß es nun jeder. Also man sollte da überlegen, wen man da irgendwie durch Maßnahmen groß macht. Und Da hielt so eine Art Schweigegelübnis, hielte ich da schon für ganz sinnvoll, darauf zu reagieren, ohne das jetzt hier irgendwie kleinzureden zu wollen. Okay, jetzt haben wir die ganze Sache. Vorhin auf Twitter lief tatsächlich auch eine interessante Diskussion zum bedingungslosen Grundeinkommen. Da frage ich jetzt auch mal den Skarnet. Siehst du das bedingungslose Grundeinkommen, also wie gesagt, ja, auch die Verwaltungsämter ein bisschen Politik fragen, siehst du das bedingungslose Grundeinkommen bei der Piratenpartei als ein Kernthema oder als zumindest ein Thema, das sehr wichtig ist? Das ist für mich Richtung Kernthema, ganz eindeutig. Ich war früher mit der Susanne Wiest in einem KV und habe mich tatsächlich viele, viele Stunden mit ihr mal unterhalten können, zu dem Modell, die es gibt. Wir hatten hier selbst schon Vorträge in Regensburg, wo wir uns die Schweizer mal hergeholt haben, die das Ganze initiiert haben, was dann ja auch zur Volksabstimmung kam und durchaus ein zweistelliges Ergebnis hatte. Das ist ein Thema, es ist eine Diskussion, das ist auch wieder so ein Experimentalteil. Das ist eine Sache, die uns noch über viele, viele Jahre begleiten wird und dass wir das im Programm haben, das finde ich eine super Sache. Das zeigt eine Alternative. Man kann viel sagen, was man mit BGE machen kann. Wir kommen ja auch in Richtung, die Maschinen produzieren. Weniger menschliche Arbeit wird gebraucht. Wie sind da die Modelle, um hier einfach mal die Erlöse aus der Wirtschaft ein bisschen, ich sag mal, hin und her zu schichten? Also ich finde die Diskussion spannend und das ist für mich ein Thema, was sich in der Piratenpartei etabliert hat. Okay, jetzt gab es mir vorhin schon wieder eine Beschwerde zu mir, ein bisschen mehr Raum einführen, wie ihr den Laden nach vorne bringen wollt. Gut, tatsächlich, die Zeit drängt. Fangen wir doch einfach mal beim 1V an, beziehungsweise beim potenziellen 1V. Entschuldigung. Paki, du kandidierst für den ersten Vorsitzenden. Warum glaubst du, hast du die Haare schöner als der Amtierende? Wie würdest du den Laden jetzt hier konkret nach vorne bringen? Und bitte kurz gefasst. Ich will jetzt nichts sagen, weil die anderen haben da den Raum noch nicht bekommen. Ich habe dazu eben schon was gesagt. Das ging hauptsächlich um den Geschäftsbereich Pressearbeit, Campaigning und so weiter. Gut, wenn du dazu, also wir können das jetzt auch abkürzen, dann hat sich das umso besser. Ja, ich würde mich da jetzt wiederholen, wenn man nachher die Aufnahme hört, da habe ich, glaube ich, zu dem Thema schon genug gesagt. Und in Wundervoll. Den Blogs kannst du das auch alles nochmal nachlesen. Dann kommen wir doch jetzt, ich gehe jetzt so, wie ich es hier notiert habe, zum Tischnachbar. Hattest du dich da auch schon zu geäußert oder war ich nicht da? Ja, auch ich habe mich dazu schon geäußert. Also mir geht es vor allen Dingen darum, dass wir zielgerichteter wirken, dass wir unser Handeln mehr auf Ergebnisse und vor allen Dingen auch auf verwertbare und kommunizierbare Ergebnisse orientieren. Also, dass wir die Ressourcen, die wir haben, wirklich nutzen, um beim Bürger auch politisch in Erscheinung zu treten. So, Lothar, jetzt bist du bei mir in der nächsten Reihenfolge. Du warst ja schon mal der Stellvertretende. Was würdest du jetzt aber als Schatzi quasi mit dem Ruder in der Hand besser machen wollen als dein Vorgänger, um den Laden nach vorne zu bringen? Die 5%, wir wissen es. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass wir momentan das Problem haben, so Henne-Ei, keine Finanzen, keine Öffentlichkeitsarbeit, keine Finanzen. Da müssen wir irgendwo rausbrechen. Und da sehe ich schon, die Schatzmeisterei auch mit in der Pflicht, kann allerdings nicht alleine machen. Das müssen alle Geschäftsbereiche machen, nicht nur der Vorstand, sondern wirklich alle drumherum arbeiten. Wir müssen zusehen, dass wir irgendwie aus dem finanziellen Tief rauskommen und erstmal die Sachen, die wir haben, sinnvoll einsetzen. Politisch müssen es dann tatsächlich die PolGFs, 1Vs und die Teams drumherum voranbringen. Was wir in der Schatzmeisterei tun können, ist dann halt sehen, dass wir zum Beispiel kein unnötiges Geld ausgeben. Was wir zum Beispiel momentan forcieren, ist, dass Gliederungen Buchhaltung an Bund abgeben. Damit haben die Leute dort den Kopf frei, in ihrer Umgebung zu wirken. Solche Sachen sind halt die wir anbieten können. Ansonsten wird es meines Ansicht nach noch ein langer Weg, bis es wirklich kommt. Ich hoffe, dass wir in Berlin 5% bekommen. Es wird schwierig, aber ich sehe da schon, dass viele helfen. Das würde halt schon mal so einen initialen Anschluss geben. Und dann müssen unsere Strukturen greifen, um das auch wieder verstärkt nach außen wirken zu lassen. So, Bastian, du wärst jetzt der Nächste. Bitte kurz gefasst, was würdest du machen, wenn du es nicht schon gesagt hast, um den Laden nach vorne zu bringen? Ja, habe ich ja schon gesagt. Zwei Dinge sind für mich extrem wichtig. Erstens, Kohle reinholen, habe ich schon häufig genug beschrieben. Zweitens, die gesamten Prozesse innerhalb des Bundesvorstandes zu beschleunigen. Also ich weiß nicht, wer so mit dem Bundesvorstand zu tun hat. Ich habe das qua Amt durchaus. Eine zähflüssige Marmelade ist eine gute Beschreibung. Das geht gar nicht. Hier muss ganz andere Dynamik rein und das kostet nichts. Ich sag das mal, es kostet nichts. Es kostet uns gar nichts. Es kostet die Beteiligten ein bisschen Mühe, ein bisschen Backoffice. Aber wir müssen den Leuten auch gerade der Basis das Gefühl geben, sie werden gehört, ihre Anfragen werden ernst genommen und sie werden auch umgesetzt. Und das hielte ich für eins der so schnell wie möglichst erreichbaren Ziele. Danke. Okay. Am Saalmikro, kann ich dich nach leicht dran nehmen? Na klar, ich stehe noch länger hier. Gut, ne, das ist schon mal gut. Bitte auch gemütlich mit der Zeit. Skarnet, was willst du, warum hast du die Haare schön? Schöner als der Vorgänger vielleicht? Tja, die Frage würdest du nicht stellen, wenn du mich sehen würdest. Auf jeden Fall denke ich mal, dass ich ja ein anderer Entwurf bin als der Bastian. Also da gibt es schon ein bisschen unterschiedliche Ansichten. Geld reinholen, klar, ich will es über einen anderen Weg machen. Das ist aber nach intern gewirkt. Und wenn wir mehr Geld haben, dann ist für mich eine Sache, wo wir dann Geld ausgeben wieder müssen, zum Beispiel Themenbeauftragte. Da muss es genug Budget geben, damit die arbeiten können. Da habe ich schon Beschwerden gehört, ich kann dies und das nichts machen, vom Bund kommt nichts. Und ja, Initiativen, die da aus den AGs kommen, von den wenigen, die noch da sind, müssen unterstützt werden. Und ich denke, wir müssen einfach mehr Geld für politische Arbeit locker machen, das erstmal reinholen. Das ist so Wirkung nach innen, nach außen. Ja, da fragst du mich was. Wir müssen glaubwürdig werden und bleiben oder nee, mehr werden. Das ist eine Sache, da kann ich dir wirklich nicht so viel Detail sagen. Okay, Hermi, du bist ja jetzt hier schon ein bisschen länger dabei. Was du besser machen möchtest, warum du besser bist als du selber, können wir jetzt auch. Aber fang noch mal ein bisschen an zu träumen. Also erzähl auch mal so in 2, 3 bis 3 Sätzen, was wäre denn so dein Traum im nächsten Jahr zu schaffen? Ich glaube, an allererster Stelle steht da ein Dokumentenmanagementsystem, das wäre richtig geil. Ich habe da allerdings schon irgendwie so einen unkonkreten, diffusen Plan in der Tasche, bei dem der Landesverband Hamburg gerne Vorreiter und Testballon spielen möchte und eine andere anwesende Person hat sich bereit erklärt, da ein bisschen organisatorisch zu helfen. Das könnten wir quasi direkt nach dem Bundesparteitag angehen. Ein weiterer Traum, wenn ich jetzt richtig träumen soll, ist ein funktionierendes Gliederungsmanagement. Und damit meine ich, dass wir endlich nachhalten können an zentraler Stelle, welcher Vorstand beim Ortsverband sowieso wann gewählt wurde, wie die Kontaktdaten des Vorstands sind, des Schatzmeisters und des Generalsekretärs, gerade im Hinblick auf den Rechenschaftsbericht, oder gerade wenn es darum geht, dass man die Gliederungen insgesamt vernetzt, dass man Infos durch die ganze Partei hindurch streuen kann. Also ich habe im Rahmen der Themenwoche zum Beispiel irgendwie aus der PolGF-Runde aufgeschnappt, ja, es reicht doch, wenn wir das da sagen und das dann in diesem Digest steht, das sickert schon durch. Nee, das ist eben nicht der Fall. Ganz, ganz viele Leute in dieser Partei bekommen eben nicht mit, was auf Bundesebene passiert, weil sie es gar nicht interessiert, weil sie nicht wissen, dass da irgendwas passiert, weil sie das einfach nicht wahrnehmen. Und wenn wir es schaffen, unsere Gliederungen besser miteinander zu vernetzen oder denen die Infos irgendwie direkt mitzugeben, haben wir da auch schon einen weiteren Schritt erreicht. Außerdem würde ich dann gerne automatisierte Nervmails an die Gliederungen verschicken mit: wann habt ihr eure neue Vorstandswahl? Wer ist aktuell der Schatzmeister? Und wenn dann eine neue Adresse hinterlegt wird, dann möchte ich der Person Nervmails schreiben, in der drin steht: Du hast noch x Tage Zeit zur Abgabe des Rechenschaftsberichts. Das hier ist deine Kontaktadresse, wenn du nicht weißt, was du zu tun hast. Hier ist das How-to im Wiki. Abonniere bitte die Verwaltungsmailingliste. Und hier findest du sämtliche Informationen, die du brauchst. Mach bitte deinen Job. Für die Gen 6 genauso. Also das wäre zum Beispiel so eine Sache, die finde ich super. Okay, so, da sehe ich jetzt hier noch den Thorsten im letzten in der Runde. Hier gerade, was machst du jetzt als dein Vorgänger vielleicht? Ja gut, ich sag mal, wichtig ist, halt in Erscheinung zu treten, als sich auch öffentlich zu machen, dass man halt eben für bestimmte Dinge Ansprechpartner ist und dass man halt auf die Art dann halt auch Leute in Gliederungen drunter unterstützen kann, weil das ist halt manchmal so ein bisschen das, was ich auch am Anfang vermisst habe, dass man halt auf irgendeiner ewig nicht mehr gepflegten Wiki-Seite, die durch eine andere ersetzt wurde dann irgendwann, wobei die alte aber noch bestehen blieb, dann sich irgendwelche Informationen zusammensuchen konnte, wer jetzt was macht und wie was gemacht wird. Und das muss einfach ein bisschen übersichtlicher werden. Da muss endlich mal was entschlackt werden, dass wir da alten Plunder draußen haben, dass man halt wirklich die Informationen auch nochmal findet, die man braucht. Gut, also Pirateninfo solltet ihr euch wirklich alle nochmal angucken, glaube ich. Ansonsten übergebe ich jetzt an den Bernd, hier an den Superkonduktor, und ich glaube, da wird jetzt vielleicht die Leute am Sanico noch dran nehmen. Ja, vielen Dank. Das hättest du auch noch selber machen können, oder? Ich glaube, Isan war als erstes am Saalmikro. Hallo. Ich erlaube mir einfach mal, die so hübsch im Pad formulierte Frage von mir vorzulesen. Die ist auf Zeile 110. Und zwar geht die Frage an den Bastian. Kannst du ein paar Erklärungssätze dazu sagen, warum du den bisherigen Bufo mit einigen Klagen überzogen und gefühlt ausgebremst hast? Aber natürlich nur, soweit es datenschutzbestimmungsgemäß möglich ist. Und wie willst du die Motivation im Bufo-Team heben, falls die befürchten, dass sowas wieder passiert? By the way, auf Zeile 119 hat, glaube ich, wenn ich die Farbe richtig zuordne, der Pfrömpf sinngemäß das Gleiche gefragt. Wenn ich es kann, darf, soll, mache ich eine Antwort. Ja, selbstverständlich. Okay, wie das so klingt, ich habe den Bufo mit Klagen überzogen. Ich möchte Rechtssicherheit in einigen Bereichen und die ist verwehrt worden. Also das ist ja, die Klagen sind ja auch gar nicht behandelt worden, sondern da wurde ja in allen Ebenen gesagt, ich wäre gar nicht befugt, eine Klage zu erheben. Sie wäre angeblich verspätet, was auch immer. Das Bundesschiedsgericht hat sich da sozusagen aus der Affäre gezogen. Andererseits wissen wir auch, dass nach Parteiengesetz eine Berufungsmöglichkeit gesetzlich vorgeschrieben ist. Die gibt es hier bei uns nicht. Ein Mega-Fehl, und deswegen kann man jetzt nicht von einer wie auch immer gearteten abgeschlossenen Verhandlung ausgehen. Allerdings muss ich sagen, sind die Klagen, die ich gegen den Bufo geführt habe, über diese Überziehung, allerseits begründet. Die haben nämlich sehr viel mit Datenschutz und Datensicherheit zu tun. Und wenn ein Datenschutzbeauftragter nicht mehr prüfen darf, ob die Datenschutzregeln in einer Organisation eingehalten werden, dann ist das höchst merkwürdig. Das haben ja verschiedene Universitätsprofessoren auch bescheinigt. Also ich bin da nicht so ganz allein auf weiter Flur. Und wenn ich möchte, dass Daten von mir nicht erhoben werden, weil ich da nie zugestimmt habe, finde ich das auch in Ordnung, dass ich mein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung auch als Vorreiter für die Piraten wahrnehme. Da gibt es eigentlich nichts dran zu kritisieren. Grundrechte stehen jedem zu. Und man kann das schwer machen, diese durchzusetzen, und man kann es einfach machen. Wir sind eigentlich angetreten als Piratenpartei, Grundrechte zu schützen und ernst zu nehmen. Wenn das hier so ein Problem ist, muss es mathematisiert werden. Das ist alles. Das hat gar nichts mit dem Bufo zu tun. Es hat einfach mit dem Sachverhalt zu tun. Kannst du nachvollziehen, dass Vorbehalte laut werden? Selbstverständlich kann ich das nachvollziehen. Aber es geht hier nicht um persönliche Kleinkriege, sondern es geht um die Klärung von Sachfragen. Wenn der Bundesvorstand diese Klärung verweigert, bleibt nichts anderes, als dass man sich institutionell damit auseinandersetzt. Das ist überhaupt nichts Schlimmes, sondern es ist einfach, ich möchte in dieser Sachfrage eine ordentliche Klärung erreichen, damit auch jedermann weiß, wie die Regeln sind. Vielen Dank, Bastian. Isan, hat das die Frage beantwortet? Jein, ich will jetzt aber auch nicht in die Länge ziehen. Der Pfrömpf hat gerade geschrieben, er hat kein brauchbares Voice. Wolltest du dann das, was mit dieser Thematik noch zu tun hat, vorlesen oder soll ich? Wenn du die Zeile gerade zur Hand hast, mach du doch bitte. Okay, das ist die Zeile 122. Da hat der Pfrömpf eben zu diesem Thema gefragt, wie erklärst du dir, Bastian, dass du vor Gerichten, zurückhaltend ausgedrückt, wenig Erfolg hattest? Warum kein Gang vor ein ordentliches Gericht? Und du hast dich beschwert, dass der Bufo dich ignoriert. In dem Zusammenhang, wie viele Anträge zum Thema Finanzen hast du an den Bufo gestellt? Das war's dann auch. Danke. Okay, das beantworte ich auch sehr gerne. Erstens mal, ich kann mich nicht erinnern, dass ich vor Gerichten hier keinen Erfolg hatte. Ich habe vor dem Bundesschiedsgericht keinen Erfolg. Das ist verschiedenen Umständen geschuldet, die ich jetzt hier heute auch nicht irgendwie breit thematisieren will. Selbstverständlich gibt es einen Gang vor das ordentliche Gericht. Die Klagen sind längst eingereicht, der Bundesvorstand weiß davon. Und weil ich gesagt habe, ich will ja eine grundsätzliche Klärung. Und ich habe schon eine entsprechende gerichtliche Klärung in einer anderen Sache erfolgreich absolviert, weil man hätte sich unterhalten können oder das klären können, war aber nicht der Fall, war nicht gewollt. So, ich habe mich beschwert, dass der Bufo mich ignoriert. Ja, tut er, lässt sich jederzeit belegen, weil ich habe Berichte zu schreiben, ich habe dienstliche Erklärungen abzugeben. Ich kann mich nicht erinnern, dass darauf geantwortet wird. Wenn, könnte man das auch mir gerne mitteilen. Und wie viele Anträge zum Thema Finanzen habe ich an den Bundesvorstand gestellt? Ich habe keine Anträge an den Bundesvorstand zu Finanzen gestellt. Ich habe noch nie einen Antrag zu Finanzen an die Piratenpartei gestellt, weil ich eine andere Philosophie habe. Ich habe eine Null-Cent-Politik. Ich möchte keine finanziellen Zuwendungen von der Piratenpartei für mich oder für meine Projekte. Ich bin da absolut korruptionsresistent, weil immer dann, wenn du einen Antrag stellst, wenn es um Geld geht, kommt irgendeiner dahergelaufen, der sagt, der versucht da seine Kontakte auszunutzen und so weiter. Ich bezahle alles selbst aus meiner Tasche, auch jede Auslage, und werde das auch weiter so halten, weil das für mich persönlich die sauberste Lösung ist. Es gibt keine Überweisungen von irgendeiner Instanz der Piratenpartei an mich. Und ich halte das für mich persönlich, finde den richtigen Weg. Ich habe auch gehört, man muss hier Aufwandsverzichtsspenden und so weiter machen. Ja, finde ich eine gute Sache. Aber für mich nicht persönlich, weil mir immer nachgesagt wird, ich würde da irgendwas Böses machen. Und ich habe schon ein Problem, wenn ich nur meine Rechte einfordere. Ist die Frage beantwortet? Vielen Dank, Bastian. Ich weiß nicht, ob Bambam oder Welpe eher war. Ich mache es alphabetisch. Bambam, bitte. Ich war auch eher dran. Ich habe eine ganz schnelle Off-Topic-Frage, und zwar, Hermi, ich habe hier diese Dachverbände, diese NGOs rausgesucht. Wem kann ich da nochmal auf den Zahn fühlen? Nee, das machen wir dann im Nachgang. Wie gesagt, wir haben ja im Nachgang noch Besprechung. Bitte solche Sachen dann an anderem Ort stellen, klären. Vielen Dank. Welpe, das bitte. In einem Wort moderiert. Ja, hallo. Ich sehe ein Glaubwürdigkeitsproblem bei den Piraten, und angesichts von den sinkenden Mitgliedszahlen und stimmberechtigten Mitgliedszahlen dahingehend, dass wir Piraten, die Basispiraten, die auf einem Bundesparteitag nicht vor Ort sind, einfach nicht mit abstimmen können. Gehört werden und so weiter ist schön, mit abstimmen ist besser. Das wurde schon uns, wer weiß wie oft, versprochen. Auf dem letzten Bundesparteitag wurde die Entscheidsordnung 2.0 für den Basisentscheid angenommen. Gerade so noch rechtzeitig, war ja schon öfters mal auf dem Programm zur Abstimmung. Und die gäbe uns nun die Möglichkeit, dass alle Anträge auf dem nächsten Bundesparteitag in Basisentscheide umgewandelt werden, sodass dann alle Mitglieder abstimmen können, alle stimmberechtigten Mitglieder. Das würde bedeuten, dass dann auf dem Bundesparteitag halt eben dummerweise dann nicht diese Anträge verabschiedet werden können und die Partei sich dann in die Hufe kommen muss, endlich diese Online-Tools beziehungsweise Tools für den Basisentscheid wirklich zu installieren. An wen geht deine Frage bitte? An den politischen Geschäftsführer und den 1V-Kandidaten. Vielen Dank, Welpe, Tischnachbar und dann Paket. Ja, also ich stimme im Prinzip erstmal zu. Wir haben auch aus meiner Sicht dort tatsächlich ein Glaubwürdigkeitsproblem. Wir haben dieses Element der Online-Beteiligung, und zwar der verbindlichen Online-Beteiligung, seit vielen Jahren versprochen und halten es nicht ein. Sowohl Paki wie auch ich haben sehr deutlich gemacht, dass uns dieses Thema sehr wichtig ist und dass wir es zu einem Schwerpunkt einer möglichen Bundesvorstandstätigkeit machen werden, diese entsprechenden Tools zu installieren und das in Abstimmung mit den Mitgliedern. Was jetzt die konkrete Frage auf den Zusammenhang mit dem kommenden BPT angeht, so würde ich es doch dann eher dem BPT überlassen wollen, ob er die Entscheidung trifft, diese Anträge dort zu behandeln oder ob er die Möglichkeit nutzt und daraus einen Basisentscheid zu machen. Fakt ist aber eins, ich stimme zu, wir haben dort ein offenes Versprechen und das seit Jahren und wir müssen das ganz dringend realisieren, weil ich sehe das als existenzielle Bedrohung für uns. Es ist ja so, dass andere Parteien nicht schlafen. Die sind dort teilweise auch schon erschreckend weit. Ich habe auf dem Hamburg Pride, also ist der Hamburger CSD, dazu gehört, dass selbst, also SPDler waren an unserem Stand. Tischnachbar. Ich bin sofort fertig. Und haben sich nach Liquid Feedback erkundigt und ich weiß, dass die FDP quasi ein fertiges Tool hat. Also wir müssen dort liefern im kommenden Jahr, in jedem Fall. Ja, weniger spannend wäre, was die anderen machen. Spannender wäre ja, was kannst du jetzt dazu beitragen, dass das bei uns passiert? Paki, wie sieht's aus mit dem Liefern? Wäre es nicht vielleicht sogar ehrlicher zu sagen, wir vergessen das mal, weil wir kriegen es eh nicht umgesetzt? Nein, ich habe heute noch mit dem zuständigen Admin aus NRW telefoniert. Da hapert es nicht daran, dass das nicht möglich ist oder dass da unüberbrückbare Probleme sind, sondern es liegt einfach genauso wie in allen anderen Bereichen in der Partei daran, dass die restlichen Aktiven, die noch dabei sind, 2, 3, 4 Jobs gleichzeitig machen. Das ist vor allem im Bereich Technik so. Das Tagesgeschäft muss aufrechterhalten werden. Das ist das Wichtigste in der Technik. So, wir haben aber jetzt 2 Jahre erlebt, dass sich nicht wirklich um das Thema Online-Beteiligung gekümmert wurde. Und ich weiß von einigen Leuten, die in dem Bereich auch auf der technischen Seite tätig waren, dass sie auf ein Signal gewartet haben, dass da was bei uns passiert. Insofern bin ich hoffnungsvoll, dass wir auch von Außenmitgliedern, von Mitgliedern und von Außenstehenden da Support bekommen, wenn wir den einfach nur anfragen. Und wie Thomas gerade schon gesagt haben wir uns dazu einen gewissen Ablauf ausgedacht. Das ist einmal das mit den Wiki-Admin-Mins, das ist das mit der Entwicklung über die Landesverbände und dann eine Evaluierung. Ich möchte nicht den Fehler machen, den Sekor gemacht hat. Ich werde nicht hingehen und sagen, in 100 Tagen gibt's den BEO. Ich werde sagen, es kommt, wenn es kommt. Es hängt davon ab, wie wir mit den Ressourcen haushalten und wer da uns helfen kann. Ich sage nach 100 Tagen, wie viele 100 Tage es nochmal dauern wird. Und nach den 100 Tagen sage ich nochmal, wie viele 100 Tage es dann noch dauern wird. Weil es macht keinen Sinn, dass wir uns da unter Druck setzen oder uns irgendwelche unrealistischen Deadlines setzen. Es ist super, super wichtig, allein schon aus juristischen und auch datenschutzrechtlichen Gründen, dass das total sattelfest ist. Insofern möchte ich mir da alle Zeit für nehmen. Woher wusstest du, dass ich dich nach einer Deadline gefragt hätte? Ich kenne dich, Bernd. Skara, bitte. Hallo, ich hätte eine Anschlussfrage an Bastian zu dem, was er gerade gesagt hat. Da sagtest du nämlich, du hast ohnehin schon eine Klage gegen den Bufo eingereicht in der Sache, in der das Bundesschiedsgericht das Verfahren abgelehnt hat. Mich würde interessieren, wie siehst du die Möglichkeit zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den restlichen Mitgliedern eines Gremiums, das du gerade gerichtlich verklagst? Och mein Gott, das ist ungefähr so, ist die typische deutsche Eigenart. Wenn ich jemand vor Gericht verklage, ist er mein Todfeind. Ich möchte eine Klärung einer Sachfrage. Die ist mit dem Bundesvorstand, der amtiert, nicht möglich. Das Bundesschiedsgericht hat es abgelehnt. Deswegen gibt es ordentliche Gerichte, da klärt man Sachfragen. Und ich habe überhaupt kein Problem, dass solche Klagen laufen. Wir haben andere Klagen gehabt, da habe ich mir auch erklären lassen, dass es gar nicht zulässig sei, wie auch immer, um Rechtssicherheit zu bekommen, dass es gibt Klagen gegen diesen BEO. Eine ist dann tatsächlich behandelt worden und da gab es sehr unterschiedliche Interpretationen. Der BO ist nie abgelehnt worden, nie verboten worden vom Bundesschiedsgericht. Gleichwohl, ich hätte gerne mal eine Klärung einer Sachfrage. Es kann ja sein, dass ich trotz meiner Ausbildung irgendwie schief liege und dann hätte ich es gerne gewusst und zwar von einem Gericht, was dafür ausgebildet worden ist. Ich finde es ja gut, dass es bei uns Schiedsgerichte gibt, weil das insbesondere vom Parteiengesetz vorgeschrieben worden ist. Aber manchmal muss ich sagen, Laienschiedsgerichte sind doch dann eher eine Schlichtungsinstitution, denn ein ordentliches Gericht. Und wenn es so ist, dann finde ich es auch angemessen, diese doch nicht ganz unwichtige Sachfrage ein für alle Mal bis zum BGH zu klären. Dann haben wir nämlich alle Rechtssicherheit, dann wissen wir nämlich alle, woran wir uns halten müssen, weil das ist eine aus meiner Sicht sehr wichtige Frage. Insbesondere die Verweigerung, dem Datenschutzbeauftragten Zugang zu Ressourcen zu gewähren, die ihm gesetzlich sozusagen zu gewähren sind, müssen mal gegebenenfalls höchstrichterlich geklärt werden. Es gibt keinen einzigen bekannten Fall in Deutschland, wo das verweigert worden ist. Und das finde ich sehr spannend, wenn die Piratenpartei das verweigert, das dann auch tatsächlich gerichtlich zu klären. Ich glaube, dann können wir alle dazulernen. Und das hat überhaupt nichts mit einem Bundesvorstand zu tun. Selbst wenn der Bundesvorstand durch mich ergänzt wird, kann ja passieren, würde ich prinzipiell die Klage weiterführen wollen, einfach um die Rechtslage zu klären. Gut, also ich denke, der Punkt dürfte jetzt auch hinlänglich erörtert ja, worden sein. Ich wollte es nur mal klarstellen. Danke. Alles klar, vielen Dank. Ska, ich denke, wir haben es geklärt. Ich würde gerne ganz kurz was dazu sagen. Du kriegst einen Satz von mir, Hermi. Okay, Moment, da muss ich kurz nachdenken. Ich verweigere mich gegen die Art und Weise der Darstellung, der amtierende Bundesvorstand hätte gegen geltendes Recht verstoßen oder verhindert, dass geltendes Recht umgesetzt wird. Danke. Vielen Dank, dass das dann auch geklärt ist. Ich würde jetzt gerne noch ein paar Sachen leider Gottes in aller Kürze abhandeln wollen, weil wir gehen schon über die Zeit mittlerweile. Ich versuche dabei auch Sachen aus dem Pad noch zu verbinden. Alles ein bisschen ohne Gewehr, aber gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Lothar, warum ist der Schatzmeisterclub gescheitert? Wieso sollte er gescheitert sein? Er hat mehrfach Sitzungen gemacht. Ohne den Schatzmeisterclub wäre die Bundespartei hätte dieses Jahr keinen vernünftigen Haushalt vorlegen können. Es wurden Forderungen an den Bundesvorstand gestellt von Seiten des Schatzmeisterclubs, damit das Ganze auch entsprechend gemacht werden kann. Also ich sehe das momentan nicht als gescheitert an. Skarnet, warum ist der Schatzmeisterclub die beste Entscheidung aus dem Bereich Finanzen der letzten Jahre? Ja, ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben kann. Fakt ist, ist gut, wenn die LVs dann mit im Boot sind und da Ansprechpartner klar definiert sind. Ich stecke da nicht weiter drin in dieser Angelegenheit, aber das ist etwas, das eigentlich sein muss, dass Bund und Länder sich da in ein Boot setzen und da die Dinge zusammen machen. Das ist erstmal aus der Draufsicht gesprochen, die ich da habe. Paki, du hast in deiner Eigenschaft als Landesvorsitzender NRW den Landesverband erfolgreich in die Bedeutungslosigkeit geführt. Welche Fehler dürfen im Bund auf keinen Fall passieren? Ich glaube, dass ich das nicht schaffen kann, einen kompletten Landesverband wie diesen wundervollen LV NRW in die Bedeutungslosigkeit zu versenken. Mit Sicherheit habe ich auch Fehler gemacht. Ich habe aber auch einiges geschafft. Ich möchte mich da jetzt weder lobhudeln noch irgendwie gebückt laufen und demütig zu Boden kriechen. Ich glaube, ich habe sehr solide und auch teilweise ganz gute Arbeit geleistet. Ich konnte den Trend nach 2012, nachdem der Hype in den Absturz umgeschwenkt ist, nicht alleine verhindern. Dafür waren viel zu viele Faktoren am Werk. Ich werde die jetzt nicht alle aufzählen. Ich habe auf meinem Griller die Frage im Prinzip auch schon beantwortet. Wer möchte, ich kann den Link einfach mal posten. Das wird jetzt zu weit führen. Ich weiß auch jetzt nicht, die Frage ist, glaube ich, in der Form auch schon mal gestellt worden. das an einzelnen Personen festzumachen, halte ich für einen Fehler. Wir haben, glaube ich, insgesamt sehr schlecht performt. Es waren Ausfälle von einzelnen Personen. Vorstände haben es nicht geschafft, uns in irgendeiner Form im Hype... Die Frage war eigentlich, welche Fehler dürfen im Bund nicht gemacht werden, die in NRW passiert sind? Das ist schwierig zu beantworten. Wir haben in NRW eine Landtagsfraktion, die viele Fehler gemacht hat. Wir hatten im Vorstand vor meiner Zeit einige Gates, die uns auch in den Abgrund geritten haben. Diese Fehler dürfen im Bund nicht gemacht werden. Das sind zum einen Transparenzverstöße, das sind Satzungsverstöße, das sind vorstandsinterne Streitereien, die öffentlich ausgetragen werden. Oder eben auch, ich sag mal, Kommentare in der Öffentlichkeit, wenn man gerade im Fokus ist bei einem gewissen Thema, die mit dem Thema einfach nicht verbunden werden und die auch unsere Inhalte nicht transportieren. Wir müssen fokussiert arbeiten im BUFO, wir müssen die wichtigen Inhalte aktuell auf den Punkt bringen. Wir müssen gucken, dass die Vernetzung zwischen den Landesverbänden und dem BUFO besser funktioniert und auch die Landesverbände dahingehend auch ein bisschen einfordern, dass die halt auch Inhalte bringen, dass die auf den BUFO zukommen, wenn was ist und da dann eben auch schnell reagiert wird. Ich denke, dass der jetzige Vorstand da bisher sehr viel Ruhe und auch Strukturen reingebracht. Was jetzt halt fehlt, sind die politischen Inhalte. Vielen Dank. Ich habe jetzt eigentlich nur noch auf die Presse-Öffentlichkeitsarbeit gewartet. Aber gut, ich frage das, weil, damit wir es abgehakt haben, es steht nämlich in der Tat noch auf der Liste. Paki, bei welchen Aufstellungsversammlungen dürfen wir dich denn in deinem BUFO-Amt auch noch als Kandidat erleben, wenn es denn soweit käme? Also ich denke mal, dass ich noch mit den Düsseldorfern verhandeln muss, ob ich für die Direktkandidatur für die Landtagswahl aufgestellt werden soll oder nicht, weil wir haben 4 Wahlkreise und ich bin. Ja, danke. Landtagswahl ist okay. Dann haben wir noch Bundestagswahl. Die Landesliste werde ich nicht kandidieren. Direktkandidatur ist sowieso nur eine Show. Haben wir eh keine Chance. Bundestagswahl werde ich kandidieren, klar. Auf die Bundestagsliste auch. Ja. Wunderbar. Da ist es aber so, da haben wir ja keinen bundesweiten Spitzenkandidaten, sondern da gibt es halt Spitzenkandidaten in den Landesverbänden. Und da werde ich gucken, dass ich für den Spitzenkandidat kandidiere, klar. Alles gut, vielen Dank. Der Thomas, ein Gespenst geht um in der Welt. Früher war es in Europa, jetzt ist es in der Welt. Am 13.8. hat Joachim Paul sein netzpolitisches Manifest für das Informationszeitalter veröffentlicht. Die beiden Kollegen, auf die er Bezug nimmt, können sich dann auch nicht mehr wehren. Wie auch immer, das netzpolitische Manifest, der große Wurf oder kann das weg? Ich finde es erstmal einen interessanten Ansatz, über den wir diskutieren können. Und das wäre im Wesentlichen auch so ein bisschen meine Kritik an dem Manifest. Nicht die Inhalte, die kann man sicherlich unterschreiben, sondern eher, dass es halt wieder das Werk eines Einzelnen ist. Und ich wünsche mir eigentlich in Zukunft, dass wir solche Dinge im Vorfeld gemeinsam erschaffen. Das ist eine Frage auch der Akzeptanz und auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Aber ich denke, dass wir mit dem Manifest auf jeden Fall in Zukunft arbeiten können. Ich sehe da keine Probleme. Piraten und Technik, ja, oder wie ist das hier? Bernd ist rausgeflogen. Genau, Bernd hat es wieder erwischt. Wenn jemand ans Mikro möchte und seine Fragen loswerden möchte, jetzt gerne. Nee, ich wollte noch gerne was zu dem Manifest sagen, aber vielleicht ist das ja doof. Mache ich mal jetzt hier. Da war die Frage jetzt von Bernd, dass der große Wurf. Oh, das ist so ein unglaublich spannender Begriff. Ist der beste Wurf, den wir bisher hatten, aus meiner Sicht. Also nicht der große Wurf. Der Nick Haftinger oder Joachim Paul hat ja selber geschrieben, dass es nicht fertig ist. Und dass es noch einer Mitarbeit bedarf, die ihm zeitlich nicht gelungen ist. Aber alle Male geeignet, das beste Papier, was wir seit langen Jahren hatten, um zumindest das erstmal im Grundsatz zu beschließen und dann darüber zum Feintuning überzugehen und das zu amendieren, wie man so schön sagt. Das Beste, was uns seit langer Zeit passiert ist, ist sein politisches Manifest. aus meiner persönlichen Sicht. Man kann natürlich in Details sehr intensiv darüber diskutieren. Ich glaube auch, genau das ist sein Ansatz. Aber irgendwann müssen wir ja mal anfangen. Und wir erzählen ja mal von uns, dass wir die Voraussetzung der modernen Gesellschaft verstanden hätten. Und genau da frage ich nach, wo steht's? Er ist der Erste, der es mal wirklich aufgeschrieben hat. Und deswegen finde ich das sehr gut. Da kann man sich auch dran reiben. Wir machen sowieso keine politischen Diskurse, was ich unglaublich, glaube ich, traurig finde. Auch das wäre eine Aufgabe für einen neuen Bundesvorstand, politische Diskurse endlich mal umzusetzen bei uns. Vermissen wir alle, glaube ich, schmerzlich. Und ich denke, das ist eine super Grundlage, solche Dinge wieder ins Laufen zu bringen. Das ist eine ganz, ganz wunderbare Vorlage für die Diskussion. Und ich danke dem Joachim sehr, dass er tatsächlich auch mit ein paar Rotwein wahrscheinlich neben der Tastatur das runtergeschrieben hat in seiner sehr eigenen Art. Danke. Ja, danke soweit. Bam Bam, ich sehe, du stehst am Mikrofon. Was treibt dich um? Ja, also wir haben hier immer wieder Situationen, wo so ein gewisses Alpha-Gehabe irgendwie wo die Leute, die Arbeit machen wollen, mit sowas konfrontiert werden und letzten Endes jede Menge Arbeit vernichtet und die Leute demotiviert werden. Und meine Frage ist an Hermi, wie gehen wir das an, dass das in Zukunft, wie zum Beispiel die Nennung eines einzelnen Nicknames, ja, wie gehen wir das an, dass in Zukunft sowas nicht mehr die Leute hier in Scharenweise aus der Partei treibt, aus der Arbeit treibt? Wie wir das angehen? Ja, weißt du, das ist immer, als fragst du mich nach dem Patentrezept für die Welt. Grundsätzlich ist es schwer, da jetzt zu sagen, hey Bufo, mach mal was, verhindere, dass Leute austreten oder mach, dass Leute eintreten. Das ist ja eine Sache, da kann jeder Einzelne von uns drauf hinwirken, ja, indem man Leute anspricht oder Leute motiviert oder Leute einfach mitnimmt. Und wenn jemand eine Frage hat, die vielleicht auch doof ist, die einfach zu beantworten und zu sehen, dass die Person neu ist und nicht einfach wegschicken, versuchen neue Leute oder Leute, die vielleicht nicht so aktiv sind, aber vielleicht doch Interesse haben, irgendwas zu tun, einfach integriert oder ihnen Möglichkeiten aufzeigt, wie sie was wo tun sollen. Ich finde es auch immer albern, wenn Menschen sagen, da wurde gerade der falsche Vorstand gewählt, jetzt muss ich austreten, weil jetzt irgendwie die ganze Partei keinen Sinn mehr macht. Also jeder kann sich doch innerhalb dieser Partei genau das Aufgabengebiet oder das Themengebiet raussuchen, das ihm Spaß macht, das ihn motiviert und zu dem er irgendetwas beitragen möchte. Also früher hat das immer gut funktioniert. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht mehr funktionieren sollte. Habe ich mich jetzt aufgehängt mit der Technik oder hat mein WLAN-Schluck auf? Nein, ich würde sagen, alles super soweit. Okay. Naja, oder man könnte was dazu kommentieren. Also, okay. Raido Fali, wo warst du gerade? Wir sind im Wesentlichen da, wo du uns verlassen hast. Das ist schade. Ich dachte, du wärst weitergekommen. Okay, ich hatte den Tischnachbar nach dem netzpolitischen Manifest gefragt. Hermi, wenn irgendwann mal im Rückblick auf die Piratengeschichte geguckt wird, das netzpolitische Manifest, der Gamechanger, das, was alles zum Guten gewendet hat, wird man so dereinst von dem Manifest reden? Ich bin mir ziemlich sicher, dass man über das Manifest reden wird. Ich bin mir nur nicht sicher, auf welche Art und Weise. Also ich finde es ein bisschen schade, dass es so relativ kompliziert formuliert ist. Ich hätte mir tatsächlich, also ich muss anders anfangen. Ja, so ein Impuls ist gut. Da stehen Sachen drin, die interessant sind, auf deren Basis man diskutieren kann. Ich befürchte aber, dass nach, ich weiß nicht, 27 Seiten PDF plus Anhang mit einem Zitat, einer Einführung und einem Vorwort, dass das sehr, sehr viele Leute abschreckt, das überhaupt erst zu lesen und dazu nicht dazu motiviert werden, darüber nachzudenken. Ich glaube, das ist ein Problem und man müsste grundsätzlich diese Themen, die da drin sind und die ganzen Problematiken, die beschrieben werden, dass man die in einem anderen Format diskutiert als durch einen Leitantrag an einem Bundesparteitag, bei dem ein Vorstand gewählt wird. Das finde ich schade, dass dieser Weg so gegangen wurde. Lothar, haben wir ein Problem, Leute mitzunehmen? Haben wir ein Problem, tatsächlich mal nicht technokratisch, sondern menschlich zu sein? Ich meine, wir sind momentan eine sehr bunte Truppe und es gibt natürlich einige, die doch tatsächlich etwas schwierig sind im Umgang, aber wir haben dafür andere viele, die ganz tolle Menschen sind, die andere mitnehmen können. Wo ich momentan das Problem sehe, ist, dass die Öffentlichkeitsarbeit von denen bestimmt wird, also die öffentliche Wahrnehmung wird von denen bestimmt, die sehr laut sind. Ich weiß noch, als ich in 2009 eingetreten bin, ich wusste überhaupt gar nicht, wer irgendwo im Vorstand ist oder sonst was. Ich habe die Leute gekannt, die da am Infostand waren, die ich da getroffen habe, haben gesagt, tolle Leute, mache ich mit. Ich denke, sowas brauchen wir auch wieder in der Zukunft, dass man sich einfach nicht drum kümmert, hier, wer krakelt da rum oder ist ein Vorstand gewählt, der mir nicht passt oder sonst was, sondern einfach Leute, die andere kennen, die dabei sind und dann darauf Lust kriegen. Und so würde es dann auch wieder funktionieren. Ja, by the way, kandidierst du für die Bundesliste? Nein, habe ich auf keinen Fall vor. Ja, vielen Dank. Tariga, Joachim Paul schließt am Ende mit dem schönen Piraten-Slogan Hack the System. Welches System haben wir eigentlich bisher gehackt in all den Jahren, in den 10 Jahren, die es ja immerhin schon sind? Ja, eigentlich haben wir es nicht erreicht. Weil das System ist immer noch, wie es läuft. Uns fehlt da die kritische Masse und die haben wir nicht erreicht und von der sind wir im Moment auch noch ein gutes Stück weiter weg als zuvor. Ja, vielen Dank. Möchtest du kandidieren für die Bundesliste? Nicht unbedingt. Vielen Dank. Bastian, lass uns doch nochmal über Geld reden. Also diese ganzen Maßnahmen, die man machen könnte und wo man ansetzen könnte, sind ja alle gut und schön. Aber haben wir nicht in Wirklichkeit jetzt schon die Kontakte geknüpft zur Hochfinanz? Stichwort Soros League. Nee, haben wir nicht wirklich. Und alle uns gegebenen Mitbewerber haben ja uns tatsächlich gezeigt, was eine Hake ist. Und wir haben sie alle reingelassen bei uns. Und ich habe immer gesagt, hey Leute, ihr ignoriert, dass wir unterwandert werden. Nee, also haben wir gar nicht. Und wir waren ja immer so edel und so gut. Und das ist sträflich, hat sich das gerecht. So. Hochfinanz wollen wir überhaupt nicht. Wir wollen. Warum findet sich dann Julia Reda auf der Liste? Wo? Ah, du kennst den Sachverhalt nicht. Dann frage ich den Scarnet einfach. Nee, so einfach kommst du mir jetzt nicht davon. Also dann musst du auch schon die Karten auf den Tisch legen. Also wenn du mich schon fragst, dann musst du auch den Kontext auf den Tisch legen. Es gibt diese Liste der Affiliates von der Investmentfirma von Soros, auf der findet sich eine ganze Menge EU-Abgeordnete und unter anderem auch unsere Abgeordnete Julia Reda. Da okay. Kommt okay, in dem Zusammenhang sage ich, mein Statement zu Julia Reda ist sehr lange bekannt. Und auch meine kritische Einstellung zu dem, was passiert ist. Und eine der Auswirkungen haben wir ja gerade mit den jungen Piraten. Ja, vielen Dank, Scarnet. Sind es immer nur die schlechten Eigenschaften, die wir von den anderen Parteien übernehmen? Ja, ich hoffe, wir übernehmen nicht mehr so viel. Wie wird geschrieben? Wir wurden, das System hat uns gehackt, schreibt das Mailcaster. Ja, das sehe ich so. Wir haben ein Versprechen, das wir gegeben haben, nämlich die Basisbeteiligung, schon viele Jahre nicht mehr so eingelöst, wie wir uns das vorgestellt haben. Das haben uns sehr viele Leute sehr übel genommen. Dafür brauchen wir dieses Tool wieder. Das ist Fakt. Es sind schon sehr viele Leute, die eigentlich unersetzlich sind, ausgetreten wegen sowas. Das ist schlicht schlecht, ja. Da ich mich gleich verabschieden muss, will ich noch kurz was in eigener Sache sagen. Zum Bundesparteitag wird der Kalender 2017 erhältlich sein. Wer es noch nicht weiß, das sind 12 schöne Bilder, die wir in einen Kalender gepackt haben. Wir haben ein Jahr dran gearbeitet hier im KV. Die Einnahmen, also der Gewinn, kommt der Piratenpartei zugute. Das kann ich schon mal sagen, wird dort verkauft werden. Die Stückzahl ist, glaube ich, hoch genug. Wir befassen uns mit piratigen Themen, wenn man das Wort noch so nutzt. Ich benutze das Wort piratig noch. Wir haben uns ein bisschen am Grundsatzprogramm, an den Werten der Piraten orientiert. Und ich hoffe, das Resultat gefällt euch, freut euch. Das Ganze wird auch über den Piratenshop erhältlich sein. Da werde ich mich jetzt gleich noch weiter mit ein bisschen befassen. Und ja, natürlich, Piratelli, leider haben wir die Rechte nicht bekommen, das so nennen zu können. Das ist der Kalender 2017. Werde ich mich an dieser Stelle verabschieden. Macht's gut. Ja, Skarnit, vielen Dank fürs Hiersein. Ich denke, wir machen so bis 22:30, dann dürften wir auch durch sein. Aber trotzdem vielen Dank fürs Hiersein. Dir viel Glück auf dem BPT und alles Gute bis dahin. Danke. Danke für eure Moderation. Danke für die Geduld. Ciao. Darf ich auch so eine Minute Werbeblock? Ja, der kommt zum Schluss noch für alle, die hier sind. Und bitte noch die Geduld bis dahin aufbringen. Hermi bat ums Wort und die wäre in der Tat auch als nächstes dran gewesen. Ich würde gerne kurz was dazu sagen, was gerade gesagt wurde jetzt in den letzten, weiß nicht, 2 oder 3 Statements. Ich glaube, das ist ein ganz verdammt großes Problem von uns Piraten, dass wir inzwischen so betriebsblind sind, dass wir nur noch unsere eigenen Fehler sehen und gar nicht genau das sehen, was gut ist. Geschweige denn mit den Sachen, die wir wirklich gut können oder die bei uns wesentlich besser sind als bei anderen Parteien, rausgehen und uns entsprechend verkaufen. Das müssen wir lernen und das müssen wir dringend üben. Also wenn ich höre, ja, wir haben die Basisbeteiligung verkackt und das ist alles irgendwie doof, ja, dann hat das halt nicht geklappt mit dem Tool, meine Güte, aber in welcher anderen Partei habt ihr die Möglichkeit, aktiv Programme zu gestalten, indem ihr einfach einen Programmantrag an den Parteitag einbringt? Wo könnt ihr bei einem Parteitag einfach so aufmarschieren in normalen Klamotten, ohne dass ihr euch mit Hemd und Anzug und Krawatte aufbrezeln müsst und einfach eure, Entschuldigung, Hackfresse, dass ich so salopp sage, ans Mikro halten und einfach mal eure Meinung sagen könnt? Wo könnt ihr politisch mitarbeiten, mitgestalten auf so einfache Art und Weise wie bei uns? Das könnt ihr in keiner anderen Partei. Und ich finde es echt schade, wenn ständig gesagt wird, die Basisbeteiligung sei gescheitert. Basisbeteiligung ist nicht nur irgendwie ein Klick in einem Online-System oder in einem Tool, um irgendwas zu bestimmen, sondern Basisbeteiligung ist genau das, was euch diese Partei jeden Tag bietet. Ihr könnt eure Vorstellungen und eure Ambitionen politischer Art oder was auch immer ihr habt in diese Partei hineintragen und ihr könnt daraus was machen. Ihr könnt euch einbringen und ihr habt die Möglichkeit, etwas zu gestalten. Vielen Dank für diesen flammenden Appell. Nichtsdestotrotz, das ist ja eine ganze Menge, die wir durchaus hier auf der Haben-Seite haben, vorweisen können. Hast du eben wunderbar eindrucksvoll auch genannt. Sollten wir nicht vielleicht tatsächlich auch dieses Paket nehmen, das wir da an Vorteilen bieten können und nicht doch mal mit der ÖDP reden bezüglich eines Zusammenschlusses? Oh mein Gott. Hermi. Aber die Frage geht noch nicht. Naja, sagen wir es mal so, ich finde von einem strategischen Betrachtungspunkt die Frage durchaus erstmal interessant zu sagen. Es gibt so viele kleine Splittergruppen, die in manchen Bereichen dieselben Ambitionen oder dieselben Ziele haben. Wäre es nicht wesentlich schlagkräftiger, da irgendwie das zusammenzusammeln und dann gemeinsam was zu versuchen? Also grundsätzlich finde ich es legitim, darüber nachzudenken. Es steht mir nicht an, darüber jetzt irgendwie eine Entscheidung zu fällen. Da liegen mir im Moment auch nicht genug Informationen vor. Ich habe mich mit dem Programm der ÖDP ehrlich gesagt noch nicht beschäftigt. Ich weiß auch nicht, was sonst noch alles rumrennt, mit dem man da vielleicht einen Blumentopf gewinnen könnte. Soll bitte der Parteitag darüber befinden. Einen entsprechenden Antrag gibt's ja. Genau, darauf zielte auch die Frage ab. Aber auch an dich die Frage. Der Bufo als notwendiges Übel, als Durchlauferhitzer für die Bundestagskandidatur? Nein. Vielen Dank, Hermi. Und der Tischnachbar. Auf der einen Seite haben wir die ÖDP, die möglicherweise zumindest mal überlegenswert erscheint. Auf der anderen Seite haben wir die CDU. Und die wollen wir nun überhaupt gar nicht. Und dann machen wir es auch gleich richtig, nämlich mit einem Unvereinbarkeitsbeschluss. Was? Nee, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir uns in irgendeiner Form zur CDU derart abgrenzen müssen. Ich sehe das zumindest nicht. Ich bin aber auch kein Freund von Zusammenschlüssen mit kleineren Parteien. Ich weiß nicht, wie uns das nach vorne bringen soll. Ich sehe die auch immer auf den Stadtteilfesten. In Hamburg sind die neuen Liberalen recht stark, die im Wesentlichen, also recht aktiv stark sind sie nicht, die im Wesentlichen auch unser Programm und unser Ding eigentlich kopiert haben. Ich glaube nicht, dass das die Lösung wäre. Ich sehe auch nicht, dass wir dort mehr Schlagkraft gewinnen. Ich glaube, dass wir uns aus uns heraus erneuern müssen. Und das ist die Aufgabe fürs kommende Jahr. Ja, ist deine persönliche Zielsetzung auch für den Bund zu kandidieren? Nein, es ist im Moment nicht. Ich habe bisher auch nicht bei Landtagswahlen oder so kandidiert auf Spitzenplätzen. Ich habe immer nur die hinteren Listen aufgefüllt oder die aussichtslosen Wahlkreiskandidaturen wahrgenommen. Ich sehe mein Aufgabengebiet im neuen Bundesvorstand und das wird mich schon massiv fordern. Ja, vielen Dank, Dinter Rieger. Ich weiß nicht, hast du Kinder? Das habe ich gar nicht, hast du gar nichts drüber gesagt? Nee, habe ich auch nicht. Ah, dann würde ich gerne den Paki nochmal vorziehen wollen. Der, von dem weiß ich es ganz sicher, dass er ja gerade Vater einer kleinen Tochter geworden ist vor einiger Zeit. Paki, du wirst es als Vater, als Elternteil verstehen. Man tut ja nun alles für die Kleinen. Man tut ja nun auch alles dafür, dass sie es mal besser haben. Es gibt durchaus, wenn sie denn dann in das entsprechende Alter kommen, die Äußerungen, die wird der eine oder andere auch schon mal gehört haben, solange du die Füße unter meinen Tisch trägst, tust du, was ich sage. Wir haben in NRW ja auch temporär sehr viel für junge Leute getan. Wir hatten es temporär auch in der Satzung drin. Die Wahlmöglichkeit, die Abstimmmöglichkeit mit 14. Wir wollten es auch in den Bund machen. Da hat es nicht geklappt. Und nachdem wir alles das getan haben, treten uns die Jupis mit Anlauf in den Hintern. Und jetzt? Da habe ich kein Problem mit. Ich finde diese Debatte wichtig. Ich habe mich da mit den Jupis, insbesondere mit Jojo, auch drüber unterhalten. Wenn der Bundes- oder Landesparteitag das ablehnt und da sagt, nee, 14 ist für uns das Niedrigste, dann akzeptiere ich das so und dann werde ich da auch nicht, auch weder als Landes- oder Bundesvorsitzender mich anders positionieren. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass wir diese Debatte weiterführen müssen, weil ich glaube, dass das Alter nichts darüber aussagt, wann der politische Meinungsbildungsprozess anfängt. Ich habe Kinder erlebt, die schon mit 10 anfangen. Ich habe Kinder erlebt, die selbst mit 18, 19, 20 sich nicht mehr für noch nicht für Politik interessieren haben. Insofern halte ich es wichtig, dass wir als einzige Partei da auch Leute haben, die mit solchen Forderungen und mit solchen Ideen nach vorne kommen. Und ich finde, auch weil das im Vorfeld jetzt in dem Zusammenhang mit dem politischen Manifest vom Joachim hier angesprochen wurde, ich finde es wichtig, dass wir weitgehende Forderungen diskutieren. Und wenn die von einzelnen Mitgliedern oder von Gruppen kommen, es ist völlig egal. Das belebt unsere politische Debatte, das belebt unsere Partei. Und ich wäre der Letzte, der irgendwas runterschlagen oder klein machen würde, nur weil es irgendwie von der Sprache gerade nicht stimmt. Leute, wir sind Laien und ein Joachim ist intellektueller. Da prallen Welten aufeinander und diese Welten müssen wir einfach aushalten. Da müssen wir einfach hingehen und sagen, wir diskutieren das. Genauso gilt das auch für das Wahlalter. Bastian, wir können schon nicht mit jungen Menschen umgehen, weil die laufen uns weg oder die schmeißen uns die Brocken vor die Füße. Wir können es aber auch nicht mit den politischen Talenten und mit den Leuten, die auch politische Außenwirkung für uns erzielen. Ich rede da unter anderem natürlich auch von dem Joschka Fischer der Piraten, Christopher Lauer, Martin Delius, sie alle haben uns den ganzen Battle hingeworfen. Was machen wir falsch im Umgang mit den Leuten? Ich glaube, wir machen gar nicht so viel falsch mit dem Umgang mit den Leuten. Wir haben nur völlig unterschiedliche Ansichten. Also was Leute hier in der Piratenpartei machen und machen sollten. Wir stilisieren einen Lauer hoch, wir stilisieren einen Delius hoch, weil die vielleicht besser gerade ausreden können als andere. Wir hinterfragen noch nicht mal, wie sie in ihre Position gekommen sind, durch wen, wie die Zusammenhänge sind. Und ich habe immer gesagt, wer ist Herr Lauer? Wir haben vorhin darüber gesprochen, über Beteiligungsmechanismen. der politischen Meinungsbildung. Wer hat es denn kaputt gemacht? Das ist Herr Lauer, weil er ganz andere Ziele verfolgt hat, also als wir eigentlich uns mal gedacht haben. Das ist eigentlich das wesentliche Problem. Und wenn ich noch überlege, ich weiß nicht, wer in Bingen auf diesem Parteitag war, wo ein lieber Mensch aus der Bühne rumhergesprungen ist und immer Jalla Jalla gerufen hat, das hat mich total abgestoßen. Dieses Liquid Feedback, was damals institutionalisiert worden ist, hätte ja durchaus das Potenzial gehabt, uns nach vorne zu bringen. Nur weil Leute das zu einer, sagen wir mal, quasi in so einer Art Sekte erkoren haben, hat es uns abgestoßen letztendlich und dann haben wir den Salat. Also ich würde auch die Piratenpartei nie auf einzelne Personen herabbrechen wollen, sondern auf eine Gemeinschaftsebene, eine Gemeinschaftslösung. Da spielen natürlich auch wichtige Personen eine Rolle. Deswegen, da warst du gerade nicht da, deswegen fand ich auch dieses Manifest von Joachim Paul extrem sinnführend und wichtig, auch wenn es dann in einer Sprache geschrieben worden ist, wir kennen alle den Joachim Paul, die höchst intellektuell total verkopft ist und so weiter. Damit habe ich kein Problem, man muss sich da ein bisschen Mühe geben und das ist auch nicht irgendwie vorgestern erschienen, das ist bereits auf der Marina Kassel, nein, auf dem Tag der politischen Arbeit in Kassel diskutiert worden. Also wir hatten alle mal genügend Zeit, uns damit auseinanderzusetzen. Ich finde das gut, aber was wir nicht tun sollten, wir sollten nicht irgendwelche Ikonen hier finden, die uns dann, weiß ich wie, leiten. Das ist nicht piratentypisch. Das funktioniert nicht. Und wir haben ein unglaublich gutes Talent, Ikonen zu finden, von denen wir nach einiger Zeit dann erkennen oder bemerken, oh mein Gott, wie sind wir denn dazu gekommen? Also bitte ein bisschen kritischer sein und ein bisschen mehr diskutieren. Das wäre meine Antwort darauf. Gilt dieses Ikonen finden und dann wieder vom Sockel stoßen auch für den jetzigen Bufo-Tariga? Nein, weil ich kann jetzt nicht unbedingt erkennen, dass da jetzt leidenschaftliche Selbstdarsteller da wären, die sich bei jeder Gelegenheit in den Vordergrund stellen wollen. Wo halt eben so ein paar Ex-Leute ja durchaus dazugehören. Und ich habe sowas im Saarland ja selber auch erlebt, wo halt ein Selbstdarsteller dann halt auch ziemlich auf die Nase gefallen ist, weil halt die Basis nicht folgen wollte. Und von daher vielleicht wirklich eher das Zurückbesinnen auf so einen alten Slogan, Themen statt Köpfe, weil die Köpfe sind im Zweifelsfall auch ersetzbar. Klar, man findet nicht an jeder Ecke einen Menschen mit einer guten Außendarstellung. Das bin ich selber auch nicht. Ich bin nicht die Rampensau. Aber deswegen kandidiere ich auch zum Beispiel nicht für ein 1V oder ein PulGF. Ja, vielen Dank, Tariga. Vielen Dank an alle. Ich denke, wir haben die Geduld schon reichlich strapaziert. Wir sind 36 Minuten drüber, also über eine halbe Stunde über das angepeilte Ziel. Ich habe zwar hier noch relativ viel stehen, ich habe auch noch viel im Pad stehen. Ich bitte um Verständnis, wenn viele Dinge nicht angesprochen werden konnten. Nutzt bitte den BPT, nutzt bitte die Gelegenheit, die Möglichkeit, dort nachzufragen. Bitte nochmal klar machen, das kann immer nur ein kleiner Ausschnitt hier sein. Ich danke allen Zuhörern, ich danke den Kandidaten, die hier waren, die jetzt auch das letzte Wort haben sollen und kriegen sollen. Ich würde es machen wie vorher. Wie vorhin am Anfang, den Bastian anfangen lassen für ein Schlussstatement bis runter zum Tischnachbar. Danach haben wir noch offenes Mikrofon, offenes Sprechen, Kritik an Moderatoren, Kritik an Kandidaten, Fragen an Kandidaten, alles ist erlaubt. Aber jetzt Bastian, bitte. Ja, ich finde immer so unfair, dass ich da oben stehe. Aber egal, ich kann das ja ab. Wenn dem so wäre, lieber Superconductor, dass auf dem Bundesparteitag genau diese Auseinandersetzung über Kandidaten stattfinden würde, würde ich das, was du gerade gesagt hast, voll unterstreichen. Leider findet es da nicht statt. Ich würde gerne diesen Wettstreit der Kandidaten haben, nicht das Abschneiden des Wortes, du hast hier nur 3 Minuten, bla bla. Es gibt wichtige Fragen, die auch auf dem Bundesparteitag zu stellen sind. Da muss man auch ein bisschen Raum gewähren. Ich fände das gut, wenn wir gerade jetzt in der Situation, wo es ein bisschen ruhiger geworden ist in der Piratenpartei, wo wir eigentlich den Luxus erlauben könnten, dass wir tatsächlich über Kandidaten diskutieren, dass wir das auch ein bisschen intensiver machen würden. Ansonsten fand ich die Runde sehr super. Sehr super, es geht ja gar nicht. Ich fand die super. Sehr schöne Fragen. Ich hatte noch ganz andere erwartet. Andererseits, Wortanteile, hey Leute, ihr hattet 30 Minuten für jeden Kandidaten. Das ist ein bisschen kopflastig gewesen für einige, aber ich will das euch gerne nachsehen, weil es gibt ja unbedeutende Kandidaten, egal. Und hoffen wir mal, dass wir am nächsten Wochenende, einen super Bundesvorstand zusammencasten können, die auch miteinander können. Und ich meine, miteinander können nicht, dass die alle miteinander kuscheln, sondern dass die tatsächlich einfach professionell zusammenarbeiten können. Das würde uns sehr gut tun. Ich wünsche mir eine sehr spannende Diskussion auf dem Bundesparteitag. Nicht unter der Gürtellinie, sondern mit den Skills der Kandidaten, die sie haben. Unweigerlich, jeder hat hier Skills. Und dann suchen wir mal, wie wir das hinkriegen. Ich wünsche mir eine entspannte Runde, vielleicht ein bisschen... hektische Diskussion, das ist das alles erlaubt. Aber letztendlich eine entspannte Runde ohne persönliche Verletzungen. Wenn das so passiert, dann wird es ein gutes Wochenende in, wie heißt das? Wolfenbingens. Ja, in Wolfenbingens. Vielen Dank, Bastian. Hermi. Ja, okay. Ich mach's kurz und schmerzlos. Vielen Dank für die unterhaltsame und gewohnt souveräne Moderation. Vielen Dank für die zahlreichen Zuhörenden, die heute da waren. Vielen Dank für ein schönes Grillen und ich bin motiviert für eine 4. Amtszeit. Danke, Hermi. Lothar, bitte. Ja, ich möchte einfach mal alle dazu aufrufen, egal wer irgendwie Vorstand wird, macht, weil der Vorstand, kein Vorstand würde euch wirklich behindern und ich denke mal, diese Mumble-Runde ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Der Mario hat einfach gedacht, sowas muss gemacht werden. Das hat bisher noch keiner sich drum gekümmert. Er hat ein paar Leute zusammengesucht und sie haben gemacht. Genauso muss es bei uns laufen. Ja, Lothar, vielen Dank. Paki ist wieder da und der soll jetzt auch das Schlussstatement machen. Ja, vielen Dank für euer zahlreiches Erscheinen. Ich stehe euch weiter für Fragen zur Verfügung. Ich habe mit meinen 3 Blogposts, glaube ich, ganz gut skizzieren können, was ich ändern möchte. Ich biete mich an, ich würde aber auch im Falle meiner Nichtwahl in NRW weitermachen. Ich stehe der Partei auf allen Ebenen zur Verfügung und rockt es einfach, macht mit, helft dem Bundesvorstand, egal wer gewählt wird. Guckt, dass ihr in euren Landesverbänden auch die Landesvorstände unterstützt. Die sind auf eure Hilfe angewiesen. Wir sind nur zusammen stark. Danke, Paki. Der Tariga. Ja, ich fand das Zitat von Bastian gerade gut mit den unbedeutenden Kandidaten. Also von daher einfach meine Bitte an alle, weniger Floskeln, weniger Schwurbeln, weniger Twittern, mehr machen. Dankeschön. Vielen Dank. Und der Tischnachbar. Ja, auch von mir ein herzliches Dank an die Runde. Wir müssen uns aber über eins klar sein, wenn wir es drehen wollen, dann geht das nur zusammen und ich kündige schon mal an, dass ich alle, die jetzt zugehört haben, dann auch in die Pflicht nehmen werde. Vielen Dank. Ja, kurz und schmerzlos. Dann soll jetzt auch das tatsächliche Schlusswort der eben erwähnte Mario, nämlich Right of Parley haben, dem wir diese ganze Orga hier zu verdanken haben. Bitteschön. Ja, herzlichen Dank für euer Erscheinen, für euer Interesse und wir haben jetzt noch das offene Mikrofon, wer von den Kandidaten noch bleiben möchte, wer von den Zuhörern Fragen hat, auf geht's. Ich glaube, wir sollten mal die Aufzeichnung beenden, richtig? Yes, bitte. Das ist eine gute Idee. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.